So, möchte noch jemand irgendwas Intelligentes sagen, dass wir dann... Ich wünschte, ich würde einmal im Leben was Intelligentes sagen. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und Sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, wir sind's. Hier sitzen wir wieder zusammen. Der Dominik. Der Jürgen. Und der Philipp. Und wie immer gibt's alles Mögliche aus der Geschichte, ohne dass wir Ahnung haben, was auf uns zukommt. Fang jetzt nicht an, hier auch noch die Regeln zu erklären, ey, sonst gehe ich nach Hause. In der letzten Konsequenz müsste er eigentlich auch hier die Regeln erklären. Ich zögere seit Monaten und Jahren, ihn darauf aufmerksam zu machen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind. Na, hier hat sich bis jetzt eingebürgert, dass ziemlicher Schwachsinn vorm Intro kommt und dass nach dem Intro ein Hallo, wir sind's kommen. Beim Thema ziemlicher Schwachsinn am Anfang, der Johannes sagt, wir brauchen unbedingt Kapitelmarken. Super, sage ich auch immer. Ja. Ist doch gut. Und hat er die vermisst, als sie gerade mal zwischenzeitlich weg waren? Die waren weg. Ja, siehst du? Was, die waren weg? Ja. Aber nur im 4A-Feed oder in allen oder... Ja, im 4A-Feed. Also lieber Podcast-Hoster, der muss auch ein bisschen nachgebessert werden. Nein, das lag irgendwie, ich glaube, das lag daran, dass Pocket Cast irgendwie einfach Probleme hat mit Kapitelmarken im 4A-Feed. Das ist aber lustig, weil ich benutze Pocket Cast und es geht die ganze Zeit bei mir. Ja, aber wahrscheinlich, weil du den MP3-Feed drin hast. Nope, hab den M4A-Feed drin. Das ist komisch, weil ich habe es ausprobiert und es ging nicht. Typischer Fall von hammermäßigen Gesprächen, die man auch im Vorfeld hätte. Wer weiß. Aber du benutzt auf iOS, ne? Ja. Ja, genau, das ist der Unterschied. Ah, okay. This is the difference. Wie geht's euch denn? Oh ja, gut. Und selber? Bascha. Bascha, das ist ja fränkisch für ausgezeichnet. Mir geht's fantastisch. Der Sean kann perfekt dieses Chirpen nachmachen. Ah, kann wirklich, das hattest du erwähnt. Ja, exakt. Das habe ich neulich schon. Ja. Das ist auch wirklich, was mein Gedächtnis ist. Nee, du hast es so, in der Zukunft erwähnt. Mein Gedächtnis ist so scheiße, ich kann mir echt nicht mehr merken, was ich irgendwie erzählt habe. Und das Lustige ist, du hast es in der Zukunft erwähnt für die Hörerinnen und Hörer. Die Bonusfolge, die wir aufgenommen haben, weiter in der Zukunft ausgestrahlt wird, als jetzt diese 8-Folge ausgestrahlt wird. Das ist verwirrend. Aber ich möchte mich bei all die Dinge entschuldigen, die ich in der Zukunft sagen werde. Pauschal. Aber lass es ihn doch mal aufnehmen. Das ist eine brillante Idee, tatsächlich. Ja, ich weiß. Sehr gut. Deswegen sage ich auch manchmal intelligente Dinge und du wünschst dir, es wäre so, dass du das auch mal könntest. Ja, das ist auch der Moment für so einen Chirp. Ich weiß auch echt nicht, warum Leute uns für das, was wir hier tun, Geld spenden, aber ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei all denen, die es getan haben. Ich glaube, das war der verbindende Hass auf Parktickets, der uns... ich hoffe, dass ich heute keins kriege, denn ich hatte einfach nicht mehr genug Münzen dabei, um länger als 19,20 zu lösen und das ist halt bis 20 Uhr parkpflichtig. Also ich stehe, wenn dann heute im absoluten Halteverbot, wenn dann werde ich gleich abgeschleppt, okay. Von daher... Bist du schon mal abgeschleppt worden? Nein. Bist du schon mal abgeschleppt worden? Meinst du mit dem Auto? Ja. Yeah. Nein. Okay. Ich überlege gerade, ich glaube auch nicht. Also nicht, weil ich falsch gestanden bin, sondern wenn, dann bin ich halt irgendwie... Ihr habt jetzt voll meine Dankesrede unterbrochen. Ich wollte mich ganz... Ja, dankbar, Geld. Ganz explizit... Wow. Das ist doch nur Geld, Jürgen. Ich wollte mich ganz explizit bei Günther, bei Carsten, bei Henning und bei Jörg bedanken. Vielen lieben Dank. Das war schon ziemlich pornös, was ihr da gemacht habt. Vielen Dank. Also das war wirklich... Großzügig. Jetzt fehlen mir die Worte. Und wir sind ja bitterarm. Muss man ja auch wirklich mal die Wahrheit sagen. Ach, jetzt komm. Wir haben Bier, wir haben Geld. Was wollen wir mehr? Gute Laune, Leute. Noch andere Getränke. Möchtest du erklären, wie wir an das Bier gekommen sind, Dominik? Ja, Josef hat es uns geschenkt. Oh. Super, Josef. Der Josef fand uns schon gut, bevor er uns gut gefunden hat. Ist es irgendwie ein Bier aus der Region oder ist es irgendwas Spezielles oder einfach was man hier im Eck gut trinken kann? Ich möchte ganz kurz den Hintergrund dazu erzählen, denn Josef, den haben wir tatsächlich mal bei dieser Live-Show von Travis schon getroffen, da kannte er uns aber noch gar nicht. Und der hat sich jetzt wieder bei mir gemeldet, weil er Angst hat um meinen Bierkonsum, weil wir in der letzten Folge Dosenbier getrunken haben. Oh. Für das ich natürlich nichts konnte, weil das war ja auch ein Geschenk. Und ich meine, das schlimmer als Dosenbier zu trinken ist, Bier verkommen. Die Sahne zu trinken? Das auch. Abgelaufene. Nee, noch schlimmer ist, Bier verkommen zu lassen. Und deswegen haben wir das natürlich mit Genuss getrunken. Danke auch dafür. Aber er hat sich gesagt, na, also das kann er so nicht stehen lassen und hat uns eine Kiste Bier vorbeigefahren. Und zwar ist es ein Nahbäcker, das ist wohl aus der Gegend, wo er herkommt, oder wo er ursprünglich herkommt, glaube ich. Und das ist der Hammer. Ist es hier ein paar Meter weg oder wie weit ungefähr? Oberpfalz. Ah ja. Nahbäck halt. Also Dreiviertelstunde mit dem Auto von hier. Ungefähr. Also das ist schon nicht mehr in der Fränkischen so. Also das habe ich auch tatsächlich noch nie davon gehört, aber das lässt sich gut an. Ja, na dann. Zum Wohle der Herr. Ah. Vielen Dank, Josef. Wir haben vor allem das in den sozialen Netzwerken geteilt, das Bild, als ich diesen Kasten entgegengenommen habe von Josef. Und ich glaube, wir haben noch nie so viele Gefällt-mirs gekriegt. Also, Leute mögen Bier. Ja, Cerveza. Haben wir sonst noch was zu erzählen? Wir haben eine Rezension noch bekommen von Logorogo. Ich weiß ja nicht, ob wir die Zeit haben, die vorzulesen in der Gänze. Logorogo. Der hat geschrieben, sehr zu empfehlen. Kurz auf den Punkt, finde ich gut. Unser Slack Chatbot, nee, was? Der Bot im Chat von Slack hat neulich mal wieder alle Rezensionen von iTunes ausgespuckt. Ja, weil ich habe den neu geschrieben und dann habe ich die Datenbank neu angelegt. Ja, aber das sind so die kurzen Momente, wo ich mir echt denke, so geil. Dominik hat mal kurz gedacht, er wäre jetzt über Nacht berühmt geworden. Nein, keine Ahnung, dann kommen wir. Wie viel haben wir unter das in 51? Ja, ich glaube, so um die 50 rum haben wir, ja. Dann mal kurz in der Liebe der Menschheit zu baden, das war recht angenehm. Das ist so schön, gerne mehr davon. Also ich kann auch einstellen, dass er das einmal am Tag tut. Aber ich glaube, das spart mir auch, ich spare mir mindestens 500 Euro für einen Therapeuten. Aber ihr habt es ja vielleicht schon rausgehört, wir stehen einfach auf Feedback, egal welche Art, ob Geld, ob Meinung, ob Bier, das spielt überhaupt keine Rolle. Und zu dem Thema kam noch was. Lasst mich mal ganz kurz. Ihr seid scheiße, ihr seid kacke. Ach so, übrigens, es gilt immer noch haben wir keine gekriegt und es gilt erst zur nächsten vollen Folgenaufnahme, wer uns als erstes eine Kassette schickt, also ein Tape, der kriegt auch von uns das exklusive Kassettentape. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe jetzt nur gerade die Playtaste, ich habe es vergeigt, deswegen kam der Einspieler jetzt nicht, aber jetzt kommt er. Also, lieber Dominik, lieber Jürgen, lieber Philipp, um hier mal alphabetisch korrekt zu bleiben. Erstmal vielen Dank für eure tollen Folgen. Hier ist der Andreas und ich dachte mir, ich schicke euch mal spontan auch so eine Audio-Postkarte. Oh. Leider kann ich das nicht so schön erklären wie auf der Postkarte in Riga, weil hier, wo ich gerade bin, ist es nämlich dunkel. Und vielleicht stellt ihr euch einfach eine blaue Postkarte vor, wo irgendwas Schönes draufsteht. Wie der war unter der Bettdecke einfach. Oder alle doof außer mir. So geil, wenn er einfach nur 12 wäre und oder so heimlich auf. Wo siehst du von unten aus wie Arroganz zum Beispiel. Also seid herzlich gegrüßt und ich wollte euch sagen, dass ich durch euch tatsächlich, tatsächlich ist ein Wort, das man in eurem Podcast sehr häufig hört. Oh, ich fühle mich angesprochen. Ja. Tatsächlich. Durch euch zum Podcast hören gekommen bin. Also eigentlich bin ich ja über die Nürnberger Nachrichten zu euch gekommen. Ihr habt es ja auch schon thematisiert. Hey. War ein toller Artikel. Und seitdem bin ich richtiger Fan und ich genieße auch eure Empfehlungen von anderen Podcasts und die anderen Podcasts empfehlen wieder andere und überhaupt, das ist alles ganz super. Und macht bitte weiter so. Ich finde das sehr kurzweilig, vor allem auf langen Autofahrten ist es super. Und nochmal herzlichen Dank und alles Gute an euch. Macht's gut. Oh, vielen, vielen Dank. Also ich würde jetzt ganz sagen, mir geht bei sowas das Herz auf, ne? Aber so wie ihr da zwischen reinquasselt, ne? Wie so die Schüler in der letzten Reihe. Das ist klassische Übersprungshandlung, weil ich tatsächlich emotional berührt bin. Ja, ist tatsächlich auch, dass ich mich so freue über sowas. Wichtig ist auch, dass jeder Satz mindestens einen tatsächlich enthält. Ja, es ist ja auch ein reoccurring Theme, dass Schmidti, ich versuche mir Dinge abzugewöhnen und tatsächlich ist etwas, was dazu gehört. Das war so das, was mir bei der ersten Folge, die wir aufgenommen haben, habe ich mir die hinterher angehört und habe gesagt, es gibt's ja nicht, wie unglaublich oft ich tatsächlich sage. Und du das auch so oft? Seitdem versuche ich mir das abzugewöhnen, aber ich schaff's nicht. Oh, was sage ich denn sehr häufig? Oh. Wirklich? Weiß nicht. Ja, ja, aber das ist tatsächlich. Damn it! Bastard! Nee, ja, Vokale sind deins. Ja, ja. Ja. Gefühlsausbrüche. Ja, ja, ja. Vokale sind deins, ist auch schön. Nein, aber. Ich bin eher ein Herr der Konsonanten. Ich wollte. Dein was? Leute, das ist auch. So. Ich wollte eigentlich noch ganz kurz an seinen Kommentar anknüpfen, denn er hat ja die Empfehlung der anderen Podcasts, so die wir ja auch sehr gerne machen. Ich war wieder mal Podcast-Pate. Das wollte ich auch gerade mal noch kurz loswerden. Ich habe einem ehemaligen Arbeitskollegen zu seinem Weltreise-Podcast, ich will jetzt nicht sagen verholfen, aber ich habe ihn zumindest ein Stück des Weges begleitet. Und der ist jetzt losgeflogen. Und der hat sich eben entschieden, also es ist keine richtige Weltreise, er fliegt jetzt nach Asien und Australien und dann schaut er mal, wie es weitergeht, aber wahrscheinlich kommt er nicht um die ganze Welt. Eigentlich ist er nur in Österreich. Aber er hat sich entschieden, die Reise in Podcast-Form zu begleiten und Leute, die er unterwegs kennenlernt, dann zu interviewen und mit denen über verschiedene Dinge, die halt um so eine Weltreise rum passieren, irgendwie zu sprechen. Und das finde ich eine fantastische Idee und es gibt jetzt auch schon, die ersten 3 Folgen hat er zu Hause noch aufgenommen. Ja. Eine davon, die letzte mit seiner Mama, das fand ich auch sehr schön, die sich halt so Gedanken um ihren Jungen macht. Und hat der Junge auch gescheite Socken dabei. Genau. Schön. Und ich finde, ihr solltet das unbedingt mal reinhören. Das kann man sich, das ist sehr kurzweilig, das kann man sich sehr schön anhören. Das Projekt nennt sich Blauäugig, also Blauäugig um die Welt, weil er jetzt auch erstmal seinen Job gekündigt hat, um seine Weltreise zu machen. Und findet man auf Instagram und bei Anchor und sonst wo. Instagram? Ja, ja. Naja, für einen Weltreise-Podcast ist das ja. Aber kannst du Audio über Instagram? Nein. Er macht halt Fotos auf Instagram. Genau. Ah, okay. Und sagt halt, wenn es eine neue Folge gibt und so. Aber ich finde, das ergänzt sich, glaube ich, ganz gut. Ja, also in der Tat. Dann schmeiße ich gleich noch hinterher, ich habe dem Artin, einem blinden Radiomacher aus dem Nürnberger Land, zu seinem Podcast verholfen. Und da war es eigentlich total lustig. Der hat nämlich schon Content für 30 Folgen. Plus die hat er bis jetzt immer nur in seinem Radio ausgestrahlt. Und eigentlich ist es ja ganz cool, sowas auch als Podcast-Content zu haben. Weil der redet ja übers Blindsein, wie es dazu kam, wie das so ist, zum Beispiel, wie das mit der Blindenschrift funktioniert und so weiter und so fort. Und das Ganze ist total, eigentlich fast schon Podcast-atypisch, mega gut produziert, also sehr, sehr kurzweilig, relativ fix geschnitten. Und die Folgen sind auch relativ kurz. Es kommen aber später noch Interviews dazu und das Ganze gibt es auf geilfm.de. Weil das ist halt sein Radiosender, den er gegründet hat. Genau, und ich habe mal wieder ein beknacktes Podcast-Konzept mir überlegt, das es dann in dem Podcast namens Halbgar zu hören geben wird, auf dampfnudel.net. Und zwar, weil du gesagt hast und auch erwähnt wurde, dass es so viele Empfehlungen für tolle neue Podcasts gibt. Ich habe überlegt, ich mache einen Podcast, der ist genau andersrum. Und zwar, ich betraue mal die Podcasts, die es nicht mehr gibt, wo keine Folge mehr rauskommt. Das ist eine super Idee. Keine Ahnung, ob das gut ist und das Ganze halt in so einem, ich sag mal, in so einem, wie so eine Pseudo-Grabrede, also so ein bisschen absurd überdreht und mal gucken. Aber ich hoffe, die Folge ist draußen, bevor ich die hier rausbringe. Mal gucken. Nimmst du dir die Freiheit, dass du dann quasi Parts auf dies Podcast dann reinschneidest? Weil anders wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig, oder? Ja, ich habe auch die Genehmigung von denjenigen, deren Podcast ich da mal beehren möchte. Kann ich einen Podcast vorschlagen? Gerne. Ach, das ist nämlich die letzte Folge. Macht's gut, ihr Trottel. Ich überlege jetzt gerade, wie er heißt. Ich glaub, Radio brennt. Okay. Das war ein fantastischer Podcast, auch von so Medienmachern, glaube ich, und war so ein bisschen anarchistisch, so ein bisschen punkig, ein bisschen lustig. Ja, ja. Und die hatten eine schöne Kategorie, die hieß Popstars fragen Popstars. Und da haben sie Pornodarstellerinnen dann losgeschickt, um Popstars zu interviewen. Und war herrlich. Das hat total, okay. Hat total Spaß gemacht. Also war einer der ersten, sagen wir mal, der ersten 5 Podcasts, die ich so abonniert hatte. Ja, ja. Und leider ist der seit Jahren tot. Ja, ja. Also ich sehe schon irgendwie, desto mehr Leuten ich von der Idee erzähle, desto mehr Podcasts bekomme ich empfohlen dafür. Ich hoffe jetzt, dass er wirklich so heißt. Ich habe mir ja vorgenommen, ich erzähle nicht mehr viel von Kolleginnen. Und deswegen erzähle ich jetzt von Kollegen, weil ich habe gerade schon den Sean, erwähnt und der Sean ist nämlich tatsächlich ein Kollege von mir. Und als du jetzt gesagt hast, dieser Nachruf, ist mir wieder aufgefallen, ich muss unbedingt nochmal eine Lanze brechen für BoJack Horseman. Ich weiß nicht. So eine gute Serie, ist der absolute Wahnsinn. Und da gibt's, ich weiß nicht, bist du mit der 5. Staffel durch? Ja. Es gibt eine Folge, da steht er am Grab seiner Mutter. Was unglaublich deprimierend klingt, aber gleichzeitig, also diese Folge steht eigentlich für alles, weshalb diese Sendung so unfassbar gut ist. Er hätte im Prinzip eine komplette Folge lang einen Monolog an einem offenen Sarg oder am geschlossenen Sarg seiner Mutter, die halt im hohen Alter gestorben ist. Und das ist einfach das Beste, was ich jemals. Und es ist der Hammer, weil die ganze Folge ist ein einziger Monolog. Ja. Und das ist Regel Nummer 1 im Fernsehen, keine Monologe. Regel Nummer 2, nicht reden. Eine andere Folge, diese Folge Unter Wasser, für die ganze Folge nicht gesprochen. Ja. Und die ist auch Hammer. Ich finde, diese zwei Folgen sind einfach Mörder gut. Genau. Sean ist nämlich auch ein guter Fan. Und also, Jungs und Mädels da draußen, wenn ihr der Meinung seid, dass es das Leben bittersüß ist und euch damit gerne und komödiantisch auseinandersetzt, dann gebt dem Ganzen eine Chance und schaut es euch an. Es ist auf Netflix. Es ist Zeichentrick. Das mag aber nichts für Kinder. Es mag den einen oder anderen abschrecken, aber bitte gebt ihm eine Chance. Ich kann es wirklich aus meiner Perspektive und ich glaube, Philipp ist bei mir nicht hoch genug empfehlen. Total. BoJack Horseman Netflix, es ist einfach nur fantastisch. Mhm. Ich weiß nicht warum, das interessiert mich null. Ich habe noch keine Sekunde davon gesehen und ich weiß gar nicht mal warum. Ja, so geil. So voll das flammende Plädoyer und der Jürgen ist scheiße. Mir egal. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Ist doch mir egal. Was soll ich jetzt da? Downer. Hallo, jetzt bin ich schon mal euphorisch für irgendwas. Schön. Ja, ist der Hammer. So, ja. Du bist hier heute reingekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass du noch zu solchen Gefühlsausbrüchen in der Lage bist. Okay. Soll ich sagen, dass ich noch im November noch beim Cinematic Deathmatch aber wobei doch, wenn jemand in Berlin ist, der kann da nämlich vorbeikommen. Das ist so eine Live-Performance von den Cinematic Smash Bros. Berlin. Und ich habe mich irgendwie breitschlagen lassen, da mitzumachen, aber ich freue mich einfach auf einen lustigen Abend. Ja, ich habe auch wirklich das Gefühl, dass wir unseren besten Mann schicken, was das angeht. Ja. Ich bin überzeugt davon. Ja. Schlimmstes Geständnis, ich war, außer vielleicht als Kind, da bin ich mir nicht sicher, noch nie in Berlin. Das ist sehr traurig für dich. Ich war in Berlin schon oft und habe es jedes Mal genossen und war jüngst in Leipzig und kann es auch nur so empfehlen. So. Leipzig ist auch schön, ja. Hamburg ist toll. Oh ja. Überall anders ist immer schöner als daheim. Empfehlen wir jetzt keine Podcasts mehr, sondern Städte? Oh ja. Okay, dann muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Darauf war ich nicht vorbereitet. Nee, noch schöner finde ich mal eine Folge, wo wir nur von Städten abraten, wo man nicht hin sollte. Mir fällt jetzt nur eine Stadt ein, die ich nicht kenne, aber die in der Folge heute vorkommt. Bestimmt war da von euch noch nie jemand. Du spoilst ja jetzt schon alles. Soll ich? Stalingrad. Nein, Jever. Wie heißt denn Stalingrad heute? Heißt es immer noch Stalingrad? Wie heißt es denn? Ich habe mich neulich erst mit jemandem drüber unterhalten und dann haben wir es nachgeguckt. Und ich habe es leider schon sofort wieder vergessen. War das nicht Kaliningrad vorher? Nee, hieß es nicht vorher anders? Ja, aber es gibt ja viele Städte, die dann, wenn jemand an die Macht kommt, umbenannt wurden, aber oftmals dann nicht wieder zurück, sondern nochmal neu besetzt. Putingrad. Okay, ihr habt das jetzt nicht, ihr habt meine Frage, also habt ihr komplett ignoriert. War jemand von euch schon mal in Jever? Nein. Nein. Aber es wurde mir mitgeteilt, dass es nicht wirklich Jever ausgesprochen wird. Sondern Jever oder? Jever. Jever. Jever. Jever. Das ist bestimmt nur, um in der Kneipe Zeit zu sparen beim Bestellen. Egal. Habt ihr das Thema Lobotomie eigentlich gut verdaut beim letzten Mal? Ja, also das fand ich ehrlich gesagt gar nicht so wild. Möchtest du eigentlich übertreten in die Folge? Weil eine Sache wollte man noch erwähnen. Was denn? Hack-A-Make. Ah ja, dann mach das doch. Wir sind auf der Hack-A-Make. Also es kann losgehen. Nein, das Wochenende vom 4. Anfang November. Sind wir, Moment, stopp. Das erste Novemberwochenende. Was da ist, der 3. und der 4. ist in Nürnberg im Messezentrum. Auf dem Messegelände, ja. Genau. Die Hack and Make, da trifft sich die Maker- und Hacker-Szene Nürnbergs. Und wir. Theorie und wir. Und wir werden zu dritt am Samstag zumindest da sein. Ob wir Sonntag da sind in welcher Aufstellung, kristallisiert sich gerade noch heraus. Wer Zeit und Lust hat, Nürnberg vorbeizuschauen, der sei herzlich willkommen. Wir werden sicherlich für das ein oder andere Foto mit euch positionieren. Und nur falls ihr euch wundert, dass bei so einer Veranstaltung, von der ihr wahrscheinlich bis gerade noch nie was gehört habt, der Parkplatz an der Messe so voll ist, da ist nebendran noch so eine Parallelveranstaltung. Die, so eine ganz kleine. So eine kleine. Die heißt, glaube ich, wie? Konsumenta. Conchita-Wurst. Konsumenta, glaube ich. Ich dachte, der Club spielt. In der Messehalle. Der Club, mit dem habe ich jetzt schon wieder abgeschlossen. Ich habe es wirklich die letzten Jahre, das ist mir noch nie so lange am Stück geglückt, Fußball komplett aus meinem Leben wirklich auszublenden. Herzlich willkommen bei Jürgens Fußball-Run. Nicht mal drüber nachzudenken. Das ist mir wirklich lange Jahre nicht geglückt, ja. Aber bestimmt jetzt schon 4-5 Jahre keinen Gedanken an Fußball verschwendet. Und jetzt stehe ich letzte Woche, gerade hier bei meinem Gleitschirmkurs, will ich nach Hause fahren, stehe ich doch genau in diesem blöden Club Fußball heimwärts fahr Dings voll im Stau. So, das regt mich doch schon wieder auf. So, da wird man so, ich finde überhaupt keine Worte, um mein Ärgernis darüber zum Ausdruck zu bringen. Ich warte darauf, dass das jetzt eine Überleitung wird in die Folge. Das wird überhaupt keine Überleitung in die Folge, aber sowas regt mich einfach auf, wenn so arme, unbescholtene Bürger von diesen blöden Fußballfans gezwungenermaßen mitvereinnahmt werden. Ja. Aber du stündest ja genauso im Stau, wenn eine Friedensdemo gewesen wäre. Da war aber keine Friedensdemo. Da war Krieg! Da war keine Friedensdemo. Ah, schön. Naja, ich glaube, das führt an dieser Stelle zu weit, das auszudiskutieren. Sag mal, Jürgen. Franz Stiegler. Ja. Danke. Habt ihr den schon mal gehört? Tatsächlich klingt das wie eine Person aus dem Ort, aus dem ich komme. Ist bei Philipp im Dorf. Heißt aber nicht Stiegler. Zack. Also heißt auch, er ist auch nicht Franz. So, nein, Hans heißt, es würde sich aber drauf, tatsächlich so ähnlich, also würde sich drauf reimen. Bist du aus Regensburg? Nein. Dann kann ich dich beruhigen. Franz Stiegler kommt am 21. August 1915 in Regensburg. Ja, woher weißt du? Boah. Manchmal bin ich Soll ich dir was sagen? Ich befürchte bald das Krieg. Das könnte sein. Für die nächsten 30 Jahre. Das könnte sein. Das Verwirrende an der Nummer ist, sein Vater heißt auch Franz. Und der war erfolgreicher Kampfpilot im Ersten Weltkrieg. Du, in meinem Familienstammbaum gibt es mehrere Leute mit gleichen Namen. Also sozusagen ein Vater, dann den Sohn. Dann gibt es einen Sohn, der heißt anders. Und dann gibt es wieder einen Sohn, der heißt wieder wie dann Papa und Opa. Die Schwestern von Julius Caesar hatten den gleichen Namen. Oh, was ein wunderschöner Rückgriff. Wunderschön. Also, Kampfpilot. Ja, und er hat auch nichts anderes gelernt und deshalb ist das Einzige eigentlich, was er seinem Jungen beibringen kann, das Einzige, was er auch selber im Leben irgendwann mal gelernt hat, nämlich das Fliegen. Franz und sein Bruder August heben in einer Jugendgruppe des vom Papa gegründeten Amberger Segelclubs in einem selbstgebauten Segelflieger ab. Da ist Franz gerade mal 12 Jahre alt. Ich stelle mir einfach gerade vor, so ein riesiges gefalteten Papierflieger, die Kinder drin und jemand sehr kräftiges schubst die an. Hui! Und dann krachen sie einfach so gegen den Baum. Naja, abheben, ja, das ist, kommt schon nahe ran. Abheben ist so die eine Sache. Ne? Aber landen! Also, August ist schon ist der große Bruder, der fliegt schon relativ souverän in diesem Segelflieger und bei seinem ersten Flug landet erstmal August hier das Ding und Franz klettert hinein und der ist aber wesentlich leichter als sein Bruder. Meine Damen und Herren, sehen Sie ja der fliegende August, wie er abstürzt. Sein junger Bruder, er ist leichter, er fliegt weiter. Nee, der August stürzt sich ab. Aber der Franz wird dann eben, klettert in dieses Segelflugzeug und wird dann mit dem Katapult quasi senkrecht nach oben geschossen und vor Schreck reißt er dann den Steuerknüppel nach vorne und fliegt dann ebenso senkrecht wieder nach unten. Wie schwer ist er danach verletzt? Gar nicht, das ist das Erstaunliche. Zum Glück. Denn alle Umstehenden gehen davon aus, dass er das nicht überlebt haben kann, denn er ist wirklich ziemlich ziemlich böse mit der Nase voraus. Und haben ihn dann liegen lassen. In die Erde. 3 Tage später. Mir geht's gut, hallo. Ich bin nicht tot. Aber er klettert wieder raus und das Blöde ist, die Jungs müssen jetzt halt wochenlang diesen Flieger wieder irgendwie zusammenleimen und neu verspachteln und was man da alles machen muss, dass der wieder fliegt. Und dem Kleinen hat neue es... Falten. Ihr habt wieder eure 10 Minuten, oder? Das gefällt mir. Ja. Dem Kleinen, so viel sei jetzt an der Stelle verraten, schreckt das nicht weiter ab, zumal sein Vater eingesteht, dass er eigentlich schuld war, denn er hätte mit Ausgleichsgewichten eigentlich den Flieger drauf einstellen müssen. Also kann der kleine Franz eigentlich gar nichts dafür. Ist auch schön, wenn der Vater einfach mal deutlich macht, wem er hier in Verantwortung sieht. Ja, genau, wer es verkackt hat. Ja. Die Mama würde den kleinen Franz gerne zum Priester ausbilden lassen. Also geht er schon bald auf ein katholisches Internat in der Nähe von Amberg. Einmal stiehlt er sich heimlich davon, um Segel zu fliegen und bekommt dafür nur ein kleines bisschen Ärger. Als er sich aber ein weiteres Mal davon steht, um mit der Brauerstochter im Gebüsch rumzumachen, ist der Ärger schon etwas größer. Ich habe eingangs ja schon erwähnt, dass ich wirklich zunehmend Probleme habe, mir Dinge zu merken. Habe ich die Story mit dem Internat schon erzählt? Deswegen, nee, du hast es erzählt. Du warst auf einem Internat? Nein, das Internat ist, das war in der Lobotomie-Folge. Ja, ich bin einfach ein... Das Internat des Grauens. Das Internat, das geschlossen werden musste, weil die Jungs zu viel mit den Mädels gepimpert haben. Ah ja, stimmt. Das hast du in der Lobotomie-Folge erzählt. So, ja, jetzt weiß ich es wieder. Und du verkaufst es jetzt anderen Leuten als deine Geschichte, oder was? Nein, ich sage gerade, ich erinnere mich nicht. Okay, du solltest ab und zu mal unseren Podcast hören, da könntest du echt noch was lernen. Also, Franz ist gerade 17, Brauerstochter, ja. Der Brauer schnappt sich den Franz, zieht ihn quasi am Ohr zurück zum Internat, wo ihn dann der Pater Josef zur Seite nimmt, ihn ernst anblickt und fragt, Franz, was willst du eigentlich mal machen? Und Franz antwortet, am liebsten würde ich jeden Tag fliegen. Und zwar auf die Tochter ab. Die Tochter kommt später nochmal, merkt euch die. Der Pater Josef weiß, dass Franz eigentlich ein total verantwortungsvoller und pflichtbewusster junger Mann ist und dass er auch viele Entbehrungen auf sich nimmt, um seiner Mutter das Recht zu machen. Ja? Also obwohl er sich ab und zu mal davon steht, ist er eigentlich ja schon ein Musterschüler und geht. Das ist ganz schön fly. Wie sagt man im Deutschen? Out of his way, um es der Mutter recht zu machen? Er nimmt große Mühen Anstrengungen. Danke. Ich habe auch manchmal Wortfindungsstörungen. Und der Geistliche sagt ihm dann, naja, dann mach das doch, deine Mutter wird schon drüber hinwegkommen. Und dann kommt es so, dass Franz auch wirklich die Schule, also die kirchliche Schule, hinter sich lässt, Schule schmeißt und stattdessen nach Würzburg geht, um dort Luftfahrttechnik zu studieren. Das ist aber ein ziemlich cooler Priester tatsächlich auch für die damalige Zeit, wo es noch ein bisschen progressiv. Finde ich auch relativ vernünftig, ja. Und da läuft ja jetzt aber auch nicht alles ganz rund. Als es auffliegt, dass er bei einer verbotenen, schlagenden Studentenverbindung mitmacht, wird er aus der Kirche exkommuniziert. Holla. Ihm ist es reichlich wurscht, denn für ihn hat Glaube und Religion, also er ist gläubig, aber es hat mit ihm jetzt nicht direkt was mit Religion zu tun. Also Glaube. Also sozusagen Institution Kirche, genau. Und Glauben zwei Stiefel. Glaube und Religion hängen nicht zwangsläufig zusammen. Mhm. Aber gerade seine Frau Mama muss an der Stelle schon mal ordentlich schlucken. Ja, klar. Jetzt gibt es in der Nähe von der Universität gibt es eine Flugschule, die kostenlose Pilotenausbildungen anbietet. Und was? Das, gegen Sex. Naja, da kommen wir gleich dazu, warum. Und das führt aber dazu, dass Franz auch bald die Universität dann hinter sich lässt. Und, aber nur für Priester. Und stattdessen dort seiner Leidenschaft nachgeht. Das ist so, dass die Lufthansa da händeringend nach Piloten sucht. Also die engagiert den ambitionierten Flieger und lässt ihn auch dann gleich als Streckenerkunder in 4 Jahren ungefähr 2000 Flugstunden sammeln. Also die Lufthansa sucht aktiv nach irgendwelchen Leuten. Die Lufthansa ist eine nationale Fluglinie. Ja, und das ist eigentlich der heimliche staatliche Versuch, trotz des Versailler Vertrags und eines offiziellen Verbots der Luftwaffe trotzdem Piloten auszubilden. Also das ist eine staatliche Einrichtung, ja. Die bildet Piloten aus, okay. Für den Fall, dass dann irgendwann mal wieder eine Luftwaffe Dass sie schon mal welche hätten. Ja, okay. Aktuell, nach dem Ersten Weltkrieg ist die Luftwaffe verboten, aber du kannst ja nicht, du musst ja mit der Zeit gehen. Also bildest du einfach absurd viele Zivilpiloten aus, die ja auch andere Flugzeuge fliegen könnten. Ganz genau. Aber die kriegen nicht alle einen Job. Warum kriegen die nicht alle einen Job? Ich meine, das ist staatlich subventioniert, die arbeiten dann alle bei der Lufthansa. Ja gut, aber ich glaube, die Frage von Dominik gerade zielt darauf ab, die werden nicht alle die ganze Zeit als Passagierpiloten unterwegs sein oder Frachtpiloten oder ähnliches. Oder kriegen das Gehalt, was so ein Lufthansa-Pilot halt einfach kriegt? Ja, ich weiß nicht, was der Lufthansa-Pilot war damit schon noch ein bisschen anders. 1930 kriegt, keine Ahnung, da so viele gab es dann wahrscheinlich auch trotzdem nicht. Und was wollte ich jetzt gerade sagen? Was war die Frage? Ach, egal. Als Hitler 1935 sich dann über das Verbot der Luftwaffe einfach hinwegsetzt und anfängt wieder offiziell, also nicht offiziell, aber anfängt eine aufzubauen, also ja, ist es dann offiziell, wenn Hitler sich darüber hinwegsetzt und eine Luftwaffe aufbaut? Er hat sich offiziell darüber hinweggesetzt. Er hat sich quasi offiziell darüber hinweggesetzt. Und da steht auch Franz recht weit oben auf seinem Pilotenwunschzettel. Ah ja, genau, was ich sagen wollte ist, der Franz ist auch keiner, er ist auch kein Passagierpilot, sondern er ist zum Beispiel einer, der neue Strecken erkundet. Also er versucht, die bestmögliche Route nach, keine Ahnung, Spanien irgendwie rauszufinden. Und das ging damals noch, weil das ist ein typischer Fall von heute, weiß man ja das wahrscheinlich. Heute weiß man die Route, weil Franz die ja damals vielleicht erkundet hat. Bin ich eigentlich der Einzige, der sich gerade überlegt hat, wie Adolf Hitler auf seiner Couch hockt und so einen Zettel und so einen Stift vor sich hat und dann so Piloten, die ich haben möchte, erstens, zweitens. So eingeklingelt mit Herzchen. Ja, genau. Die Antwort ist ja. Mit so ein Pfeilchen drauf. Ja. Also hat er Wunderlist benutzt. Hitler. Luftwaffe. Das ist, glaube ich, eins der meist, also nach tatsächlich dürfte Hitler das zweitmeist genutzte Wort sein. Ach Quatsch, so oft reden wir gar nicht über Hitler, oder? Auf seiner Liste, oder? Hm. Offiziell bleibt Franz jetzt zunächst Zivilist und fliegt weiter in seiner Ju-52 als Ausbilder. Also er wechselt jetzt von Erkundung zur Ausbildung. Sekunde, wie alt ist er jetzt gerade? 1935 ist er, oh Gott, jetzt muss ich wieder scrollen. Es ist 1935, 20. Er ist 20. Ja, 20. Ja. Aber Hitler ist schon auf ihn aufmerksam geworden? Naja, im Alter von 20 Jahren. Womöglich nicht unbedingt auf ihn explizit, aber der hat sich halt angeguckt, welche Piloten sind jetzt hier ausgebildet, welche haben wahnsinnig viele Flugstunden, welche sind weit rumgekommen, welche sind erfahren und die versucht er natürlich für sich zu vereinnahmen. Und dass er auch nicht als Pilot eingesetzt wird, sondern als Ausbilder, ist, glaube ich, auch ein ganz deutliches Zeichen, ja, dass er schon mit 20 eigentlich ziemlich viel auf dem Kasten hat, ja, ja, und ziemlich viel Erfahrung gesammelt hat. Hin und wieder fliegt er jetzt, also wie gesagt, er ist Zivilist nach wie vor, hin und wieder liefert er aber Bürgerkriegsunterstützung in das zerrüttelte Spanien, so im Jahr 1937. Vielleicht ist auch gut, jetzt nochmal darauf hinzuweisen, dass Franz nicht gerade mit dem Führer und der Nationalsozialistischen Partei sympathisiert. Also er hat sich in die Luftwaffe verpflichten lassen, weil er genau wusste, dass es im Grunde keine Alternative gibt. Dann kann ich fliegen. Aber, naja, und er hat auch schon gemerkt, dass da halt der Druck durch die Nazi-Partei, ja, dass das ziemlich groß ist. Ja. Aber er ist nicht von den Ideologien überzeugt. Überhaupt nicht. Und er ist auch ziemlich froh, dass er weiterhin Zivilist ist. Also, dass er nicht wirklich in diesem ganzen Militärapparat drin hängt. Yeah. Und das stellt ihn aber als Fluglehrer logischerweise vor Probleme. Denn Flugschüler sind in der Regel oft adelig und von hohem militärischen Rang. Und er als Zivilist kriegt logischerweise keinen Respekt von seinen Schülern. Yeah. Und ist vielleicht als Fluglehrer, wäre eigentlich ganz gut, wenn man eine Respektsperson wäre. So. Ja, kann man sich ganz gut vorstellen. Franz kann aber jetzt ganz gut mit dem General der Ausbildungseinrichtung, denn den fliegt er einmal die Woche nach München zum Doktor. Und dem erzählt er jetzt von einem besonders respektlosen Hauptmann, der bei ihm Ausbildung macht. Und der General geht jetzt her und macht ihn zum Gefreiten. Also er schreibt ihn quasi bei der Luftwaffe ein, macht ihn zum Soldaten. Und er ist jetzt, egal, glaube ich, welcher Rang er ist, in dem Moment, wo er dann eben offiziell ist und vor allem auch Militär ist. Militär ist und auch Ausbilder ist, hat er in dem Moment das Sagen dann auch über den Hauptmann. Okay. Und er lässt dann den Hauptmann von der Schule werfen. Yeah. Gib ihm. Ja, Gefreite, ja, in so einer Ausbildungssituation hat er zwar das Sagen, aber es sind jetzt auch nicht unbedingt die größten Respektspersonen so in dem ganzen Militärberat. Deshalb wird er recht schnell dann auch zum Feldwebel befördert. Anfang 1939 taucht plötzlich Bruder August in Franz' Flugschule auf. Der hat sich schnell noch freiwillig gemeldet, bevor er, also es ist relativ klar, dass der Krieg bald ausbricht. Und er hat sich relativ schnell freiwillig gemeldet, und zwar, weil er dann das Recht hat, sich die Waffengattung frei auszusuchen. Ich wollte gerade sagen, weil du dann wahrscheinlich aussuchen kannst noch, wo du hinkommst. Genau. Und Franz nimmt jetzt seinen Bruder in der Flugschule besonders hart ran, weil er sich ja natürlich dafür verantwortlich fühlt, dass der dann auch heil wieder runterkommt. Also er lässt ihn mehr fliegen als die anderen, er gibt ihm schwierige Aufgaben. Ich wollte sagen, plus ich kann mir sehr gut vorstellen, wie ich es auch aus anderen Dingen kenne, dass wenn du Verwandtschaft bei sowas dabei hast, dass du dann doppelt draufknüppelst, damit ja nicht der Anschein daherkommt, du würdest irgendjemand aus irgendwelchen Gründen bevorzugen. Ja, das mag auch reinspielen, aber ich glaube, sein Hauptantrieb ist wirklich, dass er sich dafür verantwortlich fühlt, dass der andere sicher wieder nach Hause kommt. Verstehe. Zumal der sich gerade frisch verlobt hat. Oh. Und einmal lässt er ihn, das ganz nett, lässt er ihn extra Runden mit abgehängten Scheiben drehen. Also der muss als Pilot, muss er dann nach Instrumenten fliegen und nach Karten fliegen, quasi ohne Sicht. Und lässt ihn fliegen, so bis er wirklich irgendwann auch völlig die Orientierung verliert. Und landet dann im Heimatflughafen bei seiner Verlobten, wo die schon wartet. Also hat Franz natürlich mit der Verlobten abgesprochen, ja, und dass er die zusammenbringt. Oh. Die heiraten dann auch bald. Und dann stellt sich raus, dass die Verlobte irgendwie über die katholische Kirche irgendwas mit irgendwelchen Typen am Laufen hat, die Hitler absolut nicht gefallen. Okay. Und Franz macht es im Grunde nichts, weil er hätte ja von den Nazis auch nichts. Aber der Kirche hat er jetzt mehr den besten Stand, würde ich sagen. Das auch, aber er weiß, dass sowas natürlich saugefährlich ist. Ja. Ja. Also, dass wenn jemand mit den falschen Leuten irgendwie in Kontakt ist, dass sowas ganz schnell gefährlich werden kann. Mhm. Dann, selbes Jahr, 1939, der Krieg bricht aus. August macht jetzt noch eine Zusatzausbildung zum Bomberpilot und ist tatsächlich 1940 bei der Bombardierung Englands mit dabei, wo er dann leider schon bald von einem Nachteinsatz nicht mehr zurückkommt. Das macht jetzt Franz stinksauer erstmal. Also er ist traurig, klar, aber er ist hauptsächlich sauer. Er ist sauer auf sich selber, weil er seinen Bruder nicht ausreichend ausgebildet hat. Aber ich wollte sagen, auf wen jetzt gerade? Auf die Engländer, auf die Deutschen, auf sich selbst? Auf alle, auf alle. Erstmal auf sich, dann aber auch auf Hitler, ja klar, aus Gründen. Auf die Engländer, weil die ihn abgeschossen haben. Er spürt Hass und vor allem auch Rachegelüste, ja. Okay. Ist schon mal der Anfang von einer vielversprechenden Geschichte gerade. Das wäre hier jetzt ein typisches Kapitel 1. Kapitel 1, ne? Ende. Also ja, Kapitel 1, Ende. Doch, das ist jetzt so, ja, genau. Die Prämisse ist im Raum, er ist jetzt in Rage, der Bruder ist weg, jetzt ist so ein Call to Action angesagt. Ja, ja, genau. Wir sind jetzt schon in dem Moment, wo der Held geschaffen wird oder der Held seinen Weg einschlägt. Denn er ist jetzt so zerrissen innerlich und so hasserfüllt, dass er sich selber auch vom Fluglehrer jetzt zum Jagdpiloten ausbilden lässt. Ja? Und das ist, naja, ja, irgendwie eine Effekthandlung, auch wenn sie irgendwie 2 Jahre dauert. Okay. Aber, genau. Als Jagdflieger kommt er dann mit einer nagelneuen Messerschmitt BF-109 nach Afrika, nach Matuba, wo sich der Wüstenfuchs und die Engländer um so ein bisschen Sand und den Suezkanal rommeln. Also, ist ja so die Rommeln. Ja, ich weiß nicht, warum ich fand das lustig, als ich das hingeschrieben habe, aber. Ich hab's verstanden. Ja. Es ist auch nicht so schwer zu verstehen. Ja. Das Jagdgeschwader 27, dem Stiegler angehört, fasst nur 120 Piloten. Und das ist eigentlich nicht viel, um den Luftraum über den deutschen Bodentrupp sauber zu halten. Denn in Afrika, ich meine, man kann natürlich drüber scherzen, so dass es irgendwie, die kämpfen da um ein bisschen Sand. Ja, aber Fakt ist, da sind auch die Engländer und es geht um die Vorherrschaft. Und das ist schon ein ziemlich verbissener Kampf. Der geht hin und her. Und Stiegler mit seiner Staffel ist da mittendrin. Das sind insgesamt, also in seiner unmittelbaren Einheit sind 16 Piloten und Maschinen, aber es sind eigentlich immer ein paar ausgefallen. Sowohl Piloten als auch Maschinen. Es gibt da natürlich immer entsprechende. Das ist ja unglaublicher logistischer Aufwand. Wahnsinn. Was du da treiben musst, dass ja die Maschinen irgendwie alle mobil sind. Ja. Das ist ja auch gibt doch immer diesen Spruch, Strategie gewinnt Schlachten, aber Logistik gewinnt Kriege. Yeah. Dass sozusagen immer dieser Nachschub von Material und überhaupt so die ganze Material, Logistik und alles, was dran hängt, dass das bei modernen Kriegen einfach der entscheidende Faktor überall ist. An Tag 1 wird Franz von seinem Hauptmann mit der Frage begrüßt, ob er denn ein Nazi sei. Denn in der Luftwaffe ist es so, dass Parteimitglieder eigentlich überhaupt nicht gern gesehen sind. Da wird immer vermutet, dass das Spione Hitlers sind, ja, und derartige Spitzeleien mögen die Piloten überhaupt nicht. Also ich meine, das mag keiner, klar. Aber es ist auch so, dass das sogar offiziell ist es verboten, als Parteimitglied in die Luftwaffe einzutreten. Was? Weil die Luftwaffe eigentlich unabhängig von der Politik ist. Und das, um das zu gewährleisten, ist offiziell die Parteimitgliedschaft eigentlich verboten. Und das ist selbst im Zweiten Weltkrieg und das ist, im Dritten Reich so gewesen, weil das historisch bedingt war. Ja. Hä? Aber warum zum Geier hat man sich da dran gehalten? Ich wollte gerade sagen, als gemeiner Nazi. Nein, wir bauen keine Luftwaffe auf. Das dann trotzdem tun und dann sich aber an diese Spielregeln halten, ist ja absurd. Wie ist denn der Obergefreite, war das der Göring? Ja. Ja. Aber der war doch Nazi galore. Spoiler. Ja. Aber das war dann trotzdem in Ordnung, weil das halt so ist. Ja. Das ist ja mehr als interessant. Das ist dafür. Finde ich auch. Ich finde es wahnsinnig spannend und ich kann euch auch keine hundertprozentige Erklärung dafür liefern. Also ich kann nur sagen, dass in der Luftwaffe, das sind ja üblicherweise, sind das ja schon gehobene Militärs und Adelige und so. Also das ist ein anderer Schlag als der gemeine Fußsoldat in der Regel. Aber ob das jetzt damit was zu tun hat, keine Ahnung. Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass das so ein gewisses, wir wollen die mit an Bord haben, also nehmen wir die halt mit, so wie sie sind, weil mit den eigenen Leuten, die auf Linie sind, kriegen wir sie nicht besetzt, aber wir brauchen sie. Also auch da noch kleiner Spoiler, ihr werdet sehen, Luftkampf und diese ganze Flugzeug, das funktioniert alles nach anderen Regeln als wirklicher Krieg. Das klingt jetzt doof, ne? Das klingt jetzt falsch. Ach, ihr seht schon, was ich meine. Am 9. April 1942 ist es dann soweit. Stieglers erster Flugeinsatz. Nur er und sein Staffelführer, der heißt Rödel. Rödel. Also nur er und Rödel fliegen aus und sie haben den Auftrag, sich einfach in der Luft ein bisschen. Hundung? Nee, sich in der Luft Ärger zu suchen. Also einfach. Stänkert mal rum. Geil. Stänkern. Naja, es ist ja so quasi, er wird jetzt halt eingeweiht, ne? Er ist so das Greenhorn und er muss jetzt halt schauen, dass er seine erste Luftschlacht irgendwie schlägt. Ja. Rödel nimmt ihn kurz vorher nochmal zur Seite und bläut ihm 2 Dinge ein. Erstens, Die anderen werden immer in der Überzahl sein. Deshalb müssen die Deutschen mit ihren leistungsstarken, aber wenig wendigen Maschinen immer nach einem Angriff schnell wieder in die Höhe. Also das ist so, die deutsche Angriffstaktik ist zuschlagen und hochziehen und dann schnell weg. Weil die kleinen Maschinen nicht nach oben so weit fliegen können. Naja, weil die Deutschen so schnell. Die Deutschen haben starke Motoren, aber sie sind nicht so wendig. Mhm. Und die Engländer haben sehr wendige Maschinen, aber können dann eben gerade bei Steigflug nicht so schnell mithalten. Ja? Also nicht so viel Leistung. Nicht so viel Leistung. Ja. Okay, genau. Ja. Macht Sinn. Zweitens, wenn Rödel Franz dabei erwischen sollte, wie er auf Piloten am Fallschirm schießt, dann wird er ihm persönlich einen Kopf kürzer machen. Das ist auch wieder dieser Ehrenkodex, von dem du sprichst. Zitat, sie halten sich im eigenen Interesse an die Kriegsregeln, nicht im Interesse des Gegners. Sie kämpfen nach Regeln, um die eigene Menschlichkeit zu bewahren. Ich glaube, das ist doch auch Bestandteil tatsächlich dieser Genfer, wie heißt es? Konventionen, dass du nicht auf die Fallschirme schießt von Leuten, die runterkommen. Ja, aber da gibt es auch andere Dinge, die, keine Ahnung, was Verletzte und sonst was angeht. Ja, klar. Gerade im Zweiten Weltkrieg wurde da an vielen Orten einfach drauf geschissen. Ja, keine Frage. Aber gerade dieser Schlag Mensch, ne, diese Adeligen, die auch eine entsprechende Erziehung haben und so, ne, für die sind solche Ehrenkodexe, was ist die Mehrzahl von Kodex? Ich vermute einfach Kodex. Kodex. Gerade für die sind sowas natürlich irgendwie schon was Heiliges irgendwie. Mhm. Ne? Also Ja, ich will gar nicht, zu viel verraten. Ich finde ja, du musst ja auch andersrum überlegen, wenn du derjenige bist, der runterkommt und du hängst am Fallschirm, weißt du halt, ja, also egal wo ich lande, wenn da irgendwo der Feind in der Nähe ist, ich ergebe mich, weil was soll ich noch tun? Ich habe ja bin hier nicht mehr bewaffnet und nix. Komm mal auch gleich noch drauf. Auf der anderen Seite sozusagen, dafür schieße ich halt den anderen in der Form nicht ab. Komm mal gleich noch drauf, ja. Also ich habe tatsächlich auch hier tatsächlich stehen. Das ist echt blöd. Tatsächlich ist es so, dass Piloten auf beiden Seiten des Kriegs relativ oft in Gefangenschaft geraten. Mhm. Ja? Glaube ich gerne. Und die werden dann immer extrem gut behandelt, dürfen sogar nach Hause schreiben. Und die Idee dahinter ist, dass sich rumspricht, dass man Piloten mit einer gewissen Ehrerbietung begegnet, sodass es dann den eigenen Piloten, wenn auch die in Gefangenschaft geraten, auch so ergehen mag. Ja. Ja? So, also das ist echt komisch, ja, weil wenn du gerade an andere Kriegsgefangene denkst und Kriegsgefangenenlager und ja, wobei ich weiß nicht, wie ich ursprünglich drauf gekommen bin, auf Reddit ging es über, in den Kommentaren, was ja oftmals das Beste ist an Reddit, ging es tatsächlich über, wie werden Kriegsgefangene behandelt und wie wurden Kriegsgefangene behandelt, und dann wurde eine Lanze gebrochen für den gemeinen Briten. Ich habe gemeint, die Briten haben nämlich ihre Kriegsgefangenen wohl durch die Bank weg hervorragend behandelt. Und es sind ganz, ganz viele dann danach nach UK ausgewandert oder sind dann dort geblieben. Ah, wirklich? Weil die Briten ihre Kriegsgefangenen, also sicher nicht alle und nicht überall, aber im Großen und Ganzen eben halt genau das, was du jetzt gerade sagst, ungefähr. Wir sind nicht so Tiere und wir behandeln die gut. Ja, können wir auch, aber da kann ich jetzt kurz mal vorgreifen. Du musst halt gucken, ja, bei wem kannst du in Gefangenschaft geraten, ja? Bei den Amerikanern, okay, die haben jetzt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele Gefangene gemacht, weil was sollen sie mit denen und wo sollen sie mit denen hin? Die Amerikaner waren nicht so involviert in diesen Krieg, weil das war ja nicht bei denen zu Hause, außer jetzt mal. Außer mal Pearl Harbor. Aber die Engländer waren da natürlich involviert, aber die Engländer sind halt auch so einfach ein Schlag Mensch, ne, der da irgendwie anders rangeht. Und die Alternative war Russland, ja. Und der Russe, der schert sich nicht so arg viel um seine Gefangenen, ja. Also da ist. Ja, gut, und ich glaube, selbst Frankreich hat seine Leute so schlecht nicht behandelt. Ich glaube, die Leute, also wo sich, glaube ich, alle einig waren, die aus dem Zweiten Weltkrieg irgendwo eine Flucht oder irgendwie noch eine Möglichkeit hatten, durch ihre eigene Schicksal zu entscheiden, ob sie jetzt in sowjetische oder in irgendeine andere Gefangenschaft kommen, haben immer die andere vorgezogen. Ja, aber hat Frankreich wirklich so viele Gefangene gemacht? Ich glaube, Frankreich war relativ schnell überrannt, oder? Also ja, klar, aber sozusagen ja am Schluss zu hatten sie ja dann. Mein Opa war in französischer Gefangenschaft. Genau. Mein Opa war in russischer, glaube ich. Ja. Aber das ist jetzt dünnes Eis. Also, ja. Es ist wie, ich meine, ihr kennt ja auch unzählige Deutsche und ich denke mir tatsächlich manchmal, verdammte Axt. Können wir einfach alle tatsächlich rausschneiden? Ist nein. Ja, wir machen ein Trinkspiel draus. Ja. Ach du liebe Zeit. Dann muss ich aber ein Taxi nehmen nach Hause. Also Leute, zu Hause. Oder sollten wir das vor die Folge schneiden, dass man immer, wenn tatsächlich kommt, man Wasser trinken muss? Oder jetzt mal gut hydriert. Jedes Mal, wenn tatsächlich ist, wird der Podcast auf doppelte Geschwindigkeit geschaltet. Dann ist der Podcast noch 3 Minuten zu Ende. So. Ja, beim B-Movie. Ne? Ja, bei B-Movie. So jedes Mal, wenn das Wort B vorkommt, kommt doppelte Geschwindigkeit am Schluss. Ja. So auf YouTube. Das kenne ich nicht. Die ich habe bisweilen den Gedanken in mir, wie würde diese Figur in Kontext Drittes Reich sich quasi tatsächlich verhalten. Tatsächlich, gerade von wem? Nein, jeder. Ach, jeder. So, keine Ahnung. Weil ja, ich meine, jetzt, jetzt haben wir halt diesen Deckmantel der Zivilisation und ich meine, wir sehen ja die Erfolge der AfD, weiß nicht, wo das alles hingeht und jetzt kommt halt bei dem einen oder anderen halt irgendwie schon eine Art raus, wo du halt dir gedacht hast, ja, geil, hab schon immer gedacht, du bist eine Arschkrampe, aber offensichtlich bist du es wirklich. Und wenn du mal anschaust, was auf Twitter so abgeht und wie hemmungslos dann Leute bashen und so weiter und so fort, dann Und das, genau das so, keine Ahnung. Ich behaupte jetzt mal, dass ganz viele, die ich kenne, einfach unglaubliche Wichser wären, wenn ein Kriegszustand ist. So, und ich hoffe, dass wir drei da besser wären, aber du weißt es halt immer erst, wenn es soweit ist. So. Die Art von Mensch, die du triffst, kannst du halt oftmals nicht auf der Russe, der Franzose oder der Deutsche runterbrechen. Klar. Weil ich meine, ich kenne unglaubliche Wichser, die Deutsche sind. Ja, klar. Unglaublich herzensgute Menschen, die Deutsche sind. Ja. Und the same is true with every other nation. Ich glaube, man muss sich auch überlegen, dass auch viel der Behandlung der Gefangenen ja auch damit einherging, wie es den Leuten in dem Land wirtschaftlich selbst zu dem Zeitpunkt ging. Es ist halt einfacher zu sagen, naja, wir verpflegen unsere Kriegsgefangenen gut, wenn wir selber gerade einigermaßen zu beißen haben. Wenn es uns selber gerade enorm schlecht geht. Also da glaube ich jetzt tatsächlich. Da spielt aber noch viel mehr mit rein. Ja. Und, bin ich bei dir. Wir sind jetzt am Anfang noch, oder relativ am Anfang vom Krieg. Das ändert sich auch über die Zeit. Also das werden wir später auch nochmal haben. Das glaube ich sofort. Jetzt sind wir erstmal bei seinem ersten Einsatz. Ja? Ja. Rödel und Stiegler fliegen auf 7500 Metern und halten jenseits der Hauptkampflinie Ausschau nach feindlichen Flugzeugen. Das sind in der Regel in der Gegend in der Zeit oft in den USA gebaute Curtiss P-40, die üblicherweise so auf 5500 Metern unterwegs sind. Höhe spielt jetzt im Luftkampf natürlich insofern eine Rolle, als dass die Sonne ein echtes Problem ist für einen Flieger. Also gegen die Sonne zu gucken, da sind halt feindliche Flieger unsichtbar. Und plötzlich knarzt auch der Funk. Indianer, 12 Uhr. Sie treffen jetzt auf 4 Curtiss-Jäger, geflogen wahrscheinlich von englischen oder könnten auch südafrikanische Piloten gewesen sein. Und Rödel taucht sofort ab und hält voll auf diese Feindmaschinen zu. Warum sagt man Indianer? Das ist so. Das ist einfach für den Feind oder ist das für irgendeine Nation? Nee. Okay. Ist in dem Fall steht es für den Feind. Ja, verstanden. Also der Staffelführer, der taucht ab und hält voll auf diese Feindmaschinen zu. Stiegler hat den Befehl, sich in seiner Nähe zu halten, also macht es ihm nach, und fliegt ihm hinterher. Stutzflug, so mehr oder weniger. Also nicht komplett steil, aber so mehr oder weniger. Die P-40er bemerken die herabstoßenden Messerschmitts. Franz kann selber kaum was erkennen, denn er hat ja die Maschine von Rödel direkt vor ihm. Und eigentlich erinnert er sich gerade an seine Ausbildung zurück, wo es hieß, dass es überhaupt keine gute Idee sei, direkt auf die Nase von einer P-40 zuzufliegen. Denn da sind logischerweise die Maschinengewehre. Und sein Staffelführer scheint es anders zu sehen. Ja, der fliegt runter, lädt seine Maschinengewehre durch und eröffnet das Feuer. Die Gegner schießen auch sofort zurück und Franz hat dann so auch wieder so einen Moment der Klarheit, wo er merkt, okay, jetzt schießen gerade 24 Maschinengewehre in meine Richtung. 24? Naja, die Curtiss, die sind mit mehreren, also dann mit 6 pro Maschine offensichtlich ausgestattet. Und er gerät in Panik. Ja, also die bei ihm prasseln gerade die Geschosshülsen von seinem Staffelführer so auf die Scheibe. Und wie viel kriegt er dann ab? Naja, erstmal nicht so viel. Also wie viel kriegt er dann erst ab, meine ich? Erstmal nicht so viel. Und die Reichweite von diesem Maschinengewehr ist jetzt auch nicht so wahnsinnig groß. Ja, klar. Er seinerseits versucht auch irgendwie relativ ungezielt auch mal irgendwie zurückzufeuern. Und es pfeift dabei um ihn herum. Und er sieht dann noch vor ihm eine P-40 in Flammen aufgehen, bevor er voller Angst hochzieht und in Richtung Wolken erstmal versucht, sich in Sicherheit zu bringen. Ja. Über Funk hört er Horido. Das ist der Ruf. Wisst ihr, was das heißt? Mhm. Was das bedeutet? Hold the door. ich muss ja auch an Hodor. Nee, Horido ruft man, wenn man einen abschießt. Ich wollte gerade sagen, klingt jetzt ich habe einen. Ja, aber es geht darum, dass jemand anders dann den Abschuss bestätigen soll. Also jemand anders soll sich dann quasi umgucken, ob das auch wirklich stimmt und ob das wirklich abstürzt, das Flugzeug. Okay. Und dann ist es ein bestätigter Abschuss. Ah. Sonst wäre es ein unbestätigter Abschuss und da könnte ja jeder kommen. Ja. Also das bedeutet, sein Wingman, also sein Flügelmann hat einen Feind erwischt und Stieglitz soll jetzt eben gucken, aber er sieht nichts. Ja, er fühlt sich irgendwie auch total neben der Spur, er fühlt sich krank, er stellt mit Erleichterung fest, dass ihm niemand gefolgt ist. Ja, die P-40 sind in eine defensive Formation übergegangen, also die fliegen im Kreis und versuchen sich gegenseitig zu schützen. Mhm. Und sein Flügelmann hat er aus den Augen verloren. Ja, also dreht er mit seiner weißen 12, also das ist so quasi, das wird immer so angegeben, welche Zahl und in welcher Farbe das irgendwie aufgepinselt ist auf seinem Flugzeug. Mit seiner weißen 12 dreht er ab in Richtung Matuba. Sagt er Bescheid? Der Funk ist gestört, hast du gemeint? Der Funk ist gestört, habe ich nicht gesagt. Hast du nicht dass gesagt. Es abbricht, hast du nicht vorhin gesagt? Nee. Okay, gut. Nee. Aber ist eine gute Frage. Er ist wahrscheinlich schon außer Reichweite irgendwie oder keine Ahnung. Also von Funk stand in meiner Quelle an der Stelle nichts. Er zieht sich jetzt relativ hasenfüßig aus seinem ersten Luftkampf zurück. Ja, war am nicht Steuer so soll man nicht WhatsAppen. Ja, und erst auf dem Weg zur Basis hört er dann Rödel wieder über Funk, der dann sagt, ah, da sind sie ja. Und der kommt so mit der Sonne im Rücken irgendwie, also ziemlich unbemerkt, dann zu ihm herabgeflogen und fliegt mit ihm zurück zur Basis. Nach der Landung erklärt er seinem Schützling, dass die Sache doch eigentlich ein ziemlicher Erfolg war, denn immerhin hat Stieglitz seinen ersten Luftkampf überlebt. Ja, das ist ja schon mal was. Und auch der nasse Schritt ist überhaupt nichts Besonderes. Ja, es wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Franz sich in der Luft einnässt. Okay. Das ist aber so ein bisschen Reaktion, so jetzt kotzt dich aus, weil dann hast du es jetzt mal gemacht und den nächsten Mal wird es leichter. So ungefähr, ja. Mhm. Von hier ab wird es leichter, ja. Jetzt sind wir 1942 in der Wüste. Das ist schon, also Krieg schon relativ fortgeschritten. Das ist schon alles auch gar nicht mehr so lustig. Ja, aber da musst du jetzt lachen. Wo der Krieg bisher so witzig war. Ja. Und aber wie es halt gerade in solchen Situationen ist, muss man ja dann irgendwie um die Moral irgendwie also auf Sparflamme zumindest zu halten, dann auch mal irgendwie einfach eine Party schmeißen. So auch an solchen Stützpunkten gibt es dann irgendwie große Feiern. Und da schaffen es die Piloten tatsächlich, diesen Krieg mal dann für einen Moment auszublenden. Und sie wissen ja in dem Moment auch gar nicht, wie viel schlimmer das alles noch kommen würde. Ja, das ist eigentlich das. Vor allem, man muss ja auch überlegen, die sind ganz schön fernab der Heimat und führen da ja fast so eine Art Repräsentanzkrieg. Ja, ja, um ein bisschen Sand und ein bisschen Wasser, ja. Und in den folgenden Monaten wird alles ja noch viel schlimmer. Also sie werden dann auch nicht mehr in Zelten schlafen, sondern eigentlich nur noch in ausgehobenen Gruben. Ja, so das, sie beschreiben es dann so ein bisschen wie Gräber. Ja. Aber ich wollte gerade sagen, haben die eigentlich so feste Basen, wo die sind oder werden die immer wieder neu aufgebaut? Weil ich stelle mir das hier kompliziert vor, du kannst ja nicht einfach überall starten und landen. Ja, du brauchst immer passende Gegebenheiten. Man braucht doch einen Hangar. Ja gut, ein Hangar vielleicht nicht unbedingt, aber naja, wobei zum Reparieren und so aber dann schon irgendwas. Mit den ganzen Sandstürmen so, du kannst ja nicht einfach so ein Flugzeug rumstehen lassen. Ja, aber also ich meine, das kannst du ja irgendwie abdecken oder so, ne? Also die Flugzeuge, in der Zeit noch nicht. Später werden die in so Splitterboxen immer stehen, das sind im Grunde so Erdwälle so aufgehäuft, dass die halt vor Bomben, also vor Splittern dann geschützt sind. Okay. Ja? Und da kann man die wahrscheinlich auch dann irgendwie abdecken. Da in der Wüste, glaube ich, kannst du mit ein paar Baracken eigentlich auch schon relativ viel reißen. Ja, so eine Startbahn, das ist relativ schnell irgendwie begradigt. Okay. Ich glaube, auch auf Sand kriegst du das irgendwie halbwegs hin. Ja, ich meine, man muss ja auch überlegen, das sind ja jetzt keine so hochtechnisierten, wie so ein Jet-Abfangjäger oder ähnliches, sondern die haben ja eher noch ein bisschen grobe Gummireifen und also im Vergleich zur heutigen, glaube ich, kannst du da einfach mal eher auf dem Acker landen, blöd gesagt, als heute, so stelle ich mir das zumindest gerade vor. Ja, also ich glaube, es ist irgendwas dazwischen. So. Es sind wahrscheinlich nicht einfach nur ein paar Beduinenzelte, aber es ist wahrscheinlich auch kein richtiger Flughafen mehr mit Hangar und allem drum. Genau. Ja, aber du musst ja auch immer Öl herkriegen und Sprit und Kerosin und so weiter. Sind wir beim Thema Logistik wieder? Genau. Ja. Genau, guter Punkt. Auch Süßwasser, ja. Das wird nämlich zum Duschen dann irgendwann gestrichen. Und was die Piloten machen, ist einmal die Woche ins Meer gehen, um sich zu waschen. So mehr Hygiene, mehr Hygiene ist derzeit nicht. Das ist ein hartes Los, das kaum jemand länger als 6 Monate durchhält. Das glaube ich gerne. In der Zeit, also im Mai 1942, lernt Franz dann den Stern von Afrika beziehungsweise den Stern von Libyen kennen. Das ist sowas wie der Rockstar der deutschen Luftwaffe. Das ist ein 22-Jähriger, der heißt Hans-Joachim Massey. Und der hat schon über 50 Abschüsse auf der Uhr. Also nicht auf der Uhr, sondern auf dem Seitenruder. Da werden die nämlich dann immer so drauf gepinselt. Und das ist insgesamt ein ziemlich schräger Typ. Ja, also Das ist, da spricht man dann schon von einem Fliegerass. Also wer mehr als 30 Abschüsse hat, ist. Das ist ein feststehender Ausdruck, ja. Fliegerass. Ah, ja. Okay. Das ist ein Fliegerass und da kriegst du dann auch das Ritterkreuz. Das ist dann die Auszeichnung für Tapferkeit nach 30 Luftsiegen. Es waren mal 20, ja, aber dafür waren die deutschen Jagdflieger dann irgendwann zu erfolgreich, sodass jeder irgendwie so eine Auszeichnung hatte. Dann wurde es irgendwie angehoben auf 30. Ja, aber das Absurde, du musst dir eigentlich überlegen, wenn du jetzt nicht lauter Zivilflugzeuge abknallst, heißt es ja, wenn du so einen Fliegerass hast, dass der einfach so in der Theorie einfach mal 20 abgeknallt hat, die keinen einzigen Abschuss hatten. Ne? So damit du auf so einen. Ja, du weißt ja nicht, ob sie vorher nicht Abschüsse hatten. Die könnten auch einen Abschuss gehabt haben, ja. Aber ja. Genau, aber so theoretisch, halt wenn du jetzt auf gleich viele Abschüsse kommst auf beiden Seiten. Wenn du auf gleich viele Abschüsse kommst auf beiden Seiten, ich kann dir nicht folgen. Naja, sozusagen, wenn ich 20 Piloten habe und du hast 20 Piloten und einer schießt sozusagen bei dir 20 ab und du landest aber sozusagen genauso viele Verluste bei mir. Du kannst ja entweder sagen, sozusagen jeder von denen schießt einen ab. Aber wie kommst du denn drauf, dass es gleich viele sind? Verstehe ich auch nicht. Nee. Sozusagen das nur so als Prämisse. Man muss sich einfach überlegen, dass jemand, der 30 Abschüsse hat, dass der ja prinzipiell einfach mal 30 Leute weg hat, die überhaupt einen einzigen Abschuss gehabt haben könnten. Das finde ich also nach meinem Verständnis hast du ja vorhin gesagt, dass die Deutschen einfach weniger, aber dafür geilere Flugzeuge haben. Schreibt mir da draußen, wenn irgendjemand dem Philipp folgen konnte, das würde mich interessieren. Was? Nochmal. Die Deutschen hatten weniger, aber bessere Flugzeuge. Die Deutschen hatten weniger, aber sie hatten leistungsstärkere Flugzeuge. Das habe ich von weniger. Die sind nicht. Ah, okay. Von weniger habe ich nichts gesagt, aber die Masse wird dann eine Rolle spielen, wenn die Amerikaner in den Krieg eintreten. Okay. Im Moment sind sie das noch nicht. Aber die Deutschen sind, wie soll ich sagen, sind schon eine Flugnation. Also die sind schon nicht zu unterschätzen in der Luft. Was ich vielleicht euch mal jetzt auch noch sagen kann an der Stelle, nur weil du jemanden abschießt, heißt es nicht, dass der nie mehr in ein Flugzeug steigt und nicht auch wieder jemanden abschießt. Ah, ich habe jetzt gedacht sozusagen, das heißt, du hast irgendwie viele Flugzeuge, die runtergeknallt hast, nicht, jetzt bin ich wieder bei dir und jetzt. Ich bin gerade in meinem Kopf außerdem durchgegangen, wie oft ich bei Olympia gehört habe, dass Deutschland eine Punkt-Punkt-Punkt-Nation ist. So, Achter Ruder, also hier Rudern mit dem Achter, wie heißt der Achter? Alles. Ja, und Wintersport allgemein. Dann Rodeln. Ich glaube, Rudern ist kein Wintersport. Dressurreiten. Ah, ich hatte verstanden, er hat gesagt Rodeln. Achso. Rodeln gibt's auch. Aber kein Achter. Nein. Nee, ja. Ich hätte im ersten Mal mit mich Rodeln verstanden. Und deswegen Leute, bevor wir uns jetzt hier im Sport verknoten. Ja. Interessiert mich eh nicht. Also, wir sind beim Stern von Libyen. Ja, Der ist ein Fliegerass mit Ritterkreuz und der kann sich so einiges erlauben. Einmal überfällt er das Zelt von seinem Kommandanten mit dem Jeep und ähnliche Späße. Also, ja, das ist ein schräger Typ. Oh Mann, aber man will ihn. Aber, genau, er ist gut. Allein des Rufes wegen, was die Moral hochtreibt. Genau. Und er leistet. Und er hat Ehre im Leib, ja. Einmal hat er gesehen, dass ein englischer Pilot, den er abgeschossen hat, mit schweren Verbrennungen runtergegangen ist. Also er hat gesehen, dass er irgendwie halt aus dem brennenden Flugzeug ausgestiegen ist, runtergekommen ist, gefangen genommen wurde. Und dann ist er durch das feindliche Flakfeuer zu dessen Stützpunkt geflogen, um dort einen Brief abzuwerfen. Und darin stand, dass der englische Pilot noch am Leben wäre, dass man sich gut bei den Deutschen um ihn kümmert. Und das hat er irgendwie als Verpflichtung gefühlt, dass er das den Kameraden von den Piloten wissen lassen sollte. Also ein Teufelskerl. Ja, aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Denn what? Der Pilot ist dann verstorben und dann ist er ein zweites Mal zu dessen Stützpunkt geflogen. Ja. Wieder mitten Harakiri durch die Flugabwehr, was eigentlich eh schon Wahnsinn ist. Ja. Und hat einen zweiten Brief abgeworfen, um sein Mitleid zu bekunden. Aber das ist eine bestätigte Geschichte? Ja. Das ist ja mal geil. Abgefahren. Das ist echt geil. Ich meine, um mal auf eine unserer ersten Unterhaltungen, wo es in Richtung Spiel abging, jetzt sind wir wieder beim Thema Red Baron. Und Co. Das ist schon nicht ganz ohne Grund eine Art von Kampf, die auch gern in so Videospiel abgebildet wird, weil es einfach diese ungewöhnlichen Figuren auch gab, ja, also die so einen ganzen Legendenstatus ja richtig ergründet haben. Die Parallele zu Red Baron ist natürlich schon auch irgendwie da, aber das ist natürlich nochmal eine Generation Luftkampf früher. Ne? Mhm. Also. Natürlich, ich meine jetzt einfach so ganz allgemein so diese herausragenden Einzelpersönlichkeiten, die man auch heute vom Namen her noch kennt. Ihr werdet jetzt sehen, wie sich selbst innerhalb von einem Krieg, jetzt dem Zweiten Weltkrieg, Luftkampf auch nochmal verändert und Technik verändert und, sich Moral vielleicht auch ein Stück weit verändert. Also da... Ja. das kann man nicht so pauschal gleichsetzen, aber ja, das sind schon Parallelen da. Also, Marseille ist ein ziemlich krasser Typ und zu der Zeit, als Franz ihn kennenlernt, hat Franz auch selbst schon 10 Luftkämpfe überstanden, aber noch keinen Abschuss zu verzeichnen. Ja. Mhm. Also holt er sich ein paar Tipps vom Profi, die da wären. Viel Milch trinken, das ist gut für die Augen. Jeden Tag ein paar Minuten in die Sonne schauen. Beine und Bauchmuskeln trainieren, um mehr G auszuhalten. Und, ja, das und, macht wirklich viel Sinn. Und ganz wichtig, nahe ranfliegen, bevor man schießt. Also das ist so einer der häufigsten Fehler quasi, die Fluganfänger machen, ist, sie haben dann einen Feind im Visier und kriegen Panik und drücken ab. Und es ist aber noch viel zu viel Luft dazwischen, als dass die Kugeln wirklich was ausrichten würden. So dieses klassische, erst schießen, wenn du das Weiße in den Augen des Piloten siehst. Genau, das kommt irgendwie hin, ja. Und noch etwas gibt Marseille dem Franz mit auf den Weg. Zitat: Es gibt keinen Grund, sich dafür zu entschuldigen, dass man nie einen Menschen getötet hat. Also Franz ist ihm natürlich gegenüber getreten und hat gesagt, ja, er war schon in 10 Luftkämpfen, aber es tut ihm leid, er hat noch keinen Abschuss so ungefähr, ne? Und es ist ja hier das große Fliegers. Und er sagt daraufhin, es gibt keinen Grund, sich dafür zu entschuldigen, dass man nie einen Menschen getötet hat. Als Soldaten müssen wir töten oder wir werden getötet, aber sobald jemand Freude am Töten empfindet, ist er verloren. Nach meinem ersten Sieg habe ich mich schrecklich gefühlt. Das ist ja auch erstaunlich reif für einen 22-Jährigen, der halt so Harakiri-mäßig unterwegs ist. Na gut, der Krieg lässt sich, glaube ich, auch schnell erwachsen werden, so, ne? Also ja, in der Zeit. Glaube ich auch, ja. Am 31. Mai 1942 kehrt Franz gemeinsam mit seinem Flügelmann von einem Begleitflug einiger Stukas zum ersten Mal mit einer Erfolgsmeldung zurück. Was ist Stuka? Stutzkappenbomber. Ah. Okay. Da fliegen dann halt immer die Jagdmaschinen als Begleitstaffel quasi. Ich möchte trotzdem mal eine Lanze brechen für den Kollegen jetzt gerade, weil ich glaube, das ist halt gerade, wenn du Erfolge hast und dann als Held gefeiert wirst, dass es halt schon einfach ist, sich in seinem Blutrausch selber geil zu finden. Ja. Also, ja. Einfach nochmal kurz hinterhergeschoben. Genau, also Franz kommt jetzt von seinem ersten Abschuss quasi zurück und ist natürlich nicht ohne Stolz, ja, und sagt, ich habe meinen ersten Feind getötet, Herr Hauptmann. Und das erzählt aber mal eine blöde Frage, woher weiß der, dass er ihn getötet hat und nicht bloß sozusagen abgeschossen und der ist raus? Ja. Naja, also du kannst schon du kannst vielleicht nicht immer zweifelsfrei, aber du kannst schon sehen, ob ein Pilot aussteigt und ob sich der Fallschirm öffnet oder ob die Maschine runtergeht, ob die in der Luft explodiert, ob du jemanden triffst. Also die fliegen aber, da nicht mit 900 Sachen irgendwie. Nein, das ist klar. Aber Frage Nummer zwei direkt im Anschluss, ist es sozusagen für diese, ich nenne es mal Klassifizierung und für das eigene sozusagen Kerbholz wichtig, ob du nur abgeschossen hast oder auch Leute getötet? Behalte den Gedanken. Ja. Denn er erzählt es seinem Staffelführer Rödel und der weist ihn sofort zurecht und sagt, man zählt Luftsiege und keine Toten, man schießt auf Maschinen und nicht auf Menschen. Ah, okay. Also das ist jetzt wieder die Ehrfrage, ja, spielt für diese Punktewertung, die es ja da wirklich auch gibt, ja, dafür spielt es keine Rolle. Ja, und das ist eher so diese Ehrengeschichte, ja. Mhm. Und es ist aber schon so, dass die Piloten selber und natürlich auch ihre Flügelmänner und die anderen genau hingucken, was da passiert, ja. Also die interessieren sich dafür, ja, die bestätigen sich das gegenseitig, die schauen sich schon genau an. Die können oft genau sagen, der ist runtergegangen und in Flammen, der ist rausgekommen, aber sein Fallschirm hat sich nicht geöffnet und so weiter und so weiter, ja. Habt ihr Dunkirk gesehen? Nein. Das ist der neueste Film von dem Regisseur von den Batman-Teilen, Christopher Nolan. Und der ist auch unfassbar gut. Der hat so alternative Handlungsstränge. Quasi ist die Landung in Dunkirchen und die Evakuierung so. Und da ist eben ein Strang, ist auch Kampfpiloten. Ah, okay. Und das ist wirklich sehr, sehr sehenswert, weil das halt auch sehr realistisch dargestellt ist und alles, was du jetzt schilderst, somit ist runtergegangen und keine Ahnung, man schaut noch runter und dergleichen. Das ist alles sehr, sehr geil eingefangen da. Okay. Ja. Franz nimmt jetzt die Zurechtweisung von Rödel gut auf, auch wenn er tief in seinem Innern, ja, und ihr erinnert euch kurz zurück, eigentlich immer noch von Hass und Rachegelüsten angetrieben ist, ja. Mhm. Also er ist in diesen Krieg gezogen und in das Flugzeug gestiegen, um Engländer abzuschießen, ja. Er hat aber jetzt gemerkt, nach seinem ersten Abschluss, dass Töten diese Gefühle nicht befriedigen kann. Ja. Er fühlt sich eigentlich jetzt mindestens genauso schlecht wie vorher, wenn nicht sogar noch schlechter. Und das ist so sein Gefühl, sein Seelenstatus gerade. Ja. Auf diesen Moment habe ich jetzt auch hingewartet, weil jetzt kommt eigentlich, klassisch, wird es jetzt Ende Kapitel 2. Nee, so weit sind wir, glaube ich, noch nicht. Okay. Im Juni 1942 verliert Franz zum ersten Mal eine Maschine. Er wird von Abwehrfeuer getroffen und muss eine Bauchlandung in der Wüste hinlegen. Glücklicherweise auf der deutschen Seite der Frontlinie, sodass er mit einem Kamel zurück zum Stützpunkt geführt werden kann. Ja. Okay. Kann man so eine Maschine noch bergen oder ist es dann zu weit eigentlich oder zu nah an der Das kommt drauf Front an, wo das runtergeht. Ja. Ja. Also ich meine, da wird viel rumgeschraubt, ja, und viel wird irgendwie ausgebaut und woanders eingebaut und so. Also man ist schon, Nachschub ist schon ein Problem und man wird schon schauen, ob man das dann bergen kann. Man will ja auch nicht, dass es dem Feind vielleicht in die Hände fällt, aber natürlich. Das hängt natürlich ganz davon ab, wo es runterkommt und wie viele Kamele du hast. Knapp vier Wochen. Da fehlt ein Wort in meinem Satz. Ich glaube, knapp vier Wochen später zählt Franz gerade seinen dritten Luftsieg, auch wenn er es seinem väterlichen Vorbild Rödel gleichtut und seine Abschüsse nicht wie die anderen Piloten auf dem Seitenruder markiert. Mhm. Ja, also er hat sich entschlossen, das einfach nicht drauf zu pinseln. Moment, aber die große Zahl steht die nicht bei Rödel irgendwann? Ach nein. Nein. Also bei Rödel nicht, richtig. Nein, die große Zahl, das ist ja quasi die Nummer deines Schwadernummers. Nein, das weiß ich schon. Ich habe jetzt gedacht, zu sagen, dass beim Fliegerass irgendwann das auch noch mal explizit irgendwo draufsteht. Ja, aber die pinseln halt ihre Abschüsse da drauf. Ne? Das ist auch genau, so ein Moralding, genau. Ja, und ein Vorbildding, ja, und ein Motivationsding. Aber Rödel macht das nicht und deswegen macht Franz das auch nicht. Und ich glaube, dass du aus einer Maschine nichts hast in normalerweise, aber natürlich ist irgendwann auch dem Feind klar, dass oder die L13 ist der und der. So, keine Ahnung, das glaube ich schon, dass das dann... Also, ja, das wechselt sehr oft, aber es ist ein bisschen wie Rückennummern von Spielern. Genau, halt, ja, so, ne? Wie beim Basketball oder Fußball. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch wieder was, um wieder darauf zurückzugreifen, was in Red Baron abgebildet worden ist, dass du dann hast, es wurde die und die Person gesichtet, weil man die als Fliegerass auch auf der anderen Seite kann. Ja, das gibt schon. Aber wie du sagst, war eine Generation vorher. Das ist ein guter Punkt, weil gerade Fliegerasse sind dann oft schon auch so, dass die sich dann noch irgendwelche individuellen Zeichen irgendwo hinpinseln. Genau, ja, dass das glaube ich sofort. Eine Haifischschnauze auf den Motor vorne irgendwie halt auf die Motorabdeckung pinseln. Und das erkennen die Leute dann schon, ja. Also das erkennen auch die Feinde und so. Und das flößt natürlich auch Furcht ein, ja. Also, natürlich, wenn du da einen ankommen hast, der da 30 Abschüsse hat, da. Ganz genau, ja. Also das ist schon so, dass man dann das teilweise schon auch erkennt. Ja. Gerade bei den Erfahrenen und bei den schweren Piloten. Naja, gut, und ich glaube gerade solche abgefahrenen Persönlichkeiten wie so ein Richthofen und der Herr, von dem die Rede war, das spricht sich ja rum auf beiden Seiten. Ja, genau. Der Krieg in der Wüste nähert sich jetzt seinem Wendepunkt. Ja. Aber die Einsatzbedingungen sind knallhart. Oft müssen die Piloten drei Einsätze an einem Tag fliegen und das ist ein echter Knochenjob. Ja. Auch wenn man immer denkt, eigentlich sind die ja so weit ab von dem eigentlichen Horror des Kriegs, ja, wo die Leute irgendwie in Schützengräben waren jetzt im Zweiten Weltkrieg vielleicht nicht mehr ganz so verbreitet, aber gab es sicherlich auch noch, ja. Aber wo die wirklich so an der Front stehen, ja, und dem Feind ins Auge blicken und das fliegen die halt ein bisschen mit dem Flugzeug rum. Ja. Aber das ist schon trotzdem auch ein echt hartes Los und ein richtiger Knochenjob. Naja, die fliegen auch trotzdem die Kugeln um die Ohren, genau. Blöd gesagt. Also. Die Piloten sehen in jener harten Zeit besonders zu dem As Marseille auf. Ja. Der verdient sich nämlich Orden um Orden und das bedeutet, dass er dann auch immer mal wieder kurz nach Hause darf, um seine neuen Orden irgendwie entgegenzunehmen. Ja. Ja, und das motiviert natürlich auch nochmal, ja, ähnliche Leistungen zu vollbringen. Und dass gerade, wenn man versucht, bei sowas nachzueifern, jede Menge Leute und Maschinen draufgehen, ist, glaube ich, auch relativ nachvollziehbar. Heißt denn der wie die französische Stadt? Marseille? Ja, ich weiß nicht warum, aber der heißt so. Okay, aber es ist wahrscheinlich Elsässer dann. Womöglich, ja. Okay. Zeitweise teilen sich in der JG 27 die einzelnen Staffeln lediglich 4 einsatzfähige Maschinen von ursprünglich 16. Klingt nach der Bundeswehr. 16, ja. Und lustig. Und damals gab es noch keinen ADAC. Nee, aber lustig, wann immer eine neue Maschine geliefert wird, nehmen die Mechaniker die sofort auseinander, um damit mehrere angeschlagene Maschinen wieder zum Fliegen zu bringen. Ja, also neue Maschinen werden gar nicht geflogen, sondern eigentlich sofort zerlegt. Das ist ja ein bisschen fiese. In der Staffel, in der Franz in jener Zeit fliegt, sind neben einem wahnsinnigen Ostfront-Piloten noch zwei Typen, Vögel und Savalisch, die auch ganz schön viele Abschüsse für sich beanspruchen, ja, und sich gegenseitig bestätigen. Und es wird auch später rekonstruiert, dass es diese Abschüsse zumindest nicht in der Zahl gegeben hat. Ja. Aber extrem unehrenvoll. Ja, das ist natürlich ein Riesenproblem, ja. Und spätestens kurz nachdem, also das heißt dann auch der Vögelschwarm, weil die werden natürlich dann auch bekannt, wenn eine Staffel so viele Abschüsse irgendwie vorzuweisen hat. Aber es ist ja auch ein massives Problem für jegliche Strategie, wenn du zurückkommst und sagst, hier 8 Abschüsse, weil du schätzt ja auch irgendwann, was der Feind so an Material hat Und wenn du denkst, ah, da schon wieder so viele, ja, jetzt müssten sie langsam. Ja, ne? Ob das wirklich an den Abschüssen gemessen wird, weiß ich gar nicht. Aber ja, kann sein, dass das auch eine Rolle spielt. Das stelle ich mir jetzt vor. Also es ist natürlich jetzt auf deutscher Seite ein großes Problem, denn der Vögelschwarm wird dann vor allen anderen Staffeln und vor versammelter Presse sogar vom Hauptmann des Stützpunkts geehrt. Ja, und das macht jetzt alle misstrauisch. Ja. Franz selber steht in der Zeit bei 9 Luftziegen und da wird der Ruf laut, dem kompletten Schwarm, der kompletten Staffel, alle Luftsiege abzuerkennen. Ja. Mhm. Also er wäre dann quasi an der Stelle auch mitgefangen, mitgehangen quasi. Und das ist gleichbedeutend damit, wenn du jemandem komplett die Ehre nimmst. Ja. Ja. Also das ist so das schlimmste Los eigentlich in der Zeit. Ja, aber ist ja eigentlich interessant, dass du dieses Bestätigungssystem hast, dass du sagst, ein bestätigter Abschuss ist nur, wenn das ein anderer bezeugt. Und ich meine, da kannst du wirklich irgendwann sagen, so ein Moment, von deinen 30 Abschüssen sind 20 immer der gleiche Typ gewesen. Ja gut, das ist aber in der gleichen Staffel halt dann oft so, ne? Du fliegst ja immer mit den gleichen Leuten. Ich wollte gerade sagen, auf der anderen Seite, ach, ist es so, du rotierst ja nicht durch. Mein macht ja auch Sinn, weil du miteinander kommunizierst und wie in so einem Team arbeitest. So schlimm das jetzt. Also du rotierst schon, dann du wechselst auch mal die Staffel und gerade wenn du nur 4 Maschinen hast, wechseln da auch mal die Piloten, aber es ist schon so, dass du in einer Staffel bist und damit deinen Leuten halt fliegst. Aber das macht ja auch Sinn, weil du ja irgendwann eingespielt bist. Ja. Und also ja, nochmal, das ist gleichbedeutend damit, die Ehre zu nehmen und das ist was den Savalisch, also einen von denen, das ist selber ein Fliegerass mit 33 Siegen, sogar in den Selbstmord treibt. Ja, also das ist so schlimm ist das, allein die Androhung davon, jemandem seine Luftsiege abzuerkennen. Der hat sich getötet, weil er die Androhung bekommen hat. Ja. Der hatte auch andere Probleme, glaube ich. Also Vögel, das ist quasi der andere, der das behauptet hat, der wird dann quasi, naja, nicht so richtig strafversetzt, aber um quasi dieser ganzen Aufklärung und so zu entgehen, wird der in eine andere Staffel ersetzt. Und Rödel setzt sich dafür ein, dass dem Franz quasi kein Strick gedreht wird aus dieser ganzen Sache. Ja. Also der hält so ein bisschen schützend die Hand über ihn. Aber Franz reicht es nicht so ganz, ja. Der hat sich vorgenommen, dass er, oder der hat quasi sich selbst versprochen, dass er Savalisch noch von jedem Zweifel reinwaschen will. Ja, dass das mit dem Selbstmord, das ist was ihn halt auch jetzt irgendwie fertig macht. Mhm. Und bevor er das aber wirklich tun kann, wird er erstmal auf Heimaturlaub geschickt. Er kommt jetzt also im September 1942 wieder nach Amberg. Kurze Frage, gab es dafür einen Grund oder war das aufgrund seiner Verdienste oder? Nein, ich habe ja vorhin gesagt, die Bedingungen sind einfach so hart, dass du die Leute dann irgendwann auch mal wirklich da rausholen musstest. Ja? Nach einigen Monaten, das waren glaube ich auch länger als 6 Monate sogar, aber irgendwann gehen die auf den Zahnfleisch, ja? Und dann musst du die da eine Weile rausnehmen. Ja. Er kommt jetzt 1942 wieder nach Amberg und das Erste, was er macht, er schaut bei der Brauerstochter vorbei, wegen der er mal fast von der Priesterschule geflogen wäre. Ist die noch frei? Nee, die schmeißt ihn unsanft hinaus. Ja. Sehr gut. Den Grund dafür erfährt er später aber erst von seiner Mutter, denn die hat nämlich all den Liebschaften, die immer und immer wieder nach Franz gefragt haben, denen hat die Mutter erzählt, dass er mittlerweile verheiratet sei, um die einfach los zu sein. Ja. Weil da so viele Frauen dann einfach immer nach dem Franz gefragt haben. Aber warum? Na, weil das halt ein toller Typ war. Okay. Aber so oft war er doch jetzt gar nicht mehr zu Hause. Oder hat sich's rumgesprochen? Na, von früher noch. Da, okay. Er hat nicht anbrennen lassen. Ja. Während der 8 Wochen Fronturlaub fallen viele seiner Pilotenkameraden, unter anderem auch das Flieger aus Marseille. Die Umstände sind zumindest mysteriös, denn der hat eine neue Maschine bekommen vom Typ G4 und die verreckt in der Luft, also der Motor irgendwie versagt, keine Ahnung. Ja, ja. Und beim Aussteigen wird er irgendwie von der Maschine K.O. geschlagen quasi, also irgendein Teil vom Motor trifft ihn am Kopf. Ah, und damit kein Fallschirm auf. Genau, und so stirbt. Also es ist irgendwie ganz komisch. Wenig glamourös, irgendwie ganz seltsam. Auch während des Urlaubs wird die Fliegerstaffel 27 aus Afrika abgezogen, denn die Schlacht um die Wüste ist im Grunde verloren und spätestens seit die Amerikaner dann auch in den Krieg eingetreten sind, was habe ich vorhin gesagt, egal, 1941 treten jedenfalls die Amerikaner in den Krieg ein. Und dann hat man, spätestens dann hat man andere Probleme. Und da steht man jetzt halt einer industriellen Übermacht, ja, auch in Afrika gegenüber und das ist doch relativ schnell klar dann, für wen da. Sind die USA in Afrika mitgemischt? Das weiß ich tatsächlich. Nee, der Patton war doch in Afrika, oder? Stimmt, du hast recht. Ja, ich meine schon, ja. Und gerade auch die Flieger. Also Franz weiß 1942, dass nicht nur Afrika, sondern eigentlich auch der Krieg verloren ist. Aber er ist Jagdflieger, er hat Ehre, er ist pflichtbewusst. Ja, es hält ihn nichts davon ab, auch wieder sich zurückzumelden. Im April 1943 wird er dann auf Sizilien stationiert. Mir fehlt gerade noch so ein bisschen jetzt wieder Draht zu seinem gefühlten Zorn und Hass, was jetzt, wie sich das gerade so in seinem Gefühlsleben niederschlägt, die ganze Situation in Summe. Ich glaube, dass das noch nicht entschieden ist an der Stelle. Ja, also, ich bin gespannt. Er ist jetzt auf Sizilien, er hat ein neues Flugzeug, Gelbe 2, auch vom Typ Gustav G4, ja, das Modell, mit dem auch Marseille ums Leben gekommen ist, was eh schon mal nicht so geil ist. Ja. Und während noch ein Mechaniker an seiner Maschine herumschraubt, greifen plötzlich die Amerikaner an. Ist das eigentlich was, wo man damals dann scharf drauf war, auf ein neues Flugzeug, oder ist das eher ein, ist nicht so bewährt, schwierig? Ja, sowohl als auch. Also neues Flugzeug heißt natürlich technischer Vorteil. Ja. Also auch wieder mehr Geschwindigkeit, mehr Wendigkeit vielleicht. Gerade wenn sich auch der Feind weiterentwickelt an der Stelle. Ja, Aber ist natürlich mit einem Risiko behaftet. Ja. Mhm. Franz schätzt, dass jetzt 20 oder 30 Maschinen des Typ B-17 hier in der Luft sind. Spitzname Flying Fortress. Mhm. Und weil seine Maschine nicht startklar ist, weil der Mechaniker noch dran rumschraubt, rennt er übers Flugfeld und versucht sich irgendeine andere Messerschmitt zu borgen. Ja? Also er rennt von Maschine zu Maschine, wo die Piloten ihn logischerweise dann verscheuchen. Ja. Und während er dann noch auf der Suche ist, sieht er aber auf der Startbahn schon Piloten, die eigentlich schon losgerollt sind, dann wieder abbremsen und aus der Maschine springen, ja, und sich in den Graben in Sicherheit bringen. Also, weil die Bomber halt schon da sind. Weil die schon da sind und es ist eine Übermacht, ja. Ja. Und das sind ja auch, korrigier mich da, das sind ja auch Maschinen, die sind hochbewaffnet, also bis auf die Zähne. Ich werde auch mit mobilen MGs, die in alle möglichen Richtungen schießen können. Da werden wir später nochmal einen virtuellen Rundgang wagen, durch einen B-17, aber jetzt noch nicht. Es ist jedenfalls in dem Moment jetzt zu spät, um überhaupt noch aufzusteigen, das hat überhaupt keinen Sinn. Ja. Die Bomber haben bereits begonnen, das Flugfeld zu zerstören und Franz kann sich auch gerade noch in den Splittergraben flüchten oder zumindest in das, was er für den Splittergraben hält. Denn das stellt sich als Latrine heraus. Oh, ich wollte es gerade fragen. Oh. Glücklicherweise als eine, die erst am Vortag ausgehoben wurde. Ja, okay. Also nicht ganz so schlimm. Aber ja gut, aber selbst da, wenn du den Bombenhagel überlebst, ist dir das dann, glaube ich, auch egal. Ich wollte es gerade sagen. Genau. Also Bombenhagel, das ist auch nicht witzig. Ja? Also Bomben gehen runter. Ach, wirklich? Die Druckwellen. Oh, really? Die Druckwellen pressen dir erstmal die Luft aus den Lungen. Ja? Die Blitze, auch wenn deine Augen zu sind, rauben dir erstmal komplett die Sicht. Ja? Und es ist zwar schnell vorbei, aber Franz muss da erstmal irgendwie ziemlich benommen wieder aus dieser Latrine. Und so eine Explosion an sich ist ja auch ziemlich ungesund, habe ich mir sagen lassen. Ja, aber die ist gar nicht so das Problem. Weil das ist gar nicht so lieb. Nein, die... Okay. Kommt drauf an, wie nah du dran bist. Nein, die Bomber, die bombardieren ja die Infrastruktur. Ja? Also die in der Regel nehmen die ja nicht die Leute unter Feuer und solange die Leute sich fern von der Infrastruktur halten, ist es jetzt erstmal nicht, wie soll ich sagen, nicht lebensgefährlich. Nicht unbedingt. Okay. Nicht unmittelbar. Yeah. Ja, also wenn die sich in ihre Gräben verziehen, die Gräben werden in der Regel nicht bombardiert. Ja, so, okay. Die bombardieren halt ihre Startbahn und die Maschinen und den Hangar. Und Ist auch wieder so ein Ehrenkodex, auch bei Bombern? Gerade bei den Amerikanern auf jeden Fall so. Ja. Also das wird sich noch ändern, aber das ist schon eigentlich erstmal so. Aber ich glaube, das macht ja auch einfach kaum Sinn zu sagen, oh, wir können so und so viel Bomben mitschleppen, wir versuchen die auf die Leute da unten zu schmeißen, wo ich einfach nicht so allzu hohe Chancen habe, da jemanden zu treffen, weil die stehen ja nicht wie zu einer Militärparade zusammen, sondern also, versuche eher das Kriegsgerät kaputt zu hauen. Lasst uns das mal gerade in dem Moment nicht ausdiskutieren, weil das wird sich, wie gesagt, noch ändern und es ist auch ein Unterschied, ob England oder ob Amerika und da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Okay. Ja. Ah ja, okay. Also Flugfeld ist jetzt ziemlich zerstört, aber die G4 von Franz stand ja abseits zur Wartung und die hat den Angriff tatsächlich unbeschadet überstanden. Okay. Und die will keiner, nicht einmal die Bomben. Die will keiner, ja. Und ein anderer Pilot ist dann sogar noch nach dem Angriff in seinem Flugzeug, das Franz eigentlich irgendwie hatte mopsen wollen, ja, wo er weggeschickt wurde, der ist dann sogar noch losgeflogen und hat einen Bomber verfolgt und sogar noch einen abgeschossen, ja. Was ziemlich beachtlich ist und so ein Bomber bringt auch 3 Punkte. Für diese Luftkampfabschlusswertung, statt nur einen. Also das ist schon ganz schön krass, eigentlich so ein Ding abzuschießen. Allein und das Ding fliegt ja in einem Verbund. Ja. Das ist ja einige Tage später trifft Franz Staffel bei einem Patrouillenflug auf einen Bomberverband. Ja. Franz hat keinerlei Erfahrung im Angriff auf diese großen Teile. Mhm. Es ist also kein Wunder, dass die Bordschützen der B-17 ihm und seinen Kameraden erstmal eigentlich den Tag ein bisschen verderben. Denn Eins der Probleme bei der Sache ist, dass die Bomber viel größer sind als die üblichen Ziele der deutschen Jäger. Ja, habe ich euch vorhin schon erklärt. Ja, du guckst irgendwie, wann das Ding deine Zielhilfe irgendwie ausfüllt und dann drückst du halt irgendwann ab, ja, wenn du denkst, du bist nah genug dran. Aber da der Bomber so groß ist, hast du viel früher das Gefühl, dass du nah genug dran bist. Ja. Also drücken die Piloten tendenziell viel zu früh ab, ja, und es passiert eigentlich nichts. Ja. Das ist schon ziemlich enttäuschend. Und man hat eigentlich, das Grundproblem ist, dass man den Leuten in der Ausbildung nicht beigebracht hat, überhaupt gegen so einen Typ Maschinen zu kämpfen. Ja, weil war jetzt auch nicht abzusehen, dass die Amerikaner mit in diesen Krieg kommen. Genau, war ja nicht von Relevanz. Genau, genau. Und üblicherweise, also das Standardangriffsverfahren bei den Deutschen ist eigentlich von hinten anzugreifen. Das bringt man den Piloten so in der Ausbildung bei. Natürlich, normal beim Jagdflieger, da sind keine Maschinengewehre. Ja klar, weil du fixe Maschinengewehre hast, die du nicht drehen kannst. Und bei den Bombern ist das totaler Quatsch, weil die schießen auch nach hinten. Plus, du bist dann brauchst relativ lange halt, um zu denen aufzuschließen. Ja? Also wenn du von vorne hast du nur eine relativ kurze Zeit, wo du auf die zufliegst. Aber von hinten haben die relativ viel Zeit, auf dich zurückzuschießen. Ja. Das ist auch was Franz jetzt, also Franz durchdenkt, ja, und später auch mit dem Oberbefehlshaber über alle deutschen Jagdpiloten diskutiert. Der heißt Adolf Galland, hat selbst schon 94 Luftsiege auf dem Kerbholz und ist mit 31 Deutschlands 94? Ja, ist mit 31 94. Deutschlands jüngster General. Okay. Also das ist so quasi der dann, ja, unter Göring mehr oder weniger. Also Göring befehligt die komplette Luftwaffe, wo auch die Bomber und so weiter dazugehören. Und Galland befehligt im Grunde die Jagdflieger. Und mit dem hat er eigentlich einen ganz coolen Abend. Ja. Da ist auch sein Stellvertreter Lützow dabei und sie tauschen irgendwie alte Kriegsgeschichten aus. Sie stellen fest, dass sie beide schon mal einen Bruder in dem Luftkampf quasi verloren haben und dass sie beide eigentlich für Hitler und für die SS und für das Ganze überhaupt nichts übrig haben. Ja. Finden ein paar Gemeinsamkeiten. Im Mai 1943 geben die Deutschen den Kampf um Afrika endlich auf. Im leergeräumten Bauch der Jagdmaschinen bringen die Piloten des Jagdgeschwaders 77 ihre Techniker in die sizilianische Sicherheit. Also die fliegen jetzt quasi aus Afrika, flüchten, räumen irgendwie alles aus den Flugzeugen raus, um da irgendwie noch ihre Mechaniker mit reinzukriegen. Ja. Was Harakiri ist. Ja. Du bibberst da. Von 120 Maschinen, die von Afrika abgezogen werden, schaffen es nur 40 bis nach Sizilien. Und interessant finde ich, dass die Piloten, die unterwegs abgeschossen werden, aus Solidarität in den Maschinen sitzen bleiben und mit den Maschinen abstürzen, weil ihre Mechaniker ohne Fallschirm in diesem Bauch von diesen Maschinen drin sitzen. Wow. Ja, und sie stürzen mit denen ins Meer, statt mit dem Fallschirm abzuspringen. Das fand ich echt bemerkenswert. Aber das ist halt auch wieder sehr krasse Ehrenkodex halt einfach, gell? Das ist echt, das musst du erstmal machen, ja. Das musst du machen. So hart musst du mal drauf sein, ja. Einige Wochen später begleiten Franz und Willi einen Haufen Fluggreenhorns, die ein italienisches Wasserflugzeug bei einer Rettungsmission beschützen sollen. Ihnen ist klar, dass das ein Selbstmordkommando ist. Ja? Die Amerikaner kreisen oft mit Jagdgeschwadern, nämlich über abgeschossenen Piloten im Meer und warten darauf, ob die gerettet werden, um dann die Rettung ebenfalls abzuschießen. Ja? Was ein bisschen assi ist. Was jetzt nicht mehr so ehrenkodexmäßig ist. Nee. Ja? Willi ist ein bisschen zögerlich, weil der hat kurz vorher die 30 Luftsiege vollgemacht und er wartet jetzt darauf, dass er den Ritterorden kriegt und damit auch Heimaturlaub. Ja. Franz zögert auch, denn er hat kurz zuvor noch eine Maschine verloren, die bei einem Übungsflug irgendwie Feuer gefangen hat und er ist eigentlich mit leichten Verbrennungen, also mit dem blauen Auge quasi davongekommen, aber das hat ihn auch so ein bisschen wieder gebremst. Geerdet. Sie ringen sich aber dann doch durch, weil die Kameraden im Stich lassen ist halt auch keine Option. Und es dauert keine 45 Minuten, bis Franz in einer völlig zerschossenen Messerschmitt knapp über den Meeresspiegel wieder in Richtung Basis fliegt zurück. Ja. Okay. Also keine Chance gehabt. Abreibung. Es war ein Massaker, das die Amerikaner später als einen der spektakulärsten Luftsiege des Nordafrika-Feldzugs feiern werden. Franz ist alleine, er hat keine Ahnung, ob der Rest der Staffel irgendwie das überlebt hat oder was mit denen passiert ist. Seine Maschine verliert Öl, sein Motor stottert und noch vor der Küste gibt es wie komplett den Geist auf. Er traut jetzt den Hanfgurten seines Fallschirms nicht. Ja? Also er weiß, dass das auch irgendwie keine allzu tolle Technik ist und bleibt stattdessen sitzen und versucht eine Wasserlandung. Geht halbwegs gut, aber weil die Maschine so zerschossen ist, läuft die sofort mit Wasser voll. Ja? Und Franz geht unter, bevor er die Kanzel öffnen kann, also die Scheibe aufmachen kann. Gruselig. Und unter Wasser verhindert dann der Wasserdruck, dass er die irgendwie aufkriegt. Ja. Er hat dann aber einen Moment der Erleuchtung und kann noch das Seitenfenster öffnen, ja, nochmal tief Luft holen und sobald dann wirklich das Cockpit auch voll Wasser ist, kriegt er die Kanzel auf und zieht dann an seiner Schwimmweste, das CO2 strömt rein und er kann seinen Rettungsboot in der Hand sich nach oben treiben lassen. Knapp, aber gerade nochmal gut gegangen. Im letzten Licht des Tages schafft er es dann auch irgendwie an die Küste, wird von dem Bauer dann zurück zum Stützpunkt gefahren er sieht aus wie der Tod von Feuchheim, als er dort aufschlägt. Ja. Er erkundigt sich sofort nach seinen Kameraden. Der Willi hat eine Bruchlandung am Flugplatz gemacht und die anderen sind aber nicht zurückgekommen. Ein paar Wochen später erlebt Franz eine Überraschung. Da will die Gestapo nämlich mit ihm sprechen. Und das kann eigentlich nichts Gutes verheißen. Oh Gott, sagen wir, was wollen die jetzt plötzlich von dem? fragt man sich auch, ne, weil der ist eigentlich ein ganz dufter Typ, ja. Aber wie sich später rausstellt, war der Bruder eben mit ein paar regimekritischen Menschen in Kontakt. Ah, über okay. seine Frau. Okay. Und die Gestapo geht jetzt davon aus, dass Franz eben ähnliche Kontakte hatte. Ja. Aber das ist ja Jahre später. Ja, ja, klar. Ja gut, aber da wird ja alles aufgerollt. Das ist, genau. Und da wird alles, Gott. Was irgendwie sein könnte. Und es kommt jetzt zu so einem, also sein Kommodore Steinhoff, der hat da irgendwie gerade die Basis kommandiert, der stellt sich so ein bisschen schützend vor hin und es entspinnt sich so ein Wert, den höheren Dienstgrad, Schwanzvergleich, ja, mit den Gestapo-Leuten und kann Franz dann so ein bisschen in Schutz nehmen, also kann ihn erstmal irgendwie, kann verhindern, dass er irgendwie mitgenommen wird oder irgendwas, ja, der hat ja auch nichts, ja, hat auch wirklich sich nicht mal in der Nazi-Logik hat er sich was zu Schulden kommen lassen, ja. Aber das spielt ja in solchen Situationen oft überhaupt keine Rolle. Ja, ja. Ist Commodore ein Titel? Ja. Ja, ich glaube schon. Ich kenne nur von C64. Ich dachte eigentlich, ich kenne das aus der Seefahrt, aber ich glaube, das ist auch in der Luftfahrt ein Titel. Aber da hatten wir es doch schon mal drüber, dass die Titel der Seefahrt und der Luftfahrt in manchen Bereichen sehr ähnlich sind. Das ist auch ziemlich nahe beieinander, glaube ich, ja. Mit 19 offiziellen und einigen unbestätigten Abschüssen, außerdem drei verlorenen Maschinen auf dem Kerbholz, darf Franz Ende Juli 1943 erstmal wieder in die Heimat. Am Bahnhof bekommt er eine Zeitung in die Hand und erkennt, dass mit der Bombardierung Hamburgs durch die Engländer der Krieg nun noch eine Stufe an Ernsthaftigkeit hinzugewonnen hat. Was ist eigentlich mit der Tochter des, also mit der Tochter? Mit der Tochter? Ne, vom Braumeister. Nix, die hat ihn sehr ja sauerweise denkt, dass er verheiratet ist. Genau. Ach, das denkt sie immer noch? Ja, ja. Ah, ja, wird gedacht, die kommt vielleicht. Jetzt wäre eine gute Gelegenheit, dass er nochmal vorbeikommt. Nee. Oh. Mit der wird nichts mehr. Oh. Aber genau, Franz wird jetzt klar, dass es jetzt halt, also sie kämpfen jetzt nicht mehr irgendwie ja. im Sand in der Wüste, ja, sondern jetzt wird halt wirklich, jetzt werden Städte bombardiert. Und da werden nicht nur militärische Einrichtungen bombardiert, ja. Engländer und Deutschen in dem Stadium des Krieges bombardieren einfach alles, ja. Und rund eine Woche später kommt er dann nach Wiesbaden, wo seine Staffel dann stationiert ist. Habe ich euch eigentlich erzählt, dass die einen Berliner Bären als Maskottchen hat? Nee. Die Stadt Berlin hat denen sogar dann irgendwann mal einen Bären als Maskottchen, dann einen echten Bären geschenkt aus dem Zoo. Auch ein bisschen absurd, dass ein Typ, der aus dem hohen Norden kam, dann sozusagen für eine Berliner Staffel fliegt. Der kommt ja nicht aus dem Norden. Ich dachte, das... Der kommt aus Regensburg. Jever? Nein, Jever kommt später noch vor in der Geschichte, aber der... Ach, stimmt, du hast recht. Regensburg, ja klar, wir haben mit Regensburg... Ist euch bewusst, dass... Da ist total dieser Anker jetzt gesetzt mit diesem Jebermann. Dass der Kiwi-Vogel, das ist das Wappentier der neuseeländischen Flugwaffe ist. Wirklich? Ja, die haben quasi den Kiwi als offizielles Maskottchen. Ein Kiwi kann nicht fliegen. Fliegen kann. Ja. Ist schön. Also, er ist bombardiert jetzt. Städte. Ja. Nein, Bären. Der Bär Bobby. Der Bär. Franz darf nämlich auf den aufpassen. Also, ist Bobby, ja? Der Bär. Der Bär heißt Bobby. Und das ist ein zahmer Bär und Franz nimmt den auch überall mit hin. Ja, der wohnt. Was für ein seltsamer Name eigentlich für einen Bären gerade. Das findest du gerade seltsam. Den Namen. Ja, Moment, aber Bobby ist doch so ein Klischee englischer Name eigentlich. Okay. Bär. Das ist ein Bär. Ja, ja, aber einfach zu der Zeit einen englischen Namen zu nutzen oder etwas, was man heute zumindest als englischen Namen zuschreiben würde. Weißt du, wo der Bär herkam? Vielleicht kam er aus England. Klar, kann sein. Unwahrscheinlich. Aber okay. Ja, du, es gibt ja oft tatsächlich so Zoogeschenke zwischen... Ja, das stimmt. Also der wohnt jedenfalls Regierungen. Jetzt bei Franz im Apartment, ja. Und der Bär wohnt im Apartment. Ja, ja. Und Franz nimmt ihn auch mit ins Freibad und der darf auch mit auf den Stützpunkt. Ins Freibad? Ja. Bobby, die ganze Liegewiese für mich. Mich und mein Bär. Ja, Bobby ist ziemlich cooler Bär. So, ja, der springt im Freibad sogar mit das vom... Das nimmt gerade eine extrem absurde Wendung. Das gefällt mir gerade unglaublich gut. Der springt sogar mit vom Sprungturm. Und das Coolste eigentlich ist, Bobby erschreckt immer die Mädels und Franz kann die dann retten. So, ja, das ist eigentlich so ganz, ganz cool. Die halt nichts anbrennen lässt. Ja, ja. Und sogar noch ein, und was für ein Wingman, einen Bären einfach. Der beste Wingman aller Zeiten. Und vor dem Club hast du die ganze Tanzfläche für dich, wenn du so einen Bären am Start hast. Und Bobby wartet auch immer brav im Stützpunkt, wenn Franz und seine Jungs gerade fliegen, bis sie wieder zurückkommen. So, ja. Und das ist so eine kleine Unbeschwertheit, die von der hässlichen Fratze, ja. Ab, die der Krieg in der Zeit eigentlich aufgesetzt hatte. Auch wenn jetzt hier gerade irgendwie so gute Stimmung und irgendwie mit der Bär, wie lustig und so. Ich will hier nicht die ganzen Gräueltaten irgendwie runterspielen, nein. Während des Krieges. Deswegen erwähne ich die auch immer wieder. Geschehen sind und so. Und auch alles andere in Deutschland, was da so mega schief lief einfach. Aber so wollen wir nicht alles ausblenden. Besser. Elend. Aber was für eine absurde Situation da einfach mit diesen Bären. Elend und Zerstörung sind allgegenwärtig. Naja. Und dann, Franz und sein Geschwader haben im Grunde jetzt in Deutschland eine ganz einfache Aufgabe. Verhindern, dass Bomben fallen und Deutsche töten. Also ist eigentlich relativ simpel. Also schwingt er sich in seine fabrikneue Messerschmitt BF-109 Modell G6 mit der aufgemalten gelben 2, Spitzname die Beule. Das ist auch, ein super Name für so ein Flugzeug. Und vielleicht könnt ihr es auch schon denken, ja, um jetzt wirklich eine spannende Luftkampfgeschichte zu erzählen. Ich glaube, ihr habt immer noch überhaupt keine Ahnung, in welche Richtung das gehen könnte. Aber wird jetzt so ein Dogfight so geschildert. Ja, ja, um jetzt wirklich spannende Luftkampfgeschichten erzählen zu können, müssen wir auch mal kurz auf die andere Seite gucken. Ja? Mhm. Wir gucken jetzt aber mal auf die amerikanische. Wir sind spät im Jahr 1943, kurz nach dem Schwarzen Donnerstag. Das ist der 14. Oktober und bei dem hat die 8th Air Force bei einem Luftangriff über Schweinfurt 60 Bomber mit insgesamt 600 Mann verloren. Wow! Das ist ein absolutes Debakel. Ja. Was war das Problem? Die Deutschen. Man hat die Deutschen aber unterschätzt. Sozusagen Flak oder Jäger oder Kombination? Alles. Oder? Alles. Okay, okay. Alles. Charlie Brown, ja, der heißt wirklich so. Charlie Brown und seine Crew sind gerade in Mittelengland eingetroffen. Der Anfang 20-jährige Pilot hat seinen Einführungsflug als Co-Pilot absolviert. Also das ist immer so, dass bevor man dann wirklich selber Einsätze fliegen darf, muss man einmal als Co-Pilot mitgeflogen sein. Ah, ja. Und er hat auch seinen ersten richtigen Einsatz ohne Kratzer überstanden. Am 20. Dezember 1943 soll nun eine Flugzeugfabrik in Bremen bombardiert werden. Charlie und seine Crew sind Teil der 379. Bombardement Group, die aus 36 Besatzungen besteht. Jede Besatzung fliegt einen Turnus mit 25 Einsätzen, bevor sie wieder nach Hause darf. Wichtig, bei den Amerikanern, alle sind freiwillig hier. Ja? Und von den 36 Besatzungen wird keine einzige ihren Turnus ohne Verluste überstehen. Wow. Vielleicht auch ganz kurz, ich glaube, ich habe es auch schon angedeutet, England und Deutschland kennen überhaupt keine Gnade mehr zu der Zeit. Ja? Es wird flächendeckend einfach alles bombardiert, egal ob militärisch oder nicht. Die Devise ist, und das, da unterscheiden sich die Engländer und die Amerikaner, zerbombte Fabriken sind in 6 Wochen wieder einsatzbereit, getötete Arbeiter erst in 21 Jahren. Ja. Also von daher, man bombardiert auch Zivilisten und nimmt es zumindest billigend auf. Ich meine, guck dir an, was Deutschland mit London gemacht hat. Ja, ja, das sind beide Seiten. Ja, das sind beide Seiten, die das genauso tun. Ja. Den Amerikanern hingegen liegt solches Verhalten fern. Ja, die haben explizit Anweisungen, keine zivilen Ziele zu bombardieren. Aber es ist halt auch nicht so einfach, von 8000 Metern Höhe aus überhaupt ein Ziel zu treffen. Ja. Chronisten der 8. Luftflotte beschreiben später den Vergleich, das ist ungefähr so, als wenn du versuchst, von einem Fahrrad aus im Vorbeifahren Reiskörner in einer Tasse zu treffen. Ja, ja. Die Amerikaner geben Fehlwürfe, das fand ich auch spannend, in Kategorien von mehreren 100 Yards und Meilen an. Ja, also so der Streuverlust quasi. Die Deutschen rechnen an der Stelle mit Häuserblöcken und Zivilopfern. Ja, so der Streuverlust. Und in der Zeit treffen rund 54% der amerikanischen Bomben ins Ziel. Mit einem Zielkorridor von etwa 5 Häuserblocks. Also so die Hälfte geht in einem Korridor von 5 Häuserblocks dahin, wo sie hin sollen. Ja. Also schon auch ein Streuverlust, selbst bei den Amerikanern. Ja. Ja. Der Rest geht irgendwo hin. Dabei ist es in einem Flugverband oft so, dass nur die vorderste Maschine überhaupt eine Zieleinrichtung hat. Ja. Die anderen werfen einfach ab, wenn der vordere auch abwirft. Ach, schon echt. Ja. Okay, krass. Charlies Bomber fliegt im Kampfgeschwader seitlich ganz außen unten und das ist die Position für die Neulinge, ja, die sich erst noch beweisen müssen, denn genau dort werden sie in der Regel als Erste angegriffen. Ja. Die Gefahr droht nämlich nicht nur aus der Luft, sondern gerade um Bremen herum gibt es 250 Luftabwehrgeschütze. Und jetzt ist so, am Morgengrauen gibt es erstmal die Einsatzbesprechung, dann werden Überlebenskits mit Karten, französischem Geld und Marsriegeln verteilt, was ich halt auch krass finde, weil die Piloten auf der anderen Seite ernähren sich aus hart rationiertem Büchsenfleisch. Ja. Die Amis kommen mit Schokoriegeln in den Krieg. Und dabei müssen Piloten insgesamt eigentlich ziemlich auf ihre Ernährung achten, denn wer zu viel Faserstoffe isst und Gase im Körper entwickelt, der kann in der Höhe an der Taucherkrankheit erkranken. Ah, okay. Also dann ist halt irgendwie, kommt deine ganze Blutzirkulation und Sauerstoffgehalt und so weiter, das kommt dann irgendwie alles aus dem Ruder. Aber weil du so viel gepupst hast im Cockpit und es nicht ab und nein, es wieder einatmest, oder? Weil du halt dann irgendwie, keine Ahnung, zu wenig Sauerstoff verhältnismäßig im Körper hast. Keine Ahnung, frag mich nicht. Genauer habe ich es leider eigentlich nicht. Genau das, was man Leuten heute dazu rät, viel Ballaststoff und Co., ist genau das Falsche für diejenigen in dieser Situation. Scheint so, ja. Aha. Der Bomber, der Charlie zugewiesen wird, ist ein echter Veteran. der ist schon überall geflickt. Einer der Motoren stottert, also er hat zum Glück vier. Ach so, ich dachte jetzt erst einen Moment, du redest vom Piloten und dass er so eine Augenklappe hat. Und nein. Handprothese links. Die B17. Ja. Zum Glück hat die B17 F mit dem Spitznamen Ye Olde Pup, aber noch drei weitere Motoren. Ja. Ich muss gerade an Starship Troopers denken, wo der sein Auszubildender ihm sagt, der Krieg, die Armee hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Ja. Und dann so rausrollt und keine Beine mehr hat. Das finde ich ganz interessant, weil viele haben diesen Film so im Teenie-Alter gesehen und haben dann gesagt, wow, voll der geile Film, voll Action. Naja, aber wenn du den anguckst, das ist einfach eine Kriegssatire, eine Bitteböse. Auch die Klamotten ist alles sehr, auch Drittes Reich ähnlich und so angelegt. Das ist schon... Ja, super Film. Ja. Ja. Also, Charlie startet an diesem Morgen mit rund 500 weiteren Bomberbesatzungen. So. Also, das ist wirklich eine Massenschlacht. Ja. Und vielleicht ist es auch jetzt der gute Zeitpunkt, sich das Flugzeug mal genauer anzuschauen. Ja. Vorne, unten, unterm Cockpit mit Blick nach unten sitzen der Bombenschütze, der heißt Andy, und der Navigator mit Spitznamen Doc. Die haben da unten zusammen drei MGs. Also, die beiden bedienen die Bomben und drei MGs. Okay, Bomben bedienen heißt, du löst sie aus oder so, du blickst nach unten und berechnest ungefähr? Ja, sowohl als auch. Also, okay. Ja. Und du bist auch dafür verantwortlich, die dann in der Luft scharf zu machen und so weiter. Mhm. Im Cockpit sitzt neben dem Pilot Charlie noch der Co-Pilot Pinky. Direkt dahinter der Flugingenieur Frenchie in einem Turm mit einem MG, also so ein bisschen so oben raus. Und das ist auch der Einzige, der tatsächlich nach oben ziehen kann. Ah ja. Ungefähr in der Mitte des Bombers sitzt einer, über den ich mir schon seit Tagen Gedanken mache, wie man den ausspricht. Packout, P-E-C-H-O-U-T, Packout. Das ist der Funker, der hat auch einen eigenen MG-Turm. Und direkt drunter, nach unten, in so einer Glashalbkugel, das ist der sogenannte Kugelturm, da ist der Schütze Blackie. Und das ist eigentlich eine ziemlich unbeliebte Position, obwohl sich später herausstellen wird, dass es die sicherste im ganzen Flugzeug ist. Wirklich? Ich hätte erst gedacht, da wärst du ja doch relativ exponiert. Ja, aber... Aber gut, von unten nicht, die greifen von oben an. Genau, denen passiert wenig. Und du bist unten relativ wendig in alle Richtungen, so in diesem Turm kannst du dich irgendwie, ich glaube sogar um 360 Grad drehen, also du kannst dich in alle Richtungen wehren, ja. Ja gut, und wenn klar ist, irgendwie so die flexibelste Verteidigungsanlage von dem Ding ist von unten, dann greifst du da halt auch nicht an. Ja, und vor allem die Deutschen werden dann natürlich genau deswegen, weil der unten ja in alle Richtungen schießen kann, eher von oben angreifen. Genau. Und damit sind die unten relativ sicher. Ja, also relativ. Plus wahrscheinlich wieder dieser Vorteil mit, die müssen gegen die Sonne gucken. Kann auch sein, ja. Weiter hinten sitzen noch der linke und der rechte Rumpfschütze Jennings und Russian. Und im Heck mit Blick nach hinten der Heckschütze Ecki. Also es sind, glaube ich, 10 Leute, wenn ich jetzt alle erwähnt habe. Ist absurd, wie viele Leute auch bewaffnet sind drin. Also da ist ja der Name wirklich... Und das mal 500. Passend. So, ja, unterwegs. Flying Fortress. Ja. Also, Punkt 37 startet Charlies Staffel aus 21 bis 17 Bombern und nimmt Kurs auf Deutschland. Ganz kurze Frage noch zwischenrein. Ist es eigentlich besonders beliebt, Bomber zu fliegen oder eher was so, naja, macht man eigentlich nicht so gern? Weil du hast natürlich nicht diese... Ich nenne jetzt mal diese ehrenvolle und spannenden Dogfights, also dass du da so ein, ich kämpfe Mann gegen Mann mit einem anderen Fliegepiloten und machst ja auch nicht so die Abschüsse. Oder ist das halt, weil ich stelle mir das jetzt gerade ein bisschen vor wie Truckfahren gegen Motorrad. Aber das ist ja auch nicht jedermanns Sache, dass man alleine unterwegs ist. Ja. Ich glaube, das ist einfach nicht alles, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, nicht alles jedermanns Sache. So. Ja, ja. Bei den Deutschen war es offensichtlich so, dass man nach der allgemeinen Flugausbildung dann irgendwie Zusatzausbildung noch in Richtung Bomber machen musste, aber wahrscheinlich genauso in Richtung Jagdflieger. Ja, also ich meine, das ist ja auch heute noch so, dass die Einzelpiloten sind ja die Besten der Besten im Normalfall. Deswegen war ich auch so irritiert, was du vorhin meintest wegen der Luftwaffe, dass die halt irgendwie jeden genommen haben prinzipiell, aber das ist halt auch erstmal Masse aufzubauen und dann tust du ja die Lufthansa. Die Lufthansa, ja, Entschuldigung. Und dann nimmst du ja normalerweise, also es ist ja typisch Top Gun, Tom Cruise, ja, nimmst du ja die Besten der Besten, die halt dann für die Einzelcockpits geschaffen sind, ja, weil ich meine, wenn du halt nur am MG bist, hast du mit dem Flugzeug an sich nichts zu tun. Ja, ja. Ja. Aber sozusagen, da gibt es jetzt auch keine so Hierarchie, dass man sagt, ach, die Bomberfliege, die, Nicht, dass ich wüsste, nee. Okay. Nee, das nicht. Das sind schon auch Piloten, also das man trinkt abends zusammen, man würde sich in die Augen schauen. Ich glaube schon, ja. Okay. Also, vor allem, die sind ja eh alle da. Wie gesagt, die sind alle freiwillig da. So, bei denen ist das eh nochmal irgendwie eine andere Motivation auch heraus. Ja. Also die fliegen jetzt Richtung Deutschland. Vor Charlies Staffel fliegen nochmal zwei weitere Staffeln und dahinter der ganze Rest des Geschwaders. Also insgesamt 500 Maschinen. Ja. Das geht echt über 100 Kilometer zieht sich das irgendwie, wie die da fliegen. Das muss abartig sein. Der Start erfolgt im Abstand von 30 Sekunden. Danach steigen die Maschinen in engen Kreisen in eine Höhe von etwa 2400 Meter und dann in stetem Steigflug weiter in Richtung Meer. Puh, das ist ja auch eine Logistik. Nein, sozusagen so diese Formation hinzukriegen mit den ganzen Leuten. Ja, das ist mega gefährlich, ja, weil ja. Allein die Menge der Maschinen. Und ja. Wenn man dann noch bedenkt, dass gerade dann die Engländer von ihrem Nachteinsatz mit ihren Bombern zurückkehren. Ja, plus, mal blöd gesagt, du hast ja kein Tempomat. Du sagst, du hältst den Abstand zum Vordermann ja. oder da oder sowas. Und wenn wobei das, glaube ich, relativ einfach ist, weil du hast einen Schubregler und wenn du sagst, du hast jetzt den Schub auf 2, die sind ja alle, haben ja alle gleich 4 PS. Ja, aber wenn jetzt mal einer davon abweicht oder so. Also genau. Leicht ist es sicher nicht, aber. Und den Schleifen nach oben zu fliegen, ich meine, nach oben guckst du halt auch schwer so. Das ist irgendwie auch schwer. Also da stoßen schon auch immer mal wieder Maschinen zusammen, schon bei so einem Startvorgang. Ja. Bei 3600 Metern ziehen die Männer von The Pub ihre Sauerstoffmasken auf. Bei 6000 Meter stöpseln sie ihre elektrisch beheizten Anzüge ein. Ja, für beides gibt es so Bordsysteme, ja, wo man sich einfach so irgendwie einsteckt. Beheizte Anzüge? Ja, das ist saukalt. Wir haben Dezember und sind in 6000 Metern Höhe. Aber interessant, dass nicht das Cockpit isoliert wird und geheizt, sondern die Anzüge. Eigentlich nicht blöd, weil wenn du ein Loch reinkriegst oder sowas oder irgend so Dinge passieren. Ich glaube, das war der Gedanke dahinter, weil jedes von diesen Dingern hatte irgendwann mal ein Loch, glaube ich. Ja. Bei 7300 Metern passieren sie die englische Küstenlinie und damit ist es Zeit, auch mal die Maschinenwehre durchzuladen und auszuprobieren. Ja. Wie hoch kommen die deutschen Flieger? Kommen die auf die Höhe? Ja, die fliegen auch so in 8000 Metern irgendwie und ich weiß nicht, viel mehr wahrscheinlich nicht mehr, aber so, das sind schon Höhen, in denen die unterwegs sind. Andy holt sich außerdem die Erlaubnis vom Piloten, die insgesamt 12 500 Pfund Bomben an Bord scharf zu machen. Also der klettert da nach hinten und zieht quasi die Sicherungsstifte raus, mehr oder weniger. Preparing Bombs, Roger, und dann zieht er da die... Na, dann muss er erstmal nach hinten krabbeln und irgendwie die klar machen. Bereitet dann, vor. Genau. Ja. Muss man die scharf stellen? Also das ist jetzt auch was ich noch nie mir überlegt habe. Es gibt halt so Sicherungen irgendwie schon scheinbar, ne, dass die halt nicht irgendwie... Ich hätte jetzt also vermutet, ohne dass ich mich jemals damit beschäftigt habe, dass im Moment, wo der halt aufschlägt, so eine Bombe, dass die halt... Ja, aber allein die Verriegelung zum Lösen, denke ich, musst du erstmal, also dass die nicht irgendwo beim Starten schon sich das lösen schon klar. könnten. Ja, das ist schon in Ordnung, aber also, dass die Bombe an sich nochmal scharf machen musste, ist mir neu. Ja gut, ich sage nicht, dass das nicht so ist. Nee, aber überleg mal tatsächlich, ich meine, hier wohnen wir ja in einer dafür prädestinierten Stadt, eben. Wie viele Blindgänger hier auch in Nürnberg noch rumliegen, wo man aber auch sagt, naja, der Zünder ist eigentlich da, der Sprengstoff ist da, ging halt nicht hoch. Aber die sind ja auch runtergeplumpst aus so und so vielen Metern Höhe. Also die haben schon noch einen Zünden, aber frage mich jetzt nicht, wie der funktioniert, aber die haben schon noch einen Zündmechanismus, den man wohl dann auch entschärfen kann, genau in so einem Fall. Ja. Weil ist ja hier in Nürnberg tatsächlich gefühlt so alle halbe oder alle dreiviertel Jahr, dass irgendwo mal wieder eine gefunden wird und dann wird Dieses Jahr hatte ich einen Tag frei deswegen oder letztes Jahr? Nee, dieses Jahr. Ja, aber allein bei mir in der Nachbarschaft waren das jetzt, glaube ich, über die letzten 5 Jahre, ich glaube so 3-4 Stück. Ja, so Vierter war mal irgendwie großräumig. Weil halt auch viel gebaut wird hier im Moment und dann. Da stößt schon immer mal wieder einer mit dem Bagger drauf. Genau. Gegen 11 Uhr nähern sie sich jetzt der deutschen Küste. Jetzt nochmal rund 60 Kilometer und dann geht's in den etwa 50 Kilometer langen Einflugkorridor. Ja? Ab da ist der Anflug dann kerzengerade. Was ist ein Einflugkorridor? Naja, das ist so quasi der Weg dann aufs Ziel zu. Ja? Ah, okay. Und okay, verstanden. Wenn die da einmal eingeschwenkt sind, ist damit quasi auch der Point of No Return passiert. Ja? Dann heißt es Kurs halten um jeden Preis. Und die sprechen dann davon, dass sie auf Schienen fliegen, ja, ab dem Moment. Ja. Das sind so ungefähr 50 Kilometer. Und da sind die längst auch schon auf dem Radar der Deutschen logischerweise und die Flaggeschütze warten quasi schon. Ja, die Abwehrjäger. Ich glaub, das ist ein Scheißgefühl. Die Abwehrjäger sind schon in der Luft. Also das ist auch allen klar, ja, dass es jetzt dann da echt eng wird. Das ist nicht so, dass man hofft, da irgendwie herauszukommen, sondern man weiß, ja, jetzt wird man hier beschossen. Ja. Mhm. Banditen ruft Ecke, also der hinten, hoch und entfernt, 6 Uhr. Auch Backbord tauchen erste deutsche Jäger auf. Der Jagdbegleitschutz aus P-47ern schwenkt aus, um den Bombern den Rücken freizuhalten. Also auch die Amerikaner haben natürlich so ein paar Jäger dabei, die Bomber irgendwie schützen sollen. Was aber eigentlich jetzt im ersten Moment gefährlicher ist als die feindlichen Jäger, sind die Flaggeschütze am Boden. Ja. Pro Flaggeschütz fliegen alle 3 Sekunden 4 Geschosse in die Luft, die auf unterschiedlichen Höhen explodieren. Ja, also das ist funktioniert das eigentlich? Ja, das ist so ganz genau, weiß ich es auch nicht, aber das ist so die Erklärung, die ich dir dazu, dir dazu bieten kann. Die haben halt irgendwie, ja, Sprengvorrichtungen, ja, und die explodieren. Also es ist nicht so, dass die auf einen Schlag explodieren, sondern dass die in der Höhe explodieren, in der Zielhöhe. Und um möglichst irgendwas zu treffen, explodieren Flächenschaden. Explodieren halt vier Stück auf unterschiedlichen Höhen. Ja. Okay. Ah, okay. Auch nicht bewusst. Ich lerne hier echt viel. Ja. Deswegen ist es heute auch sehr ausführlich. Ja. Charlie ist jetzt ganz weit vorne in der insgesamt, da habe ich es stehen, 130 Kilometer langen Bomberformation. Alter, ja. 130 Kilometer. Das ist Hammer. Wahnsinn. Und relativ weit unten und er ist logischerweise mit bei den Ersten, die das zu spüren bekommen, ja, den Beschuss. Flakhagel. Ja. Mhm. Die linke Seite vom Pub wird zuerst getroffen. Ein großes Loch im Bug. Glück im Unglück, denn der Bug ist kein tragendes Teil. Ja, also vorne in die Nase, so, das ist vielleicht für den Luftwiderstand irgendwie ein bisschen relevant. Und der ist jetzt ab, oder? Die ist so jetzt ziemlich zerstört, der hat ziemlich Loch drin. Das Blöde daran ist, die Kabine, also die Temperatur in der Kabine sinkt dadurch jetzt auf minus 55 Grad. Ja. Puh, ein Hoch auf den beheizbaren Anzug. Genau. Die Frage ist, wie gut hilft dir wirklich komplett gegen noch? Wir verlieren Öldruck auf 2, meldet der Co-Pilot, als ein Granatsplitter einen der Motoren trifft. Sie müssen den Motor abstellen und mit 3 Motoren weiterfliegen. Mit wie viel fliegt das Ding noch ordentlich? Das werden wir vielleicht noch. Okay. Das werden wir vielleicht noch herausfinden. Ja, also ich sag mal, einer ist zu wenig. 2 wären schon gut. Okay. Aber eventuell kommen wir nochmal drauf zurück. Ja, so ganz explizit vielleicht auch wieder nicht, aber schauen wir mal, was noch passiert. Also, sie fliegen mit 3 Motoren weiter. Den Bombern um ihn rum geht es aber auch nicht besser. Ne? Überall qualmt und raucht es. Alle versuchen aber eisern ihren Kurs zu halten. Ja? Also, die sind jetzt auf diesen Schienen. Ja, es geht jetzt wirklich drum, einfach geradeaus zu fliegen, ja, und zu hoffen, dass man durchkommt. Noch eine Minute bis zum Abwurf. Eine Granate durchschlägt die Tragfläche. Wie durch ein Wunder bleiben die Treibstofftanks heil, die ja eigentlich so in den Tragflächen sind. Aber Motor 4 fängt plötzlich an, voll aufzudrehen. Okay. Sie können Motor 4 neu starten, ja, also einmal kurz abstellen und wieder anlassen. Das schafft Abhilfe, aber der zickt so ein bisschen weiter vor sich hin. Ja, okay. Aber er funktioniert noch halbwegs. Die Splitter donnern wie Hagel auf die Außenhülle der B-17. Bombenschacht offen, meldet Andy, also der Bomber. Ja, sie sind jetzt schon sehr, sehr nahe an dem Ziel. Also sprich, der hat aufgemacht. Er hat aufgemacht, um abzuwerfen. Genau, nicht von einem Treffer geöffnet, ja, das, genau. Jetzt muss Charlie die Maschine unbedingt stabil halten. Er sieht, dass vor ihm das Führungsflugzeug abwirft und gibt auch zu seinen Jungs das Kommando, Bomben los. Kurze Frage, fliegst du da wirklich kerzengerade oder wackelst du so ein bisschen rum, weil du sagst, gerade halten? Wieso solltest du denn wackeln? Naja, um sozusagen vielleicht weniger Oberfläche zu bieten oder. Nein, also die fliegen jetzt da schon sehr gerade. Okay, ja, auch die Sache mit der Formation. Du musst ja auch schauen, dass du dir nicht in die Quere kommst und so weiter. Also dieses Geradehalten ist eher im Sinne von austariert wie so eine Wasserwaage, dass man. Ja, du musst jetzt halt gucken, dass du die Bomben sauber da rauskriegst dass die im Ziel landen möglichst. Machst du. Ja. Das Flugzeug ist jetzt, also die B-17 ist jetzt plötzlich um 3 Tonnen leichter. Ja. Die macht jetzt erstmal einen 3 Tonnen naja, werden wieder ab. 12.500 Kilo Bomben. Ja. Wow! Die macht jetzt einen Satz nach oben. Ja. Also logisch. Und dem folgt jetzt auch eine scharfe Linkskurve, ja, um die Maschine wieder auf Heimatkurs zu bringen. Ja. Alle halten von ihren Positionen aus Ausschau nach feindlichen Jägern. Der eigene Geleitschutz, der ist schon längst wieder auf dem Nachhauseweg. Also die kleinen Maschinen, die haben auch nicht so wahnsinnig viel Spritreserven. Die müssen relativ schnell wieder irgendwie den Rückflug antreten. Und jetzt fängt Motor 4 wieder an zu zicken. Mit den angeschlagenen Motoren fallen Charlie und seine Kameraden jetzt langsam in der Formation zurück. Ja. Sie beobachten, wie die Maschine von Charlies Kumpel Walt ebenfalls zurückfällt und dann neben ihnen mit einem Notruf abschmiert. Ja. Kurze Frage, du fliegst die ganze Zeit einfach Vollspeed, oder? Bei so einer Sache. Gute Frage. Oder halt vielleicht sozusagen so das Maximum, was die Motoren mitmachen, ohne dass sie wahrscheinlich, jetzt drunter leiden und so, dass du wieder zurückkommst. Ich denke, es ist ein Kompromiss Geschwindigkeit und Treibstoff und so weiter und so weiter, dass du halt halbwegs, aber du hast schon eine hohe Reisegeschwindigkeit und vor allem halt in der Formation haben alle eigentlich die gleiche Geschwindigkeit. Ja. Bis auf Charlie, der fällt jetzt dann so langsam immer weiter zurück. Und von dem Bomber, den sie beobachten, können 4 Leute von den 10 können abspringen und die werden es auch überleben, die anderen werden es nicht schaffen. Noch während Charlie seinem Freund in die Wolken hinterher sieht, meldet Ecki von hinten deutsche Jäger. 509er. vielleicht jetzt auch ganz nett, mal zu sagen, dass so eine B17 keinen Rückspiegel hat. Aber dafür hockt hinten jemand. Hinten hockt ja jemand. Waren die 509er sehr gefürchtet? Es sind oder? 509er. Also 109 ist diese Standard Messerschmitt und 5 davon. Also ja, die jetzt. Ich habe dich falsch verstanden. Ja, ja, mhm. Das ist auch vielleicht doof von mir so formuliert. Ja, kein Problem. 5 109er. Aber es macht nichts mit dem Rückspiegel, denn von vorne kommen auch nochmal 8 109er, ja, die ihnen den Weg jetzt versperren. Ja, und jetzt geht auch der Angriff direkt auf den Bomber los. In der großen Formation ist so ein Bomber ja halbwegs sicher. Ja. Man teilt sich irgendwie das Feindfeuer auf und also die werden dann selten so gezielt einzeln attackiert, sondern halt irgendwie verteilt sich so ein bisschen. Aber wie so ein Elefantenrudel. Ja, genau. Aber ich wollte gerade sagen, aber der ist hier jetzt, um genau beim Rudelbild zu bleiben, der ist jetzt so der eine Büffel, der ein bisschen langsamer ist, genau. Der jetzt von der... Und ich habe auch hier stehen, das ist ein gefundenes Fressen. Ja. Genau. Zumal die Deutschen mittlerweile gelernt haben, wie man mit so einer fliegenden Festung umgeht. Ne. Am Anfang wussten sie nicht, wie sie so ein Ding abschießen, jetzt wissen sie es. Ja. Und sie greifen jetzt frontal an. Und sehr zur Überraschung der Angreifer schwenkt Charlie seinen Bomber genau auf den Kurs der Messerschmitt zu. Also er fliegt den voll entgegen, statt auszuweichen. Und das irritiert die. Das ist ein todesmutiges Manöver, ja. Auch ein cleveres, denn er reduziert die Trefferfläche dadurch, dass er gerade auf die zufliegt und verkürzt die Zeit. Und verkürzt die Zeit, in der die anderen feuern können. Ja, macht und, Sinn. Und ergibt Sinn. Wie Dominik sagt, die sind komplett erschrocken, ja, dass jemand sowas macht. Was für eine Scheiße. So, was soll das? Ja, ja. Die erste MG-Salve wird viel zu früh abgefeuert und bleibt halt wirkungslos. Ja? Also sie haben den ersten haben sie schon mal irgendwie überrumpelt quasi. Frenchy oben im Turm hingegen wartet gelassen auf den richtigen Zeitpunkt zum Kontern und der jagt seine Ladung genau in den anstürmenden Jäger. Also der schießt schon mal den ersten runter. Ja. Charlie hält derweil frontal auf Nummer 2 zu. Auch der bekommt eine Salve ab, diesmal von Doc unten aus dem Bug. Als der Jäger abdreht, schießt er dem einige schwere Treffer in den Bauch und auch der segelt gegen Erdboden. Aber der Pup hat seinerseits ebenfalls einige Treffer einstecken müssen. Triebwerk 3 lässt sich nicht mehr ansteuern. Es steckt bei halber Kraft fest. Also es fliegt noch, aber sie können es nicht mehr regeln. Der nächste Angriff kommt von hinten. Ecki bringt sein MG in Stellung, hat aber mit Ladehemmungen zu kämpfen. Blackie im Kugelturm kann ebenfalls nicht feuern, ihm sind die Maschinengewehre eingefroren. Sein Turm wird getroffen, das Glas zersplittert, aber wie durch ein Wunder passiert ihm nichts. Ja, vorhin habe ich in euch noch erzählt, ist die sicherste Position. Wahnsinn. Ja, okay. Ausnahmen bestätigen die Regel. Naja, gut, ist genau. Ja alles nur relativ. Es ist, genau. Charlie hingegen merkt, dass die Steuerung langsam schlaff wird. Also es reagiert nicht mehr richtig, vermutlich weil das halbe Ruder mittlerweile pulverisiert ist. Oh. Die Rumpf-MGs sind ebenfalls vom Eis blockiert, ebenso die von Packout im Funkturm. Nur Frenchy vorne oben kann noch schießen, außerdem eines von 3 MGs vorne im Bug. Denver 1, Mayday, Mayday. Ein Hilferuf, der unbeantwortet bleibt. Ja. Also die sind ja auch nicht die Einzigen, ja, die jetzt an der Stelle um Hilfe rufen. Und wer soll kommen? Ja, wer soll helfen? Charlie läuft das Blut in die Sauerstoffmaske, denn er leidet immer mal wieder unter Nasenbluten. Das ist so ein bisschen sein Geheimnis. Auch das noch? Das ist so ein bisschen sein Geheimnis, ja, sonst hätten sie ihn wahrscheinlich gar nicht fliegen lassen. Aber das ist jetzt ein scheiß Zeitpunkt einfach für sowas, denn das Blut gefriert in der Maske und fängt an, die zu verstopfen. Ja. Aber er kann sie runternehmen, auspusten, nur sein Co-Pilot fällt vor Schreck fast vom Sitz. Ja, weil halt Blut. Ja klar, der denkt, der ist angeschossen. Genau, der denkt, er wäre im Kopf getroffen worden. Unbeirrt legt Charlie the Pup jedem weiteren Angriff frontal entgegen. Also das bringt die Jäger einigermaßen aus der Fassung, denn ein Ziel des Angreifs ist ihnen noch nicht untergekommen. Können die eigentlich gut untereinander noch kommunizieren mit den Masken auf? Haben die so Funk? Die haben Bordfunk. Untereinander? Die haben Bordfunk. Dann aber schlägt eine Granate ein und reißt nicht nur ein Loch in den Rumpf, sondern auch Russian den Unterschenkel weg. Oh. Ja. Jennings versucht, seinen Kameraden mit einer Morphinspritze aus dem Verbandskasten zu betäuben, aber auch die ist eingefroren. Oh Gott, ist das bitter. Oh Gott, ist das bitter. Während er jetzt Russian festhält, damit der nicht zu dem Loch hinausfällt, wärmt er in seinem Handschuh die Spritze mit dem Morphin auf. Ecki meldet derweil einen neuen Angriff von hinten, was Charlie mit einer engen Kurve beantwortet. Das lässt sie knapp einer erneuten Granatensalve entgehen. Black hier unten im Turm nimmt seine Sauerstoffmaske ab und versucht durch die Luke nach oben zu klettern, aber seine Füße sind eingefroren und er kann sich nur bäuchlings mit den Händen nach oben ziehen. Mit letzter Kraft kann er sich oben ein mobiles Sauerstoffgerät schnappen. Also der musste sich aus diesem Bordsystem, von dem ich euch vorhin erzählt habe, ausklingen, dass er rauskommt. Und es gibt mobile, aber da muss er erstmal hin. Ja? Und ohne Füße. Und währenddessen ist auch ganz schön weiter kalt, ne? Ja, ohne Füße ist es schwer. Das ist ein typischer Fall von die Situation ist schon beschissen genug und das Ganze bei -55 Grad. Ja, vor allem, welche Sachen auch gerade alle gleichzeitig passieren. Der Typ da irgendwie, dem da einfach Gliedmaßen weggerissen werden, der andere, der das Morphin noch wärmt, wo du denkst, oh Gott, es ist ja alles furchtbar. Genau, also der hat jetzt sein mobiles Sauerstoffgerät und er hilft jetzt dem Jennings, den Russian mit dem fehlenden Unterschenkel zu versorgen. Weil er aber jetzt über Bordfunk nichts mehr von Ecki von hinten hört, robbt er nach hinten, um dort nach dem Rechten zu sehen. Ja. Und dabei merkt er, dass hinten die Kanzel komplett zertrümmert ist und Eckis Kopf nur noch an einem Hautfetzen hängt. Scheinbar gab es einen oder wahrscheinlich sogar mehrere direkte Granatentreffer ins Heck. Ja. Dann eine erneute MG-Salve. Packout im Funkturm bricht zusammen, rappelt sich aber nach ein paar Sekunden wieder auf. Okay. Dumm ist aber, sein Funkgerät ist zerstört worden und auch der Bordfunk hat's erwischt. Und er versucht jetzt irgendwie diese Technik wieder zusammenzuflicken und stellt dabei fest, dass auch seine Finger komplett eingefroren sind. Ja. Als Blackie ihn dann aus seiner Kanzel zerrt, entdeckt sie auch noch, dass er aus dem Auge blutet, weil dort auch noch ein Stahlsplitter drin steckt. Okay. Also er zieht ihn da raus, zieht den Stahlsplitter und die Finger und versucht ihm dann erstmal irgendwie auch die Handschuhe wieder anzuziehen. Es stehen so alle Zeichen drauf, dass die jetzt einfach runtergehen und elendig. Also sozusagen, dass das ein Leiden ein Ende hat, den sie einfach unten aufschlagen. Aber dann wäre diese Erzählung gerade nicht da. Das ist einfach, was für ein großes Elend in diesem kleinen Kosmos dieses Bombers. Kollege Kraus grinst schon wieder dreckig. Ja, ja. Naja, es ist ja noch nicht vorbei. Also der versucht ihm jetzt die Handschuhe wieder anziehen, während der Pilot im Cockpit weiter versucht, den mittlerweile vollkommen durchlöcherten Pub irgendwie in der Luft zu halten. Der hat keine Ahnung, was hinter ihm passiert, ja, weil der Bordfunk jetzt ja nicht mehr funktioniert. Ja. Die beiden, wo sind wir gerade ungefähr? Über Deutschland. So halt. Ja, okay. Die beiden unten im Bug fragen sich, ob sie nicht vielleicht sogar die einzigen sind, die noch am Leben sind. Ja, die kriegen auch nichts mehr mit. Und Charlie fliegt jetzt immer radikaler. Er denkt nicht mehr drüber nach, dass die hinten vielleicht irgendwie keine Gurte anhaben oder was, sondern er reißt nur noch die Maschine rum wie ein Besessener. Immer wieder schlagen Granaten ein. Doc im Bug feuert stumpf immer weiter aus dem letzten funktionstüchtigen MG. Charlie legt den Pub in eine fast vertikale Kurve. Seine Kameraden hinten werden gegen die Bordwand gedrückt. Und das ist dann auch irgendwann der Zeitpunkt, wo Doc seine letzte Kugel verfeuert hat und es eigentlich jetzt nur noch das eine MG oben bei Frenchy im Turm gibt. Plötzlich schlagen Geschosse durch die Decke des Cockpits. Charlie wird an der linken Schulter getroffen. Ebenso das Sauerstoffsystem hinter dem Piloten. Das Leitwerk, wisst ihr, was das Leitwerk ist? Das ist der Teil vom Flugzeug, der hinten da so hoch steht. Ja, da wo dann so diese... Ja, also der Teil, der hinten hochsteht. Der ist fast vollständig von Kugeln zerfressen. Nicht gut für Navigieren? Schlecht. Ebenso das linke Höhenruder. Charlie versucht, seinen Kreis jetzt in die andere Richtung zu fliegen, aber die Steuerung versagt mitten im Manöver. Die B-17 legt sich auf den Rücken und kippt nach unten weg. Die G-Kräfte lassen den Co-Piloten bewusstlos werden und in circa 8 Kilometern Höhe geht dann auch Charlies Sauerstoff aus und auch ihm droht die Ohnmacht. Das Flugzeug steigt in einen trudelnden Sinkflug und dann verliert auch Charlie das Bewusstsein. In etwa stehen so einfach alle Zeichen drauf, dass das nicht überhaupt nichts mehr werden kann. Und sie fliegen halt jetzt mit der Nase nach unten in einem völlig zerschossenen Flugzeug. Aber das kannst du ja gar nicht mehr einfangen jetzt. In etwa 3 Kilometern Höhe kommt endlich wieder Sauerstoff von vorne in die offene Maschine. Ja, der Bug ist offen, da kommt jetzt der Sauerstoff von außen und Charlie gewinnt das Bewusstsein zurück. Wow! Er erkennt die missliche Lage. Misslich ist stark untertrieben. Und zieht halt so heftig am Steuerknüppel, wie seine kaputte Schulter irgendwie hergibt. Ja. Ja. Nebenbei reißt er noch dem Co-Piloten die Sauerstoffmaske vom Gesicht, weil die ist jetzt komplett nutzlos, im Gegenteil. Die ist sogar hinderlich. Ja. Ja. 2 Kilometer Höhe. Charlie fährt die Landeklappen aus, um irgendwie den Luftwiderstand zu erhöhen. Mhm. Der Bomber zittert, als würde er gleich auseinanderbrechen. Was auch der Fall ist. 1 Kilometer Höhe. Charlie schafft irgendwie das Unmögliche. Obwohl die B-17 kaum etwas von seinem Höhenruder mehr übrig hat, Heiligsblech. Bekommt Charlie das Ding kurz vor dem Erdboden wieder in eine senkrechte Lage und sogar in einen leichten Steigflug. Boah. Die Menschen am Boden, die vergessen vor lauter Spannung das Weglaufen. Ja? Die bleiben einfach nur stehen und staunen vollkommen baff, was da am Himmel abgeht. Das ist ja auch ein Brummer, so ein Ding. Als der Pub über die Dächer hinweg donnert, so knapp, fegt sogar die Ziegel von den Dächern. Co-Pilot Pinky wacht wieder auf, sieht die Bäume und fragt, sind wir in England? Unfortunately not. Also, der Sturzflug ist gestoppt, aber aus dem Schneider sind sie ja noch. Ja, klar. Sind sie ja noch lange nicht. Charlie fährt die Landeklappen wieder ein, fürchtet aber, dass die Maschine einfach jeden Moment vom Himmel plumpst. Ja. Sie haben einen Motor, der noch problemlos funktioniert. Ja. Der Rest eiert irgendwie so dahin. Der eine auf halber Kraft, der andere dreht mal hoch, mal nicht, mal irgendwie, mal muss man neu starten. Und damit kriegen sie es gerade mal noch auf 210 km/h Und das ist so minimal das, was sie brauchen, um überhaupt, dass die in der Luft sagen, zu bleiben, dass die Strömung nicht abreißt. Ich wollte gerade sagen, von so einem ollen Bomber, das sind ja die Strömungswerte jetzt nicht so toll. Ja, ja, also 210 km/h, das ist so knapp über dem Minimum. Und an einem völlig demolierten erst recht. Pinky schnallt sich ab und klettert nach hinten zu Doc, dem Navigator, nach unten zu Doc, dem Navigator, um ihm zu sagen, dass er den Kurs nach Hause austüfteln muss jetzt, ja. Ist daran noch zu denken überhaupt gerade? Nach Hause zu fliegen? Ja. Die denken an nichts anderes. Nein, nein, nein, nicht in dem Sinne, sondern ist das überhaupt noch eine, auch nur im Ansatz realistische Option gerade? Schauen wir mal. Frenchie klettert mit einer schmerzenden Schläfe, er hat irgendwie unsanft Kontakt mit seinem MG gehabt bei der ganzen Nummer, klettert aus der Kanzel und verschafft sich als Reparaturbeauftragter erstmal ein Bild vom Zustand von The Pub. Sein Lagebericht ist vernichtend. Zitat, wir sind ein Trümmerhaufen. Das linke Höhenruder ist praktisch weg, die Hydraulik leckt an den Tragflächen, im Rumpf sind Löcher, durch die man aussteigen könnte und vorne ist der Bug einfach offen. Ich weiß nicht, wie Doc da überhaupt arbeiten kann, ja, wenn seine Papiere überall rumfliegen. Das ist so, als wäre das größte Problem halt, dass der Navigator seine Karte nicht mehr lesen kann. Dann klettert Frenchie immer noch sichtlich benommen zurück in seinen Ausguck. Die deutschen Jäger sind ihm nicht gefolgt und das ist jetzt das Gute an dieser ganzen Aktion, die haben halt angenommen, das Ding ist abgestürzt. Wie ja, natürlich. Alle? Ich wollte gerade sagen, wenn so ein Ding einfach runterrumpelt auf bis ein Kilometer im Sturzflug. Kleine Side-Story. Später stellt sich Folgendes raus. The Pub wird von den Deutschen als zerstörend gemeldet. Ja. Der Abschuss wird dem Fliegerass Ernst Süß gutgeschrieben. Das ist sein 67. Luftsieg. Der hat an demselben Morgen noch seine schwangere Frau am Bahnhof in Oldenburg abgeholt, damit sie einige Tage später Weihnachten feiern können. Also wir haben den 20. Dezember. Und Süß Jäger wurde aber bei dem Angriff auf The Pub so stark beschädigt, dass er aussteigen musste. Sein Fallschirm hat sich nicht geöffnet und er wird später tot auf einem Acker bei Bremen gefunden. Mhm. Tja, im Rumpf von The Pub ist die Lage auch schlimm. Ja? Andy krabbelt aus dem Bug nach hinten, wo er einen halb bewusstlosen Jennings vorfindet, der sich an einem ganz bewusstlosen Russian klammert. Auch Packout liegt regungslos rum und überall ist Blut. Also alles voller Blut. Mit vereinten Kräften legen sie Russian eine Aderpresse. Die eiskalte Luft hat ihm zumindest schon mal die Blutung gestoppt. Ja, was, wenn der Unterschenkel fehlt. Ja. Also welche Zufälle jetzt hier zusammenkommen, auch dass da dieses Loch drin ist und darüber der Sauerstoff reinkommt und dass du überhaupt eben noch das Bewusstsein wieder erlangt und so Zeug. Genau. Wahnsinn. Also wenn sie den jetzt aber retten wollen, dann müssen sie ihn erstmal wirklich versorgen. Ja. Ja. Also, in den Rumpflöchern sehen sie derweil deutsche Nadelwälder vorbeiziehen. Das nur am Rande. Blackie checkt in seiner Kugel unten, ob die MGs vielleicht wieder aufgetaut sind. Andy klettert zurück ins Cockpit und meldet, da hinten sieht's aus wie in einem Operationssaal. Die sind alle neben der Spur. Doc lotst The Pub jetzt nach Norden in Richtung der Küste. Also dorthin, wo der Atlantikwall so eng mit deutschen Flaks bestückt ist, dass es überhaupt keine Lücken gibt. Aber es gibt keinen anderen Weg. Ja? Also es ist der einzige Weg nach Hause. Alle ziehen sich jetzt. Es rechnet aber auch halt niemand damit, dass wahrscheinlich dann halt so ein Bomber kommt. So ein einzelnes Ding von ja, so ein einzelnes sehr komischen Ding. Also auf der Höhe ist nach natürlich den 500, absurd, die da gerade schon vorbeigeflogen sind. Ja, aber von der Seite von der, so viel später. Von der Seite ist ein bisschen überraschend vielleicht dann, ja. Na, wobei, die fliegen ja auch alle wieder zurück. Naja, schauen wir mal. Alle ziehen sich jetzt an Bord ihre Splitterschutzwesten, Helme und Fallschirme an, ja, sicherheitshalber. Und auf dem Weg dorthin, jetzt kommt's, und fliegen sie Jever. Also Doc hat jetzt den Kurs festgelegt, ja, Jever, okay, nee, dann machen wir einen Bogen außenrum. Er hat in dem Chaos aber eins übersehen, und zwar, dass der deutsche Flugplatz neben Jever liegt. Also, oh, fuck. Nein! Und genau dort steht Franz Stiegler an seiner Maschine und tankt gerade auf und lässt seine MGs nachladen. Okay. Der Bodenkommandant dort hat ihm gerade noch angeboten, die Maschine zu warten und hat ihm damit eigentlich eine gesichtswahrende Möglichkeit gegeben, aus dem Kampf auszusteigen. Ja, also zu sagen, okay, du kannst leider nicht mehr fliegen. Aber Franz will wieder in die Luft. Ja, er will fliegen. Okay. Er weiß, dass ein Geschoss in seinem Kühler steckt und dass sein Motor überhitzen könnte, aber er will trotzdem damit in die Luft. Ein Beweggrund könnte sein, weil er nur noch einen Bomber von seiner magischen 30 entfernt ist. Ja, ein Bomber, habe ich vorhin schon gesagt, zählt 3 Punkte. Er hat, glaube ich, jetzt 27 irgendwie bestätigte Abschüsse. Ein anderer Grund ist sicherlich, weil er sich seinen Landsleuten verpflichtet fühlt. Ja. Er hat gesehen, was die Bomben in den Städten anrichten. Er will die Zivilisten und seine Kameraden beschützen. Ja. Scheiß auf die Nazis, scheiß auf den Krieg, aber es geht ihm halt um seine Landsleute und seine Kameraden. Er steckt sich eine Zigarette an, um seine Hände zu beruhigen und dann hört er Ye Olde Pub schon lange, lange bevor er ihn am Himmel sieht. Brummen, ja, ja. Er springt sofort in seine Maschine und hebt ohne Freigabe vom Tower ab. Charlie lässt die B17 derweil auf 600 Meter steigen. Mehr ist in dem Eimer einfach nicht mehr drin. Aber er braucht die Höhe, weil er seinen Männern die Erlaubnis erteilt, abzuspringen. Also er sagt, okay, Leute, wenn ihr wollt, könnt ihr abspringen. Er selber will versuchen, nach England zu fliegen, weil er zumindest ja Russian nicht abspringen lassen kann. Ja, also er sieht das auch wieder dieser Ehrenkodex, dass du alleine nicht runtergehst quasi. Und aus dem gleichen Kodex sagen die anderen auch, ja, nee, danke, nein, wir bleiben alle. Ja, also keiner springt ab. Alle. Keiner springt ab. Die anderen wissen zwar, dass es im Gefangenenlager allemal besser ist, als abgeschossen zu werden oder schlimmer noch in die Nordsee zu klatschen. Ja, und ziemlich sicher würde ein Flak-Treffer oder auch nur ein Banal-Treffer reichen, um dieses Ding halt einmal kurz anhauchen. Genau, endgültig vom Himmel zu holen. Also, keiner würde abspringen, aber der Co-Pilot geht natürlich nach hinten, um das irgendwie allen irgendwie zu sagen. Und derweil macht Blackie unten im Kugelturm eine grausige Entdeckung. Ein deutscher Jäger nähert sich schnell von hinten. Er reißt das MG herum, aber mehr aus Schein als aus Angriffslust, denn noch immer verhindert das Eis, dass er irgendwas damit anfangen kann. Ich habe gerade so ein bisschen die absurde Vorstellung, wenn der herannahende Jäger sieht, in welch desolatem Zustand das Flugzeug ist. Und das müssen die ja erkennen. Ob der jetzt nicht sagt, nee, ich fliege jetzt mit dem bis zur Grenze sozusagen des Möglichen, dass da nichts passiert. Blackie ruft nach seinen Kameraden. Goodwill. Aber der Bordfunk ist tot und niemand hört ihn. Ja, ja. Also er sieht den Jäger, aber er kann es niemandem sagen. Ja, er sieht dem sicheren Tod entgegen und er hat überhaupt keine Chance, seine Kameraden zu warnen. Franz Stiegler nimmt Yeol the Pup ins Visier von seinem Bordgeschütz und er sieht, dass der Kugelturm auf ihn zuschwenkt und das MG sich auf ihn richtet. Er steigt deshalb etwas in der Höhe, sodass er außerhalb der Reichweite von diesem MG ist und fliegt noch ein bisschen näher ran. Er kneift die Augen zusammen, während der Bomber mehr und mehr von seinem Visierbereich ausfüllt. Wir haben es ja vorhin schon gelernt, man muss sehr nahe ranfliegen. Sein Finger liegt auf dem Abzug, er krümmt sich langsam um den Abzug, aber im letzten Moment hält er inne. Er wundert sich, dass nicht längst jemand auf ihn schießt, ja, dass nicht längst die Kugeln um seine Ohren pfeifen. Er fliegt noch ein bisschen näher ran und nimmt den Bomber noch ein bisschen genauer in den Augenschein. Er sieht, dass niemand in dem Funkturm ist. Er sieht, dass niemand in dem Geschützturm oben ist. Und dann fliegt er noch näher ran, macht eine Bestandsaufnahme. Ein Höhenruder fehlt fast vollständig. Der Heckschütze hängt regungslos in der aufgesprengten Kanzel. Das seitliche MG ist aus der Halterung gerissen. Ein riesiges Loch klafft in der Seite. Wie hält sich das Ding überhaupt noch in der Luft, fragt sich Franz. Als er ziemlich riskant noch näher heranfliegt. Er kann durch die Löcher im Rumpf sehen, wie die Amerikaner ihre Verletzten versorgen. Und bis auf den Typen unten im Turm ist niemand auf Geschützposition. Okay. Ja. Er fliegt jetzt seitlich auf die gleiche Höhe, passt seine Geschwindigkeit an und setzt sich genau neben das Cockpit. Dann sieht er noch, dass der Bug fehlt. Ja. Und er guckt zum Piloten rüber und der schaut stur geradeaus. Franz überlegt, was er jetzt machen soll, ja. Ja. Das ist aber gerade echt völlig absurd. Das ist der Moment, wo er seine Selfie-Kamera rausholt. Das ist wie so ein, diese Troll-Videos von Battlefield, ne? Wenn so die Sniper irgendwo liegen und sich irgendeiner von hinten nähert und die nicht bemerken und dann so rumtanzen. Nein, ist es nicht, das ist viel ernster. Franz überlegt, was er tun soll. Er denkt an seinen Bruder, er denkt an den Hass, mit dem er nach Afrika gekommen ist. Er denkt an den Kodex, den er dort gelernt hat. Er denkt daran, dass er Siege feiert und keine Toten. Und er beschließt in dem Moment, die B-17 nicht abzuschießen. Alter Schwede. Charlies Blick schweift jetzt zum Seitenfenster hinaus und er muss vollkommen erschrecken, ja, als er das sieht. Hallo! Zitat. Ich blickte aus dem Fenster und auf meiner Tragfläche hockt der schlimmste Albtraum der Welt. Dieser kleine Wichser sah aus, als besitze er mich und gehöre genau dahin. Also der denkt, er wird verhöhnt gerade. Ja, klar. Charlie blickt zwischen der immer näher kommenden Küstenlinie mit den Flakgeschützen und Franz hin und her. Er versteht nicht, was das bedeuten soll. Ja, er kann überhaupt nichts damit anfangen. Und auch hat Pinky, der gerade zurück ins Cockpit kommt, checkt nicht, was Franz mit seinem, der fängt jetzt auch an zu winken, ja, was er ihnen bedeuten will. Franz signalisiert, dass sie doch landen mögen, ja, damit sie nicht irgendwie abgeschossen werden, denn die Flaks kommen immer näher. Und Gefangennahme ist immer noch besser, als irgendwie in dem Flakfeuer irgendwie durchzugehen. Ja. Franz grübelt. Er weiß, wenn ihn jetzt ein anderer Jäger sieht, ja, dann würde sich der bestimmt nicht einmischen. Ja, denn er hat hier quasi seinen Abschuss, ja, sein Revier markiert. Also keiner seiner Kameraden würde sich jetzt an der Stelle einmischen. Ach, das ist so ein, du bist schon so nah dran, das ist deiner. So ungefähr. Ja. Okay. Gleiches gilt aber auch für die Flaks am Boden. Ja. Wenn sie jetzt ihn in der Nähe des Bombers sehen, dann würden sie hoffentlich nicht feuern. Weil sie sonst die eigenen Leute treffen. Am Boden werden jetzt gerade die Geschütze geladen und in Position gebracht. Man wird aber auch hier unten nicht schlau aus dem Schauspiel am Himmel. Ja, es sieht aus, als würde ein Spatz neben einer großen Möwe dahin segeln. Ja. Und es kann jetzt 1000 Gründe geben, warum ein deutscher Jäger in Formation mit einem amerikanischen Bomber fliegt. Also vielleicht nicht 1000, aber... Ich wollte gerade sagen, welche gibt's denn bitte? Einen zumindest. Vielleicht handelt es sich um eine gekaperte Maschine auf einem verdeckten Einsatz oder so. Und das gab's tatsächlich öfter mal. Ja. Aha. Also erhalten die Flakschützen nach einigem Hin und Her das Kommando, nicht zu feuern. Wahnsinn. Charlie ist von dem deutschen Jäger so abgelenkt, dass er überhaupt nicht bemerkt, dass er jetzt die Grenze schon überschritten hat. Atlantikwall unbeschadet passiert hat, ja. Und selbst als er es checkt, kann er sich immer noch keinen Reim drauf machen. Ja, aber was für ein Höllenkommando auch von dem Jäger, da einfach dran zu bleiben und zu sagen, nö, die werden schon nicht schießen. Franz versucht weiter mit Gesten zu signalisieren, dass sie doch nach Schweden fliegen mögen. Ja. Nach England sind es 480 Kilometer, reiner Selbstmord. Ja. Schweden ist in etwa 30 Minuten zu erreichen und es ist als neutrales Land, ja, könnten sie da landen und würden dann halt interniert bis zum Kriegsende, aber kämen zumindest heil aus der Sache raus. Charlie hat diese Möglichkeit auch auf dem Schirm, aber er hat einen klaren Befehl vom Oberbefehlshaber, wer sich in ein neutrales Land flüchtet, der kommt nach dem Krieg vors Kriegsgericht. Weil das gilt halt tatsächlich so als Feige, ja. Und, aber wenn du in ein neutrales, also die lassen dich aber auch nicht gehen. Die lassen dich auch nicht gehen, normalerweise, ne. Okay, war mir auch nicht bewusst. Nee, weil es hätte ja genauso gut sein können, dass sie sagen, ja gut, hier Maschine da lassen, aber dann kannst du gehen, so ungefähr. Ja, aber dann würden da ja die anderen irgendwie durchmarschieren oder sonst was machen, ne? Also ich muss halt schon deine Grenzen irgendwie. Ich denke schon, ja. Abstecken, okay. Franz fliegt jetzt über den Bomber hinweg und setzt sich auf die andere Seite direkt neben den Piloten. So nahe an die B-17 wie möglich. Dreh mal das Fenster runter, würde ich was sagen. Nee, weißt du, wie das gerade ein bisschen ist, wie diese blöde Werbung für Zucker, die in den 80er und 90ern lief, wo so ein LKW-Fahrer neben einem anderen Brummifahrer fährt und dann reichen die sich so Zuckerwürfel rüber, weil er ja noch Zucker für seinen Kaffee will. Franz deutet jetzt auf den Boden und Charlie schüttelt den Kopf. Ja, die Besatzung von The Pub checkt immer noch nicht, dass Franz ihnen aufrichtig helfen will. Ja, sie gehen davon aus, dass er vorhin im Luftkampf dabei war und einfach keine Munition mehr hat, um sie abzuschießen. Deshalb ordert Charlie jetzt auch Frenchy in den Geschützturm nach oben, um dort die Waffen zu überprüfen und den Jäger unter Feuer zu nehmen. Klar, klar. Das sieht Franz und das ist jetzt sein Signal, tatsächlich dann doch die Biege zu machen. Bevor er das aber macht, macht er noch was Charlie vollends ratlos zurücklässt. Er salutiert dem angeschossenen Riesen und dann dreht er ab. Und das ist was, hat es wahrscheinlich in dem ganzen Krieg nicht gegeben und wird es auch weiterhin in dem Krieg nicht geben, dass jemand salutiert vom Feind. Ja. Langsam sickert bei Charlie nun die Erkenntnis durch, dass er diesem Mann sein Leben verdankt. Zumindest für den Moment, denn er hat noch 500 Kilometer nach England vor sich und er hat einen funktionstüchtigen, einen zuckenden und einen halben Motor und das ist schon keine kleine Herausforderung. Ja? Und zumal das Flugzeug mit jedem Kilometer ein paar Meter an Höhe verliert. Auf halber Strecke sind sie bei etwa 300 Höhenmetern und dabei fangen sie jetzt an, alles über Bord zu werfen. Ja, und ich wollte gerade sagen, da kannst du ja auch nicht mehr abspringen. Das ist schon viel zu niedrig, dass dein Fallschirm noch aufgeht. Ja, jenseits von Gut und Böse auf dem Meer halt einfach. Mhm. Genau, im Winter. Ja, also sie schmeißen irgendwie alles, was lose ist, ihre Splitterwesten, ihre Helme, ihre Waffen, alles, was sie herausschrauben können, Kisten, alles über Bord. Mhm. Und jetzt ist der Pub noch wehrloser als vorher und immer noch in stetem Sinkflug. Motor 4 hat wieder Aussetzer. Ein Neustart kostet die B-17 zusätzlich wertvolle Höhenmeter. Mm. Russian ist vom Morphin benebelt, aber stabil. Wow. Blackie kann seine Füße immer noch nicht spüren. Auf drei Viertel des Heimwegs zeigt der Höhenmesser nur noch 150 Meter an. Dann plötzlich Jäger. Es dauert einige angstvolle Minuten. Moment, wie weit? Wir sind kurz? Kurz vor England. Vor England und jetzt kommen Jäger. Aber halb britische. Es dauert einige Minuten, bis sie erkennen, dass es sich um die eigenen Leute handelt. Die nun zum Begleitflug ansetzen. Ja? Und die Jäger sind es auch, die durch Gesten und Flugmanöver den Kurs der B-17 korrigieren, die dann bei 75 Höhenmetern ungefähr die Küstenlinie passiert. Also 75 Meter ist nichts. Ja? Ja, ist echt gar nichts. Ich habe es dem Dominik vorhin erzählt, ich war am Wochenende in einem Gleitschirm auf 400 Meter Höhe und war da schon auch relativ schnell wieder unten. Also ja, ja. 75 Meter ist nichts. Nur mit Hilfe der Begleitflugzeuge schaffen sie es, das rettende Flugfeld, das einige Kilometer landeinwärts liegt, überhaupt zu finden. Ja, also wieder ein Zufall. Ja. Das gibt's nicht. Landeanflug, 5 Kilometer bis zur Landebahn. Die Hydraulik ist natürlich im Eimer. Ja. An Landeklappen ist nicht zu denken. Aber runter kommen sie alle. Frenchy geht nach hinten, um das Fahrwerk von Hand auszufahren. Und Pinky steht bereit, um den durchdrehenden Motor, den sie ja nicht mehr steuern können, kurz vor der Landung von Hand abzustellen, damit der sie dann nicht noch ins Verderben stürzt. Ja, ja, ja, ja. Nachdem das Fahrgestell in Position ist, beordert der Pilot alle in den Funkraum, wo sie sich auf eine Bruchlandung gefasst machen. Ich wollte gerade sagen, wie fixierst du auch den blutenden Typ und alles? Das ist ja. Eine Signalrakete als Notsignal informiert die Bodenbesatzung, dass bei ihnen gehörig was nicht in Ordnung ist. Mhm. Noch eine zweite, dass Sanitäter gebraucht werden. Okay. Ach, da gibt es dann so richtige Signalkodex für Landen. Ich glaube, das sind dann so grüne und oder unterschiedliche, glaube ich. Ja. Angesichts des Zustands von The Pub verläuft die Landung reichlich unspektakulär, auch wenn danach sofort, also sie kommen runter und das da bei der Landung passiert jetzt eigentlich nichts weiter. So. Okay. Komm runter. Hatten ja schon eine geringe Höhe. Ja, sie einfach nur mal kurz aufdotzen. Langsam sind sie auch. Kurz die Bremse treten und dann Motor aus. Stimmt, das Argument, echt tatsächlich langsam sind schon, ja. Also, aber sofort versammeln sich die Schaulustigen, die sich verwundert die Augen reiben. Ja, und ich wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen so wie das Äquivalent von einem Auto, das dann irgendwo stehen bleibt und die Leute steigen aus und es fallen dann an allen Seiten alle Bestandteile des Autos ab. So ein Cartoon. Also erstmal kommen natürlich die Sanitäter, versorgen Russian und Blackie. Charlie Brown klappt auf der Landebahn erstmal zusammen, verschweigt dann aber seine Schulterverletzung, um nicht eine Woche lang für fluguntauglich erklärt zu werden. Ja. Über seine Maschine sagt er: Als ich sah, in welchem Zustand das Flugzeug war, hat mich das mehr erschreckt als alles, was in der Luft geschehen war. Und das hat ihn ja schon ziemlich erschreckt. Er erstattet seinem Kommandanten Bericht und schlägt seine Männer für diverse Auszeichnungen vor. Ja. Er hält dann aber vom obersten Air Force Kommando die Ansage, dass er schweigen muss. Wegen dem deutschen Piloten. Es wäre fahrlässig, den Feind als menschlich darzustellen. Ja, ja, ja. Deshalb gibt es ganz klar keine Auszeichnungen für die Nummer und absolutes Redeverbot über den Vorfall. Glaube ich sofort. Aber keiner zweifelt die Geschichte an. Nein. Ich meine, die sehen ja, wie der da landet. So. Also ja, du, und ich glaube, auf der anderen Seite, so absurd, wenn der erzählt hat, du, ich habe da den Fliegern da geholfen, dass sie da wieder ins Feindesland ab sind, ich glaube, dann war der lange Zeit Pilot. Komm auch gleich noch drauf. Trotz Ehrencode. Nee, also, und seinen Pilotenkollegen und so, also das Erste, was er macht, ist tatsächlich das Debriefing, wo er hingeht und das seinem Vorgesetzten erzählt und dann erhält er die Ansage, nicht über diesen Piloten zu reden. Also, dass die natürlich hier irgendwie abgeschossen runterkommen und so, klar, das haben alle gesehen, aber von den Piloten erfährt keiner was. Auch für Stiegler auf der anderen Seite, du hast es gerade schon erahnt, ist Schweigen angesagt. Nachdem er der B-17 salutiert hat und abgedreht ist, wird ihm langsam klar, was er da eigentlich getan hat. Aber böse gesagt, der hat ja noch eine Chance, dass er die Sache nicht erzählt, weil er nur alleine war. Ja, aber 1943 werden Leute schon für schlechte Witze hingerichtet. Ja? Natürlich. Also, es ist nicht auszudenken, was jemand blüht, der dem Feind zur Flucht verhilft. Und es reicht ja, dass bei den Flakgeschützen jemand seine Flugzeugnummer erkannt hat oder auch nur an der falschen Stelle die richtigen Fragen stellt, ja. Und ihn von Jever hat aus losfliegen sehen. So, das würde vielleicht schon reichen, ja. Und wenn, Kontakt mit der Gestapo hat er ja auch schon mal gehabt. Wenn dann zwei, drei Leute die richtigen Fragen stellen, dann ganz finster. Plötzlich sind ihm auch Dinge wie das Ritterkreuz überhaupt nicht mehr wichtig, ja. In der Nacht ist ihm klar geworden, wie unmenschlich das alles, also ich meine, es war ihm vorher auch schon klar, aber es hat für ihn nochmal geklickt, ja. Kurze Frage, was hat er für ein Reporting abgegeben? Also was hat er gesagt, was passiert ist? Er hat das, glaube ich, an der Stelle nicht weiter reported. Er war da irgendwie relativ alleine unterwegs. Er ist da irgendwie ohne Tower, ohne irgendwas ist er gestartet. Okay, und ich meine, da war absolutes Chaos. Ja, 500 Bomber, 130 Kilometer Bomberstrom, Jäger in der Luft, Abschüsse, Abstürze. Also der könnte einfach gesagt haben, ich habe da den verfolgt und hat nicht geklappt. Genau, alles Mögliche. Okay. Also das Chaos kann keiner umreißen. Ja. Er weiß, dass er das Kämpfen nicht bleiben lassen kann, ja. Aber sein Fokus verschiebt sich in jenen Minuten von alle abschießen auf Hauptsache, meine Jungs kommen heil wieder nach Hause. Ja. Nö. Er landet 20 Minuten nach dem Vorfall in Bremen, wo er seinen Kühler reparieren lässt, leiht sich aber sofort ein anderes Flugzeug und zieht wieder los, um nach einem anderen Bomber zu sehen, den er vorher an dem Abend vom Himmel geholt hat. Denn wenn die feindlichen Piloten der SS in die Hände fallen, dann ist für die finster, ja. Es ist quasi ein Todesurteil. Wenn sie aber von der Luftwaffe aufgegriffen werden. Warte mal, ganz kurze Frage. Deine Aussage mit, meine Jungs kommen wieder nach Hause, sind damit die eigenen Flieger oder Flieger allgemein gemeint? Er meint schon seine die Untergebenen. Ja, kommen wir jetzt gleich auch noch drauf, wer das dann genau sein kann. Aber jetzt nochmal, also wenn die feindlichen Piloten, und davon gab es jetzt dann am Boden einige nach dieser Nacht, wenn die SS die aufsammelt, dann ist es Schicht im Schacht. Ja, dann kommen die in Internierungslager und verschwinden irgendwann. Wenn die aber von der Luftwaffe aufgegriffen werden, dann werden die auch von der Luftwaffe gefangen genommen und dann geht es denen eigentlich relativ gut, so wie wir es vorhin hatten. Im März 1944 ist Franz jetzt frisch befördert nach Graz, in Graz stationiert. Kurze Zeit später kommt er nach Dresden. Und er muss dann in der Zeit auch Bobby zurücklassen. Dafür kriegt er aber seine eigene Flugstaffel. Das heißt zu diesem Zeitpunkt im Krieg aber auch, er muss immer wieder komplette Grünschnäbel ins Gefecht führen. Ja? 1944 ist mittlerweile eine Generation im Kampf, die Anfänge überhaupt nicht mehr richtig mitbekommen, vielleicht schon, aber nicht mehr, hat damit überhaupt nichts mehr zu tun. Ja? Und die müssen aber jetzt die Nazisuppe auslöffeln. Franz wird in den kommenden Einsätzen immer mehr darauf achten, dass seine Jungs nach Hause kommen und Abschüsse sind ihm völlig egal. Er lässt sogar teilweise seine Abschüsse seinen Neulingen zuschreiben, damit diese irgendwie entsprechend motiviert sind. Was das Ganze nicht besser macht, mittlerweile ist auch die Technik so ein bisschen veraltet. Ja? Ihre 109er, die sind alle schon auch ziemlich ramponiert und es ist an sich ziemlich abgehangene Technik. Der Göring hätte eigentlich schon neue Düsenjäger am Start. Ja? Das ist die Wunderwaffe, wovon alle sagen würden, okay, das würde den das Luftkampf nochmal wenden. Ja? Mhm. Der behält sie aber zurück, weil er mit denen lieber so Blitzangriffe, so Rachefeldzüge gegen England fliegt, ja, anstatt statt die wirklich sinnvoll für den Kampf einzusetzen. Also Göring ist eine Sammlung an strategisch-militärischen Fehlentscheidungen sondersgleichen. Göring ist auch total überzeugt, dass dem Piloten vor allem an Moral fehlt. Ja. Er redet bei jeder Gelegenheit schlecht über seine Piloten. Und er gibt den Befehl. Das hilft dann. Super, ja. Mega gut. Auf der anderen Seite gibt er den Befehl, dass die so lange angreifen müssen, bis sie keine Munition mehr haben. Dann wieder tanken, nachladen und wieder hoch. Ja. Die Amerikaner werden daraufhin später sagen, dass sie den Eindruck hatten, die Deutschen wären auf Drogen oder völlig wahnsinnig, weil die sich furchtlos immer und immer wieder in den Kampf stürzen. Ja. Franz hat inzwischen auch eine neue Angriffstaktik. Er greift Bomber jetzt im Sturzflug von oben an. Ja. Viel Angriffsfläche, nur ein MG, das überhaupt in die Richtung ziehen kann. Und immer dann eine Feuerpause, wenn er zwischen den Bombern gerade ist. Dann hören die nämlich auf zu schießen, weil die Angst haben, ihre eigenen Leute zu treffen. Hm. Also es ist ein total Harakiri-Flugmanöver. Ja, es grenzt an eine Mutprobe. Aber es spricht sehr viel dafür. Wenn man es kann. Und es führt auch schon mal dazu, dass er in drei Anflügen drei Abschüsse verbuchen kann. Boah. Also der ist, ich meine, er ist ja mittlerweile auch ein echter erfahrener Pilot. Ja. Auf der anderen Seite proben auch die Amerikaner neue Flugmanöver. Sie fliegen jetzt mit verheerendem Erfolg vor den Bombern her. Also sonst waren sie immer so begleitend quasi. Jetzt fliegen aber die Jagdflugzeuge voraus und das scheint nochmal irgendwie einen großen Unterschied zu machen. Ah ja. Die Zeiten sind hart. Ja, die Piloten fangen an, betrunken zu fliegen. Einer erschießt sich in seinem Cockpit. Also es ist jetzt gerade auch echt der Druck ist groß. Ja. Mhm. Nach dem Attentat auf Hitler steigt auch der Druck durch die Partei. Ja. Bislang waren Flieger politisch total neutral. Es gilt jetzt aber in der Zeit des Krieges als Akt des Widerstands, wenn du zum Beispiel nicht mehr mit einem Hitlergruß grüßt. Und das war bei den Fliegern überhaupt nicht üblich, überhaupt nicht gang und gäbe bislang. Aber das wird jetzt quasi, solche Dinge werden jetzt immer mehr durchgedrückt. Hitler und Göring schleusen jetzt auch Politoffiziere in die Luftwaffe ein, ja, um die gerechte Gesinnung der Piloten sicherzustellen. Also tatsächlich die Spione, von denen wir es vorhin schon hatten. Täglich wird öffentlich aus Mein Kampf vorgelesen. Also gerade richtig witzige Zeiten. Ja. Franz erhält eine Auszeichnung, das Deutsche Kreuz, die wurde von Hitler gerade mal so erfunden, ja, um irgendwie noch im Versuch irgendwen zu motivieren. Ja. Aber für ihn ist es irgendwie völlig belanglos. Ja. Er trägt es nicht mit Stolz, er trägt es mit Widerwillen. Und er betet eigentlich jeden Tag um schlechtes Wetter, damit seine jungen Piloten am Boden bleiben können. Nicht hoch müssen, ja. Er muss jeden Tag fast Briefe an die Eltern schreiben, weil irgendeiner der Grünschnäbel ohne Chance im Luftkampf ums Leben gekommen ist. Das macht ihn halt fix und alle. Mhm. Sein Freund Willi ist vor kurzem abgeschossen worden und auch sein Vater, der hat Pferde betreut für den Kriegseinsatz, der ist von dem Pferd getreten worden und auch quasi in dem Krieg dann gestorben. Also jetzt nicht direkt mit Feindkontakt. Um die mal wieder zu zitieren, es gibt einen relativ alten Statistiksatz. Wie heißt der? Ich glaube, Tod durch Pferdehufschlag in Preußen, glaube ich. Und das ist so eine Erfassung von Leuten, die da eben gestorben sind dadurch. Und das ist eines der üblichsten Statistikbeispiele, die in der Vorlesung immer genutzt werden, weil die halt wirklich akribisch über alle Todesursachen Protokoll geführt haben. Und Pferdehufschlag ist nicht selten gewesen damals. Das glaube ich. Also, trotz Krieg, trotz Elend, versuchen sich die Soldaten und die Bevölkerung immer wieder mit normalem Leben irgendwie zumindest abzulenken, wo es geht halt. Ne? Es gibt regelmäßige Tanzabende und bei einem dieser Abende lernt Franz in Graz dann auch die 18-jährige Eva kennen. Und im Suff pinselt er noch am selben Namen ihren Namen auf sein Flugzeug zusammen mit einer Schlange und einem roten Apfel, was ich auch sehr nett finde. Ja. Am 26. Oktober 1944 landet Franz, parkt seine 109er nach einem Einsatz. Das ist heute? Was? 26. Oktober? Ist es heute? Heute ist der 25. Oktober. Heute ist der 25. Du lügst mich an. Er parkt sie nach seinem Einsatz, er öffnet aber die Kanzel nicht. Jetzt eilen die Techniker herbei, um nachzusehen, was da los ist, und sie stellen fest, dass eine Kugel das angeblich kugelsichere Glas durchschlagen hat, genau auf Kopfhöhe. Sie ziehen den bewusstlosen Franz aus der Maschine. Er blutet aus einem Loch mitten in der Stirn. Aber Moment, er hat es noch gelandet vorher, aber ja, das Ding. Und geparkt. Es gibt auch keine Austrittswunde. Oh. Franz kommt stöhnend zu sich. Ja. Die herbeigerufenen Sanitäter stellen fest, dass ein Geschoss des Kalibers 50, ich meine, das ist riesig, Franz getroffen hat, aber es nicht in den Schädel eingedrungen war, sondern ihn nur eingedellt hat. Also es stand tatsächlich in der Quelle so, eingedellt. Beim Arzt bestreitet Franz, Kopfschmerzen zu haben. Er will nicht am Boden bleiben. Er ist verantwortlich für seine Grünschnäbel. Ja. Ja. Er hat aber eine Gehirnerschütterung ohne Zweifel. Ja, ja, und das ja. kann in der Höhe fatale Folgen haben. Ja. Und das Geschoss steckt jetzt in seinem Kopf? Nein, das ist nee. Das hat ihn getroffen an der Stirn, ist aber nicht eingedrungen. Ah, okay. Sagen, das hat halt die meiste Energie wahrscheinlich verloren beim Durchschlagen von diesem der Scheibe. Ist dagegen gedotzt und davon hat er jetzt Kopfschmerzen. Genau. Und dann, okay. Krass. Naja, es hat da auch wohl eine sichtbare Delle hinterlassen. Ja, wie so ein wahrscheinlich enorm fetter Bluterguss sozusagen. Ja, womöglich hat es da auch schon wegen den Knochen verformt oder so, keine Ahnung. Der Doc schreibt ihm jetzt aber ein Attest, in dem steht, dass Franz einen Gehirnschaden habe, der problematisches Verhalten auslösen könne. Und auch wenn Franz das überhaupt nicht will, sondern eigentlich gleich wieder loslegen will, erkennt er, dass das eine Art Passierschein ist für jede Dummheit, die er irgendwann mal noch tun würde. Ja, so, ja. Das dann heißt, aber du hast ja doch... Aber ich hab's auch im Kopf. Der Arzt meldet aber trotzdem natürlich auch die Verletzung weiter und Franz muss jetzt erstmal in den Erholungsurlaub. Ende 1944 ist für ihn also der Krieg erstmal vorbei. Statt jetzt aber ins Fliegererholungsheim Florida zu fahren, wo er eigentlich hin sollte, fährt er erstmal zu seiner Mutter. Und die sitzt hungernd und frierend allein zu Hause. Man hat ihr nämlich die Kriegspension gestrichen und jetzt steht sie einfach ziemlich mittellos da. Also macht Franz sich auf nach Berlin. Aber egal, wohin er geht, er muss sich jetzt überall vorwurfsvolle Blicke gefallen lassen. Man sieht ihm nämlich seine Verletzung nicht an. Und das unterscheidet ihn von den Soldaten, die ohne Arme und ohne Beine nach Hause kommen. Und es steht überall der Vorwurf im Raum, dass er seine Pflicht nicht tut, wenn die Bomber unbehelligt deutsche Städte zerstören. Ja. In Berlin geht er aufs Amt, um die Pensionssache seiner Mutter zu klären. Dort freundet er sich spontan mit dem Beamten an, der ihn dann auch mit nach Hause nimmt und seiner Frau und seiner Tochter Helga vorstellt. Das müsste man mal auf dem Einwohnermeldeamt passieren. Und dabei kommt er jetzt auch mal so ein Eindruck vom Leben halt der Zivilbevölkerung im Krieg, ja, in der Phase des Krieges. Ja. Nächtliche Fliegeralarme, ja, irgendwie das ist Psychoterror quasi. Wenn du nicht schlafen kannst, dauern diese Alarm, ja. Die er ist total fasziniert davon, wie diese Tochter damit umgeht und so. Ne? Also das ist eine ganz, ganz bedrückende Situation für ihn. Derweil planen einige der Fliegerasse eine Meuterei gegen Göring. Ja, also sie wollen ihn nicht umbringen, weil es wäre sofort der nächste Göring da. Sie wollen aber, dass er zurücktritt. Also sie konfrontieren ihn mit seinen Fehlentscheidungen und verlangen, dass er zurücktritt, was natürlich wahnwitzig ist, ja. Mhm. Sie werden jetzt aber nicht, was wir eigentlich erwartet haben, fast schon exekutiert, sondern es gibt dann, also ich will das jetzt nicht in aller epischen Breite erklären, aber es gibt quasi eine Strafversetzung in eine eigene Fliegerstaffel, ja, wo die alle, die Unliebsamen, so ein bisschen zusammenkommt. Weil die kriegen dann erst für die Harakiri. Nee, aber weil Göring geht jetzt davon aus, dass jeder, der lange genug fliegt, sowieso drauf geht, weil er weiß auch, dass der Krieg verloren ist. Ja. Ja. Er gibt ihnen jetzt sogar noch diese Wunderwaffe, ja. Er gibt ihnen sogar noch seine Messerschmitt ME262, den neuen Düsenjäger, ja, dem die Amerikaner eigentlich nicht wirklich was entgegenzusetzen haben. Na gut, aber wenn du 5 von diesen Dingern hast, gewinnt es auch keinen Krieg mehr. Weil es schon egal ist. Ja, ja. Gleichzeitig tönt Göring in der Öffentlichkeit herum, dass die Jagdflieger das Volk im Stich gelassen hätten und die vielen Bomben, die jeden Tag auf deutsche Städte runtergehen, unterstreichen die Behauptung. Ja. Es gibt jetzt auch noch so ein wenig, ja, Stiegler zieht jetzt noch ein wenig durch die Gegend, aber nach einem Umweg landet er auch in dieser Fliegerstaffel. Ja. Und die Spitzname der Staffel ist das Fliegende Sanatorium, weil da mehrere so dann auch mal aus dem Erholungsheim wieder zurückrekrutiert werden und so weiter. Weil man braucht jeden, der noch irgendwie, oder besser jeder, der gerade noch ein Fluggerät halten kann. Naja. Aber die kriegen jetzt die Düsenjäger mehr oder weniger exklusiv. Mehr oder weniger, ja. Okay. Der Gag, also es gibt schon noch ein paar andere, aber die kriegen jetzt erstmal, werden damit ausgestattet. Auch da wird die Frage, willst du wirklich dieses Ding haben, was oder nicht so veraltet ist und dafür aber sich halt vielleicht öfter mal verabschiedet? Guter Punkt. Und denn, komplett anders fliegt. Denn die Düsen werden aus Rohstoffmangel mit minderwertigen Bauteilen zusammengeschraubt. Mhm. Und unzuverlässig ist noch untertrieben, ja. Viele Piloten müssen direkt nach dem Start wieder umkehren oder halt Schlimmeres, ja. Wir nähern uns unaufhaltsam dem Ende des Kriegs. Stiegler und seine Staffelkameraden kämpfen weiter. Nicht für Hitler, nur noch fürs Vaterland und die Pflicht. Aber es ist aussichtslos und gefährlich. Ja? Aussichtslos, weil Tag um Tag Tausende von Bombern mit noch mehr Begleitflugzeugen den deutschen Himmel verdunkeln. Gefährlich, weil die Amerikaner Befehle haben, inzwischen auch auf die Piloten am Fallschirm zu schießen. Die Logik dahinter nämlich, wer in diesem Stadium des Kriegs noch am Steuer eines Jagdflugzeugs sitzt, der muss ein Fliegerass sein, der sofort ins nächste Flugzeug springt und vielleicht einen Kameraden vom Himmel holt. Also sie haben jetzt quasi Feuer frei. Es gibt jetzt auch kein Halten mehr. Keine Regeln mehr. Mhm. Die Menschen am Boden, die Stieglers Staffel sehen, die weinen vor Freude, ja, dass überhaupt noch jemand den Kampf aufnimmt, überhaupt mit den Bombern in der Luft. Und die tapferen Piloten, ja, haben den Kampf nicht aufgegeben. So, rückblickend ist es so ein einfacher Irrsinn. Wenn die Führungsriege da wusste, in einem Jahr haben wir den Krieg eh verloren und dann aber weiter und weiter und die Leute einfach nur so verheizt. Es ist so ein Irrsinn. Genau, also alle, die nicht kämpfen sehen, die verfluchen sie nur noch, ja, weil man sieht eigentlich nur die alliierten Bomber und was sie anrichten. Das ist allgegenwärtig, aber die lächerliche deutsche Wehr, Abwehr, Luftabwehr, wie auch immer, die ja nichts mehr auszurichten vermag, die sieht man ja nicht. Einen spektakulären Luftkampf hat das Franzl noch kurz vor Kriegsende. Als er und vier seiner Kollegen einen Bomberverband aufs Korn nehmen, stoßen von oben plötzlich unzählige Mustangs auf sie herab. Und eigentlich haben sie mit ihren Düsenjets ja einen Geschwindigkeitsvorteil, aber dadurch, dass die ihre Höhe ausspielen, können sie mit diesem Geschwindigkeitsvorteil nicht wirklich was anfangen. Ja. Also macht er das Einzige, was er irgendwie noch tun kann in der Situation, er lenkt sein Flugzeug auch senkrecht nach unten. Ja. Er ist jetzt mit diesem Jet im Nu bei 900 km/h, viel mehr hält das Ding auch nicht aus, aber er kriegt es nicht wieder hochgezogen. Die Steuerung streikt bei dieser wahnwitzigen Geschwindigkeit. Und er packt jetzt alle Tricks aus, die ihm einfallen. Er tritt die Ruderpedale wie ein Irrer, er zieht am Steuerknüppel und er schafft es dann irgendwie mit Pumpen und mit Ächzen und mit Würgen kurz vorm Aufprall das Ding noch in die Waagrechte zu bringen. Also fast so wie Charlie vorhin mit seiner Flying Fortress, macht er es jetzt mit seinem Düsenflieger. Und er ist aber schon so knapp über dem Acker, dass seine Triebwerke einige Strohballen auf dem Acker in Brand setzen. Also er ist wirklich sauknapp. Ach du Liebe. Naja, das Problem ist halt auch, dass diese Dinger jetzt ja ganz neu da sind, aber keiner weiß, wie man damit fliegt. Oder ja, klar. Also er wird dann auch noch Ausbilder für diese Maschinen quasi, weil er jetzt da die Erfahrung sammelt. Aber das ist alles Neuland. Ja. Mittlerweile wird auch der versteckte Hangar, den diese Staffel hatte, ja, das war so die letzte Staffel eigentlich, der wird mittlerweile auch beschossen und bombardiert. Ja. Göring teilt ihnen jetzt sogar noch weitere Flugzeuge und Piloten zu, aber 1945 im April ist der Käse längst gegessen. Jetzt kommt direkt aus dem Führerbunker noch der Befehl, dass das Geschwader Göring verhaften soll. Das ignorieren sie aber. Und eigentlich sitzen alle nur rum und warten darauf, dass sie sich ergeben dürfen. Ja. Und am liebsten an die Amerikaner. Ja. Deshalb steigt Franz am 28. April 1945 ein letztes Mal mit seiner 262er auf und fliegt nach Salzburg. Dort wechselt er auf ein Kettenmotorrad und setzt sich in Richtung Berge ab. Das Schlimmste, was ihm jetzt passieren könnte, wäre der SS in die Hände zu fallen. Weil Fahnenflucht? Weil die hängen gnadenlos jeden, der irgendwie noch sich irgendwie in die falsche Richtung bewegt quasi. Das Zweitschlimmste wäre, den Russen in die Hände zu fallen. Hm. Weil da weiß man nicht so recht, was einen dann blüht. Bei den Amerikanern, die sind nicht so selbst involviert in den Krieg. Ja, wie du gesagt hast, das sind ja auch viele Freiwillige. Genau. Da, ich glaube, das macht schon wirklich enorm viel aus. Ja. Franz hat Glück, also er hat wirklich Glück, ja. Er sappt dann da irgendwie durch den Wald, weil er keinen Sprit mehr hat und er läuft wirklich durch einen Trupp der SS und die erstaunlicherweise überhaupt nicht auf ihn reagieren, also die ihn einfach passieren lassen. So, keine Ahnung, ich kann euch nicht erklären, warum, aber da sind irgendwie alle Planeten in einer Linie, da kommt irgendwie alles für ihn zusammen. Also mehrfach für ihn anscheinend. Er wird nicht von der SS aufgegriffen, sondern er findet dann einen Jeep der Amerikaner und ergibt sich sofort, ja. Die halten ihn jetzt aber für den SSler, weil er aus der Richtung kommt, ja. Ja. Behandeln ihn erstmal ziemlich grob, kriegen dann aber sein Fliegerlogbuch in die Hände und dann ändert sich die Behandlung schlagartig. Das Buch ist von unschätzbarem Wert. Aus den Einträgen zu Franz 487 Kampfeinsätzen können die Amis eine ganze Menge lernen. 487? Wahnsinn. Wahnsinn. Er gerät nur kurz in Gefangenschaft, kommt bald wieder auf freien Fuß. Und nun? 1946? Deutschland ist komplett am Boden. Viele Städte, Fabriken, Häuser sind zerstört. Infrastruktur ist zerbombt. Essen und Arbeit sind knapp. Also, es muss ja fast sein, dass der nochmal Charlie trifft. Als Flieger wird Franz von seinen Landsmännern allerorts verachtet. Ja. Er findet keine Anstellung. Ja. Also es ist so, dass die Leute früh morgens sich an den Fabriken anstellen, um arbeiten zu dürfen, und Flieger werden aus Prinzip abgewiesen. Ja. Naja, darüber sind doch was Besseres, und dann sollen die jetzt mal schauen, so mäßig, oder? Naja, und sie haben uns im Stich gelassen. So, die glauben natürlich jetzt alle. Das ist wirklich so, naja, ein Ding, was dann. Sie glauben jetzt alle diese Lügen, die Göring ihnen gefüttert hat, weil die Städte sind ja alle zerstört. Man sieht es ja quasi. Ja. Naja. Und dann schwingt es natürlich mit, dass das die Besseren sind, so, ja. Mit einem Fabrikbesitzer gerät er darüber so in Streit, dass die Polizei ihn mitnimmt sogar. Ja. Die schleifen ihn zur nächsten Gasse. Ich meine, er hat seinen Attest, aber das hilft ihm an der Stelle jetzt auch nicht viel. Sie schleifen ihn in die nächste Gasse und lassen ihn dort dann aber laufen, denn die von den Besatzern eingesetzten Polizisten sind auch ehemalige Luftwaffe-Soldaten. Mhm. Also er hat natürlich einen Ruf, ja. Also 500 Einsätze fast in der Luft. Er ist jetzt schon seinerseits ziemlich legendär. Er schlägt sich eine Weile durch, findet hier und da mal einen Behelfsjob, bis sich dann ein Jahr später das Blatt für ihn wendet. Und er ist aber noch in Österreich? Er ist in Deutschland. Er ist in Deutschland unterwegs. Ah, okay. Dann teilweise auch mal wieder in der Heimat oder halt, wo er gerade irgendwie so einen Job findet. Er kriegt dann einen Job bei der Firma Messerschmitt, die jetzt keine Kampfflugzeuge mehr herstellt, sondern Strick- und Sämaschinen, was natürlich irgendwie passend ist. Ja. Und er trifft sich jetzt dann auch wieder regelmäßig mit Eva, die er 1948 dann auch heiratet. Ach was. Die ziehen aufs Land. Er trifft sich dann auch immer mal wieder mit seinen noch lebenden Fliegerkollegen, die alten Flugbuddies. Und ein sehr attraktives Jobangebot verschlägt ihn dann 1953 nach Vancouver. Er soll dort ein kanadisches Kampfflugzeug mitentwickeln. Ja. Okay. Ich meine, die Erfahrung hat er, genau. Also das Attraktive sein für den Arbeitgeber. Er siedelt dann über, er kriegt den Job dann aber am Ende nicht, also der zerfällt, weil das Projekt wird dann als nationale Geheimsache eingestuft und da lässt man keine Ausländer ran. Der lässt man keinen Deutschen. Ja. Ja. Franz bleibt dabei in Kanada und wird natürlich, was macht man in Kanada? Einwandern, na, was, Kanadier werden. Beruflich. Holzfäller werden. Genau. Hockeyspieler. Holzfäller. Er wird Holzfäller, er streicht sich auch noch ein E aus dem Nachnamen, also er heißt jetzt Stiegler ohne E nach dem I. Aber seine Frau ist schon mit dabei. Seine Frau ist dabei. Ja. Die kriegen auch ein Kind, aber sie leben sich dann irgendwie auseinander. Ja? Also 1954 lassen sie sich scheiden. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch nicht einfach so nach dem Krieg irgendwie alles. Na ja. Und kurz darauf, und das finde ich auch irgendwie mega witzig, eigentlich auch mega skurril, kurz darauf nimmt Franz Kontakt zu der Tochter des Beamten auf, den er damals in Berlin kennengelernt hat. Hm. Und das ist ein riesen Altersunterschied, aber die beiden telefonieren, die verstehen sich prächtig, die schreiben sich. Sie kommt 1956 zu ihm nach Kanada und sie heiraten. Okay. Und auch seine Mutter kommt ihn mal besuchen und eigentlich geht es ihm da jetzt ganz gut. Ja, er lebt jetzt da, ich glaube jetzt hier. Ist auch nicht schlecht, also tatsächlich sich so eine Reise leisten zu können. Ja. Ich würde es gerade sagen, vor allem die Pension der Mama ist doch gestrichen worden, wie kann die jetzt auf einmal nach USA? Naja, aber er hat ja jetzt gute Connections zu den Beamten, vielleicht kriegt die Mama die Pension. Also die nächsten 24 Jahre passiert eigentlich nicht viel, außer einem Alkoholzwischenfall, der fast darin endet, dass Franz einen Bär umarmt, weil er ihn für Bobby hält. Das, komm, wir gehen jetzt ins Schwimmbad und ich Alter, Kamerad. Rein und dann mache ich die Mädels klar. Also scheinbar tritt ihm seine Frau dann ins Kreuz, um ihn wirklich da nochmal zu retten vor den Bären, ansonsten hätte er ihn umarmt. Bussi. 1980 ist Franz 65. Er fliegt jetzt regelmäßig auf amerikanischen Luftschauen, ja, und spielt dort regelmäßig den bösen Buben und fliegt in seiner Messerschmitt. Ja, er hat wirklich sich irgendwie eine alte Messerschmitt gekauft. Look at me, I'm the evil German. Und fliegt vor den Amis weg. Ja. Ah, super. Und er wird 1985 wird er sogar von Boeing eingeladen, um das 50-jährige Jubiläum der B-17 zu feiern. Ach was. Und das triggert jetzt 40 Jahre nach dem Krieg heftige Erinnerungen. Ja. Das glaube ich. Zum ersten Mal überhaupt erzählt Franz die Geschichte mit dem Bomber an der Nordseeküste. Ja. Also er hat nicht mal seine Frau davon erzählt bis zu diesem Zeitpunkt. Ach, wirklich? Wirklich. Er hat niemandem davon erzählt. Ja gut, ne, wie kommt das auch irgendwie in der Heimat noch an? Also langsam ändern sich schon die Zeiten, aber... Ja, ja. Und auch in Kanada, das sage ich euch dann. Auf den Flugveranstaltungen, die er jetzt regelmäßig besucht, fängt er jetzt an herumzufragen, ja, ob irgendwer eine Geschichte gehört hat von einem deutschen Piloten, der einen angeschlagenen amerikanischen Bomber über den Atlantikwall begleitet hat. Aber diese Geschichte gibt's ja nicht. Die Geschichte gibt's nicht. Keiner kann mit der Geschichte was anfangen. Ja. Immer und immer wieder stellt sich Franz die Frage, war es das wert? War der Bomber überhaupt bis nach England gekommen? Ja. Keine Ahnung, ja, er weiß es ja nicht. Auch Charlie Brown denkt in jenen Jahren oft an den Krieg zurück. Bis zum 11. April 1944 waren er und die Jungs der 379. Bombardement Group 28 Einsätze geflogen, also mehr als der eigentliche Turnus sogar noch. Und nach der schicksalhaften Begegnung mit Franz Stiegler gab es in der Gruppe keine weiteren Verluste oder auch nur Verletzte zu beklagen. Sie gingen in die Geschichte ein als die erfolgreichste Bombergruppe in der gesamten 8. Luftflotte. Wow. Was jetzt ja auch so ein bisschen dann zweischneidig ist, so, ne? Ja, ja, ja, ja. Aus Franz Sicht zumindest. In den 1980er Jahren beginnt nun auch Charlie Brown erstmals seine Geschichte zu erzählen und herumzufragen. Also auch er hat 40 Jahre lang die Klappe gehalten. Ja. Gibt es da so Fristen, wo sowas dann... Nee. Oder sagst du auch irgendwann, komm, scheiß drauf? Ich glaube tatsächlich, dass du irgendwann halt einfach ein gewisses Alter erreicht hast, wo du denkst, ja, fuck, ich habe so viel Glück gehabt in meinem Leben und jetzt ist gerade wurscht, was halt noch passiert. Also es überwiegt in beiden Fällen halt dann jetzt irgendwann die Neugier. So, ne? Es hat halt lange gedauert, klar, aber jetzt, die wollen jetzt wissen, was passiert ist. Ist ja auch so skurril. Und er bleibt aber auch erstmal ohne Erfolg. Ja. Sein letzter Strohhalm nach Jahren der Suche und des Rumfragens ist eine Anzeige im Deutschen Jägerblatt. Ja, und die sagen sich, ey, fick dich, du bist ein Amerikaner, hier in unserer deutschen Fliegerzeitung, wir werden hier keine irgendwelche Anzeigen von dir veröffentlichen. Ach, Schmarrn, echt? Okay. Ja, aber er schreibt dann... Aber er schreibt dann einen Brief und zufällig an den Gallant und der setzt dann durch, dass der Brief oder die Anzeige in dem Jägerblatt ist erscheint. Der Gallant gleich wieder? Den hatten wir vorhin mal. Das ja, ist ja, der, ja. Der war mal irgendwann ein Und der hat was zu sagen oder hat er einfach einen Ruf und deswegen nimmt er Kontakt zu dem Blatt auf? Der hatte was zu sagen und natürlich hat er dann in der Szene damit einen Ruf und kann dann so ein bisschen Druck auf dieses Blatt auswirken. So. Und natürlich hat Franz das Jägerblatt abonniert. Natürlich. Natürlich. Das kriegt er nach Kanada geliefert. Na klar. Wow. Und er entdeckt es und er weiß sofort, was los ist. Er schreibt sofort an Charlie und Nein. Der Charlie ruft dann natürlich zurück und schreibt zurück und löchert Franz erstmal mit vielen Fragen, um wirklich auch sicher zu gehen, dass es sich um diesen Piloten handelt. So, allein, warum bist du in Kanada? Könnte ja jeder kommen. Ja, klar. Aber Franz hat natürlich die Details parat, ja, und sofort sind die Zweifel dahin und Charlie Brown schluchzt in den Telefonhörer. Mein Gott, du bist es wirklich. Und so steht. Ja, aber auch wie praktisch irgendwo, dass der nach Kanada ausgewandert ist. Und ich gehe jetzt einfach mal klischeemäßig aus in den englischsprachigen Teil, dass der dann auch einfach auch die Sprache beherrscht. Ja, ja, ja. Da kommt viel zusammen. Da kommt einiges. Ja, ja, ja, ja. So stehen sich die beiden 1990 in Seattle zum zweiten Mal in ihrem Leben gegenüber. 1999. Erstmal stehen sie gegenüber. 1990. Ja. 1990 erst. 1990. Naja, sind sie jetzt 70 oder was? Naja, er ist geboren, was hat man vorhin, 15 oder so. Wenn er 65 war, dann ist er jetzt hier. 75. Ja. Wahnsinn. Es ist eine herzliche Begegnung. Umarmungen, Tränen, Emotionen, Liebesbekundungen. War das nicht medial mega, das der Aufriss? Das volle Programm. Ich rate euch, schaut euch mal auf YouTube, da gibt es so ein kleines Filmchen. Das Nein! Also das ist jetzt nicht so, dass die filmen, wie die sich in die Arme fallen, sondern... Ja. Die sind hinterher dann nochmal in so ein Hotelzimmer und haben dann so ein bisschen erzählt und so. Aber man sieht auch, wie sie mit den Tränen ringen. Und also ich rate euch, schaut euch dieses Filmchen auf YouTube an. Die beiden tauschen Kriegs- und Lebensgeschichten aus. Und endlich hat Franz die Antwort auf die Frage, ob es das alles wert gewesen war. Ja, verdammt. War's natürlich wert. Als Charlie nach seinem Seattle-Trip nach Hause kommt, fragt ihn seine Frau, warum der Deutsche ihn vor all den Jahren nicht abgeschossen hat. Und Charlie antwortet, ich war zu dumm, mich zu ergeben. Und Franz zu sehr Gentleman, um uns zu töten. Wow. Interessant auch, anders als ihr Pilot war Ye Olde Pup nie wieder einen Einsatz über Deutschland geflogen. Also die haben das Ding irgendwie repariert, monatelang, und haben es dann aber in die Heimat geschifft und dann irgendwann zu Hause irgendwann verschrottet. Ebenfalls interessant, als die Geschichte nun so langsam in die Öffentlichkeit sickert, klingelt das Telefon bei Franz am laufenden Band. Na klar. Na klar, was glaubst du, wer da jetzt anruft? Jeder einfach. Warum? Na, weil das einfach die Mega-Story ist. Viele Anrufe aus Deutschland, die ihn wüst beschimpfen. Oh. Dann immer noch. Klar. Wirklich? Na, Nachfahren und von irgendwelchen... Bei den AfD-Kacknasen. Ey, Leute, die Menschen in dem Krieg verloren haben. Ja. Ja. Und ich meine, ja, wir haben es gerade gehört, das war eine der erfolgreichsten Einheiten der Bomberpiloten. Und es kommen aber auch viele Anrufe von den kanadischen Nachbarn, die überhaupt nicht wussten, wer da wohnt eigentlich nichts von der Vergangenheit wussten und die ihn auch wüst beschimpfen. Okay. Aber das macht ihm nichts, ja. Franz und Charlie bleiben nach ihrer Zeit in Seattle freilich weiter in Kontakt, ja. Bei einer Jubiläumsfeier der Bomb Group von Charlie wird Franz als Ehrengast geladen. Wow. Und sie treffen wieder aufeinander und auch auf Blackie und Packout. Ja, und wieder gibt's Tränen und wieder ist es ein wildes Umarmen voller Herzlichkeit. Ja, auch die anderen beiden und ihre Familien und alle, die sind alle nur noch am Heulen. Ja. Franz schenkt Charlie bei der Gelegenheit ein Buch über das fliegende Sanatorium, das irgendwann mal in den Verband der Experten umbenannt wurde. Und vorne drin steht eine Widmung. 1940 habe ich meinen einzigen Bruder, der als Nachtjäger flog, verloren. Am 20. Dezember 1943, 4 Tage vor Weihnachten, hatte ich die Möglichkeit, eine B-17 vor der Vernichtung zu bewahren. Das Flugzeug war schwer beschädigt, es war ein Wunder, dass es noch flog. Der Pilot Charlie Brown ist mir so wertvoll wie mein Bruder. Danke, Charlie. Dein Bruder Franz. Also die beiden werden jetzt auf ihre alten Tage noch dicke, dicke Freunde, touren einige Jahre lang von Flugschau zu Veteranentreffen, zu Luftfahrtmuseum, zu Flugschau. Und überall erzählen sie ihre Geschichte, unter anderem auch dem Autor dieses Buches, das mir als Hauptquelle gedient hat. Ja, ja. Ist auch sehr spannend. Er schreibt so ein bisschen, wie das Buch zustande gekommen ist. Das waren so ein paar College-Jungs, die halt sich so in diese Flugkriegsthemen reingenördet haben, ja. Mhm. Und die auch jahrelang gesagt haben, wir würden ja nie einen Deutschen interviewen, so, ne, und der Feind und keine Ahnung, ist ja alles blöd. Und die waren da mega skeptisch und sind dann aber irgendwann über Charlie zu dieser Geschichte gekommen und haben dann, ich glaube, über 8 Jahre hinweg diese Geschichte aufgerollt und haben in Deutschland sich irgendwie das alles angeguckt und haben sich irgendwie die Stützpunkte zeigen lassen und haben echt diese Geschichte episch ausgebreitet. Also es ist ein fantastisches Buch, sehr, sehr gut recherchiert, sehr, sehr gut aufbereitet. Und Hut ab vor jedem Mensch, der gerade in solchen Zeiten von so Kriegswirren, ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach überhaupt so viel Menschlichkeit zeigt. Also ich glaube, man muss aber auch dann mal sehen, dass sie halt einfach ein gemeinsames Trauma erlebt haben. Ja. Also ich meine, das schweißt halt auch einfach zusammen. Ja, sicher, sicher. Ich meine, was sie erlebt haben, ist natürlich unterschiedliche Fronten und unterschiedliche Problemstellungen, aber letztendlich ist es halt einfach, natürlich die haben halt die gleiche verfickte Scheiße gehabt. Irgendwie. Ja, und es war halt für beide, es war halt nicht ihr Krieg. So, war für beide nicht ihr Krieg. Ja, sie wurden da reingezwungen, die haben vielleicht jetzt sich nicht gewehrt, ja, das könnte man ihnen vielleicht vorwerfen, ja, dass der eine auch sich freiwillig für den Krieg gewehrt. Klar. Aber sie haben Befehle befolgt, weil es von ihnen erwartet wurde. Und sie haben sich für ihre Kameraden eingesetzt, für ihr Land. Aber es war ihnen im Grunde, der Krieg an sich, ging sie ja beide nichts an. Und ich meine, da kann man immer drüber streiten. Ne? Aber sozusagen, ich glaube, wo sich doch alle einig sein können, ist, dass so eine menschliche Geste, egal in welchem Umfeld, doch immer eine große Anerkennung verdienen sollte. Ja, und ich finde, also man muss sich auch nochmal klar machen, es ist nicht nur eine menschliche Geste. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Mhm. Ja, klar. Um für einen sehr, sehr ungewissen Ausgang. Ja. Also, die beiden sterben glücklich im Abstand von wenigen Monaten im Jahr 2008. Also nochmal 18 Jahre nach ihrem zweiten Aufeinandertreffen. Also die haben schon noch ganz schön lange durchgehalten. Das Krasse ist, in Amerika ist Franz Stiegler nur mit I fast so bekannt wie Charles Lindbergh oder Emilia Earhart. In Deutschland kennt den Typen aber kein Schwein. Den kennt echt kein Schwein. Aber das haben wir jetzt ja hoffentlich geändert. Ja. Und als Abschluss gebe ich euch noch einen Spotify-Tipp. Ja, hört euch Sabaton, kennt ihr Sabaton? Hört euch Sabaton das Lied No Bullets Fly an. Das ist ein Song, der dieser Begegnung zwischen Charlie und Franz im Jahr 43 gewidmet wurde. Mhm. Fly fighting fair, it's the code of the air. Brothers, heroes, foes. Killing machine, thunder in the sky. B-17, flying home, killing machine, say goodbye to the cross he deserved. Das ist total deep und so. Und ich packe euch auch noch einen Spotify-Link mit in die Shownotes. Wow. Danke. Vielen Dank für diese tolle Story. Gern geschehen. Jetzt fühle ich mich fast schlecht, dass ich im Auto noch überhaupt was dazu sage. Aber vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr auch diesmal wieder bei A, beziehungsweise nein, bei 8 dabei wart. Bleibt uns treu und ich freue mich schon zum nächsten Mal. Tschüss! Das war A, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich bin zutiefst berührt. Das ist schön. Das ist wirklich mal eine wieder äußerst ungewöhnliche und berührende Geschichte. Ich wollte euch mal wieder was Gutes tun. Ja. Nennt mich weich, aber die... Ja. Dankeschön. Hast du gedacht, der Zweite Weltkrieg ist genau das Richtige, um die Stimmung aufzubauen? Ja, aber das ist halt das Krasse, ja, dass es in dieser Kontrast, ja, dass es in diesem Umfeld so eine herzerwärmende Story zu erzählen gibt, angesichts des ganzen Todes und des ganzen Elends. Das ist schon krass. Und wir haben die 3-Stunden-Marke nicht gerissen. Ja. Aber wenn wir noch 3 Minuten reden, haben wir sie. Das Buch, was du jetzt gerade rumgegeben hast, Eine höhere Pflicht, heißt sie. Das sind ja diverse Bilder auch von sämtlichen Protagonisten drin. Was ich auch interessant finde, weil ich meine, jetzt mal von Flitcrafts abgesehen, wir haben ja oftmals irgendwelche Menschen im 18. Jahrhundert und dergleichen, wo du halt einfach keine Fotos hast. Und das ist halt schon immer, keine Ahnung, das sind sie halt, ja. Sehr greifbar. So, keine Ahnung. Und dann halt hier die… Das könnte halt der Opa sein, so von der Generation her. Ja, ne? Tatsächlich. Ja, das ist jetzt halt hart, ne, weil das ist jetzt das sind so die Letzten dieser Generation, die uns halt da aus erster Hand noch berichten können, so, ne. Die sind 2008 gestorben. So. Ja, naja, ich meine, und wir haben ja vorhin, der Zweite Weltkrieg ist halt was wir halt irgendwie gerade noch so halt durch die Generation unserer Großeltern mitbekommen haben, ohne dass wir wirklich irgendwie betroffen waren. Und das ist halt auch was, keine Ahnung, mein Opa, der gestorben ist, hat halt irgendwie von der französischen Kriegsgefangenschaft erzählt und hat halt, keine Ahnung, dass der Franzose ihn gut behandelt hat und sonst wie. Und mein Vater ist mit ihm damals halt wirklich dahin gefahren. Und die haben dann die Leute getroffen, die ihn halt quasi beherbergt haben. Und das muss unfassbar gewesen sein, halt wirklich so dieses, keiner spricht Französisch, so, keine Ahnung, keiner spricht Deutsch von denen, aber du hast halt dieses tiefere Verständnis halt einfach, dass es halt auf einer menschlichen Ebene man sich getroffen hat. Oder wenn mein Opa, der noch lebt, der aber jetzt halt irgendwie schon 88 ist und so nimmer so ganz auf der Höhe der Zeit, aber das ist halt das, was halt oftmals kommt, wenn du irgendwie senil wirst oder was, ja, der erzählt halt von seinen Kameraden früher und halt irgendwie gar nicht jetzt irgendwie negativ, sondern das ist halt diese menschliche Ebene, die halt da einfach rausgekommen ist. Ja, und irgendwas musst du dich ja erhalten können, sonst drehst du ja da durch. Ne? Ja, also das ist halt genau das, ja. Ja, bis auf die wenigen Vollidioten, die halt einfach mega Wichser waren, und da sind wir wieder beim Anfang der Geschichte. Jetzt den Göring hier siehst, dass es der Max schaut drin, wie die Alliierten ihn quasi gefangen haben, den könntest du in die Fresse schlagen, wenn du nur siehst. Also das ist halt so ein typischer Fall von, das ist halt auch wie im Management, ja, dass halt leider die Psychopathen halt einfach oftmals nach oben schwimmen. Und da gibt es jetzt auf Netflix eine Dokumentation über Eichmann, wie sie Eichmann in Südamerika aufspüren und dann vor Gericht stellen. Ist auch gut. Kann man sich anschauen. Also ist jetzt nicht der beste Film aller Zeiten, aber ist echt spannend und aufschlussreich. Es gibt ja Süddeutsche Zeitung Magazin. Ich glaube, es war die SZ damals, die Zeit hatte ein ähnliches Magazin in der Freitagsausgabe. Ja, ja. Und da war auch einmal eine Sonderausgabe über die Eichmann-Prozesse. Kann ich jedem nur empfehlen, sich da mal auseinanderzusetzen, wie das da damals ablief. Und keine Ahnung, Nürnberger Prozesse und Co. ist ja auch zutiefst faszinierend. Ja, wie gehst du mit solchen Leuten um? Ja? Bewahrst du selber die Menschlichkeit und gibst ihnen einen fairen Prozess? Und dergleichen. Und ich glaube, das ist was. Das ist ein Muss. Ja, naja, was heißt das, ein Muss? Also das ist in der Geschichte der Menschheit halt auch nicht unbedingt überall. Nein, das ist so meine gewesen, Verständlichkeit von Gerechtigkeit. Ja, keine Ahnung. So ja, nee, also da gibt es keine Gerechtigkeit mehr. So. Und, also das ist alles, egal was du tust, ist nicht gerecht. Du musst halt einfach irgendwann mal irgendwie. Es ist halt deshalb, worauf du dich als Konvention geeinigt hast. Ja, aber. Dann musst du aber auch dran festhalten. Naja, aber das ist halt genau das, wenn du mitkriegst, wie ein einzelner Mensch riesiges Unrecht macht, und es kann ja auch einfach ein Straftäter sein oder so, der schlimme Dinge tut. Da darf einfach sozusagen auch so ein Rechtsstaat nicht sagen, das war so schlimm, jetzt erfinden wir noch drakonische Strafen obendrauf und machen Sonderregelungen. Nee, der steht genauso vor dem Gesetz wie alle anderen auch wenn es sich noch so schlimm anfühlt. Ja, aber gerecht ist es deswegen nicht. Also das ist nichts, was dein Gerechtigkeitsempfinden befriedigt, aber es ist halt das, worauf du dich in einem Rechtsstaat als Konvention geeinigt hast. Genau. Und das muss hochgehalten werden. Also keine Lynchjustiz. So, wir wollten jetzt unbedingt wohl noch die 3-Stunden-Marke knacken. Ja, haben wir jetzt 3 Stunden. Heute aber weißt du was? Wir haben die Pause noch nicht rausgeschnitten. Oh ja, stimmt. Und vorne muss auch noch was weg. Oh. Wahnsinn. Ich glaub, das tut niemandem weh. Nee. Heute mal weniger Humorvermittlung und dafür mehr Tiefgang. Was ist da eigentlich los, ey? Ihr seid überhaupt nicht mehr lustig. Ich glaube, das sourcen wir jetzt endlich aus. Ja? Muss ich jetzt hier alles machen oder was? Dann brauche ich euch ja gar nicht mehr. Ja. Ich mache das jetzt alleine. Ich glaube, man braucht wenige Menschen wirklich. Oh Gott, Dominik, jetzt hat der Stiller vom Podcast beendet. Jetzt kriege ich echt ein wenig Angst vor dir, ey. Tschüss.